In einer ungewöhnlich heißen Nacht, am 2. September 1958, starb der Vater. Er lag am Boden des Pelzgeschäfts, wie gefällt, verkantet an dem gekippten eichenen Rauchtisch, den er mit der Schwester aus dem von Bomben getroffenen brennenden Haus hinausgetragen hatte. Das einzige gerettete Möbel in der Gomorra-Brandnacht. Meisterstück eines Schreiners. Auf vier säulenähnlichen, kannelierten Beinen stehend, darauf eine runde Holzplatte mit einer in Tarsienarbeit eingelegter, zum Schachspiel geeigneter Holzquadrate, abgedeckt mit einer runden Glasscheibe. Er muss sich auf den Tisch aufgestützt haben und zusammengebrochen sein. Ein Herzschlag. 58 Jahre war er alt geworden. Zwei Tage nach seinem Tod öffneten wir seine Schreibtischschublade und fanden das kleine Heft, in dem er die Wechsel von zwei Banken und die Verbindlichkeiten gegenüber den Pelzgroßhändlern exakt mit Fälligkeitsdatum aufgeführt hatte. Ein kompliziertes Finanzierungssystem, ein Schuldengewölbe, das, verfiel einer der Schuldscheine, sofort in sich zusammenstürzen würde. Die sorgfältig geschriebenen Zahlen bezeichneten Termine fälliger Zahlungen und Umschichtungen. An zwei größeren Posten stand unbedingt verlängern. Wir, meine Mutter und ich, mussten nicht lange rechnen, um festzustellen, dass wir in 2 bis 3 Monaten zahlungsunfähig sein würden. Genau berechnet und von dem hinzugezogenen Steuerberater bestätigt, war der Zeitpunkt einer strafbaren Konkursverschleppung schon erreicht. Die Schulden überstiegen den Warenwert. Der Vater hatte es nach 2 vorangegangenen Herzinfarkten gerade noch geschafft, vor der großen Schande, dem Konkurs, zu sterben. Er hatte mir einmal erzählt, wie in seiner Jugend ein bankrottgegangener Kaufmann eine Zigarre rauchend auf der Straße gesehen und mit welcher Verachtung dieser Mann gestraft worden war, der ja andere geschädigt hatte und sich nun den Luxus einer Havanna genehmigte. Schulden bedienen zu können, das ist die Ehre des Bürgers. Der Vater, der das Kirchnerhandwerk nicht erlernt, aber als erfolgreicher Präparator gearbeitet hatte, man konnte seinen ausgestopften Gorilla im Naturkundemuseum Chicagos bewundern, war aus der Kriegsgefangenschaft gekommen, hatte eine Pelznähmaschine in den Trümmern gefunden, sie gereinigt, geölt und ein Kirschnergeschäft in einem Keller eröffnet. Das war der Gründungsmythos der Selbstständigkeit, Pelze Tim. Freier Herr auf freiem Land, wobei das Land nur gemietet war. Ein Auto wurde angeschafft, ein Chauffeur eingestellt, Kirschner und Näherinnen arbeiteten in Überstunden. Es war im Kleinen, was im Großen zu hören war. Nachts trug der Westwind das Dröhnen der Niethämmer über die Stadt. In 3 Schichten wurden die Handelsschiffe gebaut. Das waren die frühen 50er Jahre. Die Wirtschaft wuchs, das Bruttosozialeinkommen stieg, gutes Essen, Neuanschaffungen, Reisen an den Gardasee. Aber schon Mitte der 50er kamen aus Griechenland die ersten Pelzmäntel in die Kaufhäuser. Wie machen die das? Diese billigen Preise? Die machen das Handwerk kaputt, das ist doch Pfusch, sagte der Vater, der nachts in der Innenstadt die Schaufenster der Kaufhäuser kontrollierte. Die Nerzmäntel, da sieht man ja alle Nähte. Da sind Haare eingenäht, büschelweise. Er engagierte sich in der Verbandspolitik, gründete die Interessengemeinschaft Hamburger Kirschner, kurz IHAG, die aber trotz des allmonatlichen zornigen Austauschs über die Vernichtung kleiner Geschäfte nichts bewirken konnte. Auch der Hamburger Wirtschaftssenator betonte, da sei leider nichts zu machen. Nun begann im Geschäft die Zeit des Zuredens. Er, der früher die Kundinnen so bediente, als täte er ihnen einen Gefallen, als beschenke er sie, versuchte jetzt, zögerliches Bedenken wegzureden, letztlich zum Kauf zu überreden. Die Angst vor den Terminen, an denen die Wechsel fällig wurden. Der Vater, dieser große Vater in seinen maßgeschneiderten Anzügen, der von Stolz, Selbstständigkeit und Haltung sprach, musste bei den Banken um die Prolongierung der Wechsel betteln. Das Eigentümliche an ihm war, dass man ihn, der über seine Verhältnisse lebte, nie als einen Übertreiber oder Angeber hätte bezeichnen können. Die ihn begleitende Hoch- und Überschätzung seines gesellschaftlichen Status, er wurde bei spontanem Kennenlernen meist für einen Arzt oder Anwalt gehalten, ergab sich allein durch sein Auftreten. Das ruhige, artikulierte Sprechen, seine Selbstironie, sein sicheres Benehmen und seine gründlichen politischen und historischen Kenntnisse. Der kluge Hans, so wurde er als Kind genannt, würde sicher einmal aufs Gymnasium gehen, wurde dann aber in die Lehre zum Onkel nach Coburg geschickt, nachdem sein Vater die Mutter mit den beiden Jungen und den beiden Mädchen verlassen hatte. Der Vater, August Heinrich Timm, war einfach verschwunden. Wohin? Nach Amerika? Ins nahe Glückstadt? Niemand wusste es. Der kluge Hans lernte Präparator, wurde erfolgreich, erhielt einen Ruf an ein amerikanisches Museum, den er dann aber ausschlug. Er mochte den Beruf des Präparators nicht. Wahrscheinlich hasste er ihn sogar. Er war im Krieg bei der Luftwaffe, kam aus der Gefangenschaft, fand besagte Pelznähmaschine und hatte Erfolg, kam zu Ansehen und materiellem Wohlstand, bis die billigen Pelzmäntel in den Kaufhäusern auftauchten, der Verkauf zurückging, er jetzt Freunde um Bargeld bitten musste, damit ein Wechsel nicht platzte. Es war eine Demütigung für ihn. Er floh, nicht weit, nur ein paar Häuser weiter, in eine Kneipe mit dem Namen bei Papagese, über die er früher abfällig als Krauterkneipe gesprochen hatte. Jetzt saß er da, rauchte Kette, trank Kaffee und zu jeder Tasse einen Weinbrand und wartete auf Kundschaft, wurde von einer Angestellten geholt, wenn eine wichtige Kundin kam, lutschte dann ein Pfefferminzbonbon. Wäre er 3 Monate später gestorben, hätte er die so oft erwähnte große Schande erlebt. Wie hingefällt lag er im Geschäft, in der ungewöhnlich heißen Nacht des 2. September 1958, bei offener Ladentür, aber geschlossenem Scherengitter. Sofort den Konkurs anmelden oder versuchen, das Geschäft zu retten. Das Glück war die Jahreszeit seines Todes. Herbst und Winter standen bevor, die Zeit des Verkaufs und der Neuanfertigungen. Und ganz wichtig, ich hatte ausgelernt und konnte mit 18 als beschränkt geschäftsfähig erklärt werden und gemeinsam mit meiner Mutter mit den Banken und den Pelzgroßhändlern verhandeln. Wechsel mussten prolongiert, neue Kredite aufgenommen werden. Voraussetzung für die Bewilligung war nach der kapitalistischen Grundrechnungsart die Reduzierung der Lohnkosten. Und ganz wesentlich, wie unser hilfreicher Steuerberater es nannte, eine intensive Selbstausbeutung. Also bei der Arbeit der Mutter, der Schwester und meiner eigenen. Der Vater hatte nach seiner Maxime »Ich sorge für meine Leute« und gegen den Ratschlag des Steuerberaters niemanden entlassen. Jetzt mussten wir es tun. Kirschner Kottel wollten wir nicht kündigen. Er hatte ein Auge im Krieg verloren. Dem anderen Kirschner aber und 2 Näherinnen musste gekündigt werden. Eine der quälenden Erinnerungen ist das Gespräch mit dem Kirschner und der einen Näherin. Beide kannte ich schon als Kind und sie mich. Wir mussten ihnen sagen, dass sie nicht mehr gebraucht wurden. Das war der harte und bittere Kern. Wir, meine Mutter und ich, legten ihnen die finanzielle Situation offen, zeigten ihnen die Zahlen, die Verbindlichkeiten, sprachen von der drohenden Insolvenz und fanden, in dem Gespräch flossen Tränen, Verständnis. Ich kündigte bei Levermann. Eine seiner großzügigen Gesten war, dass er mich von heute auf morgen gehen ließ. Ich brach, was mich schmerzte, den eben begonnenen Besuch des Abendgymnasiums ab. Stattdessen buchte ich Kurse in Betriebswirtschaft und im Entwerfen von Schnittmustern sowie im Entwurfszeichnen. Die Arbeit im Geschäft und in der Werkstatt bis in die Nacht und ganz selbstverständlich auch am Wochenende. 1958 war ein Winter der reduzierten Lektüre. Hin und wieder ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte, aber kein Roman. Keine literarische Stimme spricht aus der Zeit. Das Geschäft ging in den folgenden Monaten gut. Meine Mutter stand für die Tradition, der junge Kirschner für neue Modelle, für tadellose Arbeit und perfekten Sitz. Das sprach sich herum, zog qualitätsbewusste, auch jüngere Kundinnen aus Eppendorf und Ottmarschen an. Es brummte. Noch waren die Tierschützer nicht aufgetaucht. Es gab die ein oder andere kritische Stimme zur Pelztierzucht, aber eher fragend, nicht anklagend. Der Beruf des Kirschners ist nicht allein wegen der getöteten Kreatur in Verruf geraten, sondern vor allem durch den Wandel von der Luxusware Pelz zur Massenware. Mit dem Pelz verband sich nicht mehr die romantische Vorstellung des frei lebenden, von Inuit oder Trappern verfolgten, unterlegten Tiers, die immer auch etwas Heroisches hatte, die Möglichkeit des Entkommens. Jetzt waren Massenhaltung in Käfigen und die Tötung mit der Elektrozange zur Gewohnheit geworden. Das sprach sich herum. Auch das jahrtausendealte Argument, der Pelz gewähre Schutz vor Kälte und Eis, entfiel. Webpelze aus Kunstfasern vermochten das Gleiche und waren darüber hinaus billiger und leichter. Eine Zeit lang versuchte die Kirschner Innung, mit Plakaten von in Seehundfelle gekleideten Inuit-Kindern die zunehmend gegen das Pelztragen gerichtete öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Inuit lebten tatsächlich noch vom Fang der Robben und der Verwertung ihrer Felle. Aber zu durchsichtig war das Argument. Denn all die anderen Pelze kamen inzwischen aus Zuchtanstalten. Auch meine Mutter hatte Ende der 70er Jahre, kam ich auf Besuch nach Hamburg, das Plakat mit dem kleinen Inuk im Schaufenster stehen. Der Verkauf neu angefertigter Mäntel war selten geworden. Ein alter Kirschnermeister, Herr Andersson, machte die anfallenden Reparaturen und kleinen Umarbeitungen. Die Mutter hatte keine Altersversicherung. Die Schwester, damals um die 60, erwartete nur eine kleine Rente. Der Vater hatte an ihrem Lohn gespart. Auch als das Geschäft noch brummte, war es eine in die Zukunft verschobene Selbstausbeutung gewesen. Ohne einen Beruf erlernt zu haben, Mädchen heiraten, war Hannelore erst im Arbeitsdienst gewesen, arbeitete danach als Haustochter bei einem Arzt, was ein Euphemismus für Haushälterin war. Darauf, dass ihr Name mit Bindestrich und einem großen L geschrieben wurde, legte sie Wert. Sie wartete auf ihren in russische Gefangenschaft geratenen Verlobten. Auch dann noch, als sie nach 6 Jahren die Nachricht vom Roten Kreuz bekam, er sei in der Gefangenschaft gestorben. Es gab doch immer wieder Beispiele, dass ein Totgesagter plötzlich vor der Tür stand. So lebte sie dahin, trat nach dem Tod des Vaters ins Geschäft ein, ließ sich anlernen und wurde eine geschickte Näherin. Mutter und Schwester mussten und wollten weiterarbeiten, solange der Laden noch läuft. Die Arbeit war auch eine Selbstbestätigung und sinngebend. Nicht nur den Neuanfertigungen, auch den Reparaturen, dem neu eingearbeiteten Seidenfutter, sah man das Gelingen und den Kunden die Zufriedenheit an. In der Zeit, die ich überblicken kann, gab es nie eine Reklamation. An einem Montag, Mitte der 80er, kam die Mutter wie an jedem Werktag um 9 Uhr mit ihrem Dackel Dojan in den Eppendorfer Weg, wollte das Geschäft aufsperren. Auf dem Schaufenster stand groß und in weißer Farbe geschrieben: Mörder. Sie stand da, eine Frau über 80, die 3 Kinder großgezogen und ihr Leben lang gearbeitet hatte, stets voller Hilfsbereitschaft gewesen war, und weinte. Die Polizei kam, und einer der Polizisten, der, wie sie erzählte, sehr groß war, nahm sie, die zierliche kleine alte Frau, in die Arme und sagte, das seien dumme Jungenstreiche. Aber das waren sie nicht. Es waren moralische Exekutionen, die allerdings an den kleinen Geschäften vollzogen wurden. Die großen in der Innenstadt lagen an belebten Straßen, in denen nachts die Polizei Streife fuhr. Die Mutter hat mit meiner Schwester die Farbe abgewaschen. Nach diesem Vorfall wollte sie sofort das Geschäft aufgeben und hatte das Glück, einen Kirschner zu finden, der auch noch 20.000 Mark für die Ablösung der Maschinen und der wenigen Felle und Mäntel zahlte. Allerdings ein Jahr darauf verschuldet das Geschäft aufgeben musste. So endeten das Kirschnergeschäft und der Mythos der Selbstständigkeit. Zu der Zeit wurde auch Dieter Zörn mit den Gegnern der Massentierhaltung konfrontiert. 1988 hatten sie vor seinem Geschäft eine Mahnwache abgehalten. Die sollte von da an jeden langen Samstag stattfinden. Er wich nach Kampen auf Sylt aus, wo er seine Modelle vorstellte, im Sommer, unter dem Motto »Pelz ist immer, große Polster sind passé, mal kurz, mal knöchellang« oder aber eine Handbreit über dem Knie. Aber auch in Kampen standen Tierschützer in Bikinis und Badehosen mit Pappschildern. Sogar die Vermeidung des Wortes Pelz half nicht. Er kreierte den Namen Animal Look. Und zugegeben, es waren fantastische Schnitte, die er vorstellte. Optisch eigenwillig verarbeitet, Iltisfelle weit schwingend, mit Pelerine und Hut, dazu passend ein opulenter Muff. Raffiniert auch ein anderes Modell, bei dem er den Nerz unter einem Teppichmantel versteckt hatte, ein Kelimmantel mit Nerzbordüre. Danach hatten Jill Sander und er noch mit Webpelzen experimentiert. Die Mäntel sahen grässlich aus, wurden von den kämpferischen Pelzgegnerinnen jedoch nicht als synthetische erkannt. Auch Webpelzträgerinnen wurden in den Innenstädten mit roter Farbe übergossen. Zörn hatte gut verdient. Er war reich geworden. Er hatte einen Kritikerpreis mit dem eigenwilligen Namen »Die goldene Nase« 1990 bekommen. Aber letztlich gab auch er das Pelzgeschäft auf, suchte nach anderen, wie er in einem Interview sagte, kreativen Tätigkeiten, entwarf Tapeten, studierte Fotografie, zog nach Marokko in das Fischerdorf Tagazunt, veröffentlichte den Fotoband »Gärten des Orients«, Paradiese auf Erden. Marokko war für ihn all das, was es hier nicht gab. Zuvor hatte er über Jahre die Presse mit seinen exzentrischen Auftritten beliefert, hatte ein Geschäft erst in den Kolonnaden, später an der ABC-Straße eröffnet, und kam ich nach Hamburg gelegentlich hingegangen und habe mir die ausgestellten Mäntel im Schaufenster angesehen. Einmal sah ich ihn, wie er gestikulierend auf eine Kundin einredete. Er trug eine Perücke, hatte einen weiten Pullover an, Ärmel hochgeschoben, den Hemdkragen hochgestellt. Zwei Mannequins an seiner Seite oder Verkäuferinnen, die wie Mannequins aussahen, beide in Nutria-Mänteln, der eine weit glockenartig, der andere eng anliegend geschnitten. Zörn stand da, und ich sah seine Mundbewegung. Wahrscheinlich sagte er, leicht muss es sein, bequem. Er holte mit einer Armbewegung aus und stellte bei dem weitgeschnittenen Mantel den Kragen hoch, machte mit der Hand einen Wink, das Mannequin solle auf und ab gehen. Also doch ein Mannequin, keine Verkäuferin, so wie sie ging. Wie der Mantelsaum die schlanken Beine umspielte. Wie sie aus dem Schwung heraus stehen blieb, die Beine leicht versetzt und leicht über Kreuz gestellt. Einmal, in der Zeit seines Ruhms, hatte ich im Fernsehen gesehen, wie er vier dürren Mannequins befahl, »Los, kommt mal her!« Aber so, wie er jetzt neben dieser Kundin stand, auf sie einredete, den Mantel dem Mannequin von den Schultern nahm, nein, riss, ihn vor der Kundin wie ein Torero weit entfaltet ausbreitete, da war auch ihm die Anstrengung des Verkaufenmüssens anzusehen. Vorbei die Zeiten, als er Kundinnen, die sich nicht entscheiden konnten, einfach rauswarf. Hier kämpfte er, so wie der Vater gekämpft hatte. Diskret, aber eindringlich. Allein dieser peinlich anbiedernde Satz, »Wenn Sie möchten, können wir Ihnen den Mantel bis morgen Abend zurücklegen.« Als ich die großspurig Akademie benannte Schule für Muster und Zuschneiden besuchte, um dort ein Diplom zu machen, dachte ich an CERN und langte mutig zu, zeichnete schräge Modelle, bekam nur eine 2, weil sich ein Schalkragen zu einer das Gesicht abdeckenden Tulpe verengt hatte. Immerhin, ich konnte nun Schnitte entwerfen und Schnittmuster ausarbeiten. Eine Arbeit, die gut bezahlt war, da sie die meisten Kirschner nicht beherrschten. Die Honorare für diese von außen übernommenen Aufträge trugen wesentlich zum Abbau der vom Vater angehäuften Schulden bei. Dem 20-Jährigen ermöglichte die Arbeit ein angenehmes Leben. Im Sommer nicht mehr mit der Eisenbahn, sondern im offenen VW-Cabriolet nach Travemünde fahren, lange im Meer schwimmen, abends den Besuch in Bars, lateinamerikanische Kombos. Die Schwedinnen fuhren in jener Zeit nicht nach Malaga, sondern kamen mit der Fähre von Trelleborg zu einem verlängerten Wochenende nach Travemünde. Schlafen in den Strandkörben, was die Kurverwaltung verboten hatte, aber doch duldete. Schließlich war das am Tag und Abend die Kundschaft in den Restaurants und Bars. Der Sommer war die saure Gurkenzeit. Wenige Neuaufträge, hin und wieder Ausbesserungen. Im Sommer wurde für den Winter vorgearbeitet. Persianermäntel von der Stange, wie es hieß, Mäntel für die Laufkundschaft. Selten, aber es kam hin und wieder vor, dass im Winter bei starkem Frost Frauen im Schaufenster die kopflose Puppe im Persianermantel sahen, ins Geschäft kamen und den Mantel für 3.500 Mark kauften. Allenfalls mussten die Ärmel etwas verlängert oder gekürzt werden. Normalerweise begann die Nachfrage im Oktober und steigerte sich bis zu Weihnachten. Maßanfertigungen, Überstunden für den verbliebenen Kirschner, für die drei Näherinnen und für uns, die Mutter, die Schwester und mich. Eine Zeit der Nachtlektüre, ein Anker in der Umtriebigkeit. Thomas Manns Buddenbrooks und William Faulkners Schall und Wahn. Die Buddenbrooks standen im häuslichen Bücherschrank, ich musste nur zugreifen. Auch der Vater, der eigentlich nur historische Bücher las, kannte diesen Roman. Hatte er ihn in der Zeit, als das Geschäft florierte, als er überlegte, noch einen weiteren Raum als Werkstatt anzumieten, gelesen? Oder schon in der Zeit, als er nachts durch die Innenstadt ging und die Preise der Pelzmäntel verglich? Die Parallelen waren, wenn auch in einem so ganz anderen gesellschaftlichen Milieu, nicht zu übersehen. Sicherlich wird er den Roman nicht bei Papagese gelesen haben. Dort saß er an dem Resopaltisch, darauf eine Häkeldecke vortäuschendes Plastiktuch und blickte aus dem Fenster auf die Straße. Irgendwo da draußen, sehr fern und grau, waren die Wünsche geblieben. Schall und Wahn ist in der Erinnerung wie ein dunkler, wirrer Traum, aus dem mir einige Gestalten, als hätte ich sie persönlich kennengelernt, im Gedächtnis geblieben sind. Ihre Namen musste ich jetzt, warum soll es den literarischen Figuren besser ergehen als den Menschen, nachschlagen. Dilce, die alte, verlässliche Schwarze, Haushälterin der weißen, verrotteten Südstaatenfamilie Compson. Der geistig behinderte jüngste Sohn Benny, der älteste Sohn Quentin, ein depressiver Harvard-Student. Tochter Caddy sowie der zweitjüngste Jason, ein kleiner Geschäftemacher, der die Familie begaunert. Und vor allem Jason der Dritte, der Vater, der sich zu Tode getrunken hat. Ich war bis dahin keiner literarischen Figur begegnet, bei der Alkoholismus als Wunschsucht zur Auslöschung beschrieben wurde. Dieses Elend musste vermieden werden durch die Arbeit und jede nur gebotene Anstrengung, auch durch die Weigerung, Alkohol zu trinken. Beide Romane, die Buddenbrooks und Schall und Wahn, habe ich sicherlich mit dem Bezug auf die prekäre Situation unseres Geschäfts und das Alkoholproblem des Vaters gelesen. Jetzt, beim Wiederlesen, treten aus dieser familiären Trübnis die Figuren noch weit verlassener dem Leser entgegen. Wer hat mich auf Schall und Wahn aufmerksam gemacht? Vielleicht war es der junge Lehrer im Abendgymnasium, der Englisch und Deutsch unterrichtete. Ein Lernschub in diesen kurzen 3 Monaten. Eine Lernsucht, Geschichte, Erdkunde, Biologie, Mathematik und eben Deutsch und Englisch. Bis das Lernabenteuer mit der Arbeit im Geschäft nicht mehr vereinbar war. Als ich später das wenig lukrative Studium der Philosophie begann, allein von dem Vorsatz bestimmt, das zu tun, was ich zu tun wünschte, zu schreiben, war dies von dem beruhigenden Gedanken begleitet, in der Not jederzeit auf meine Kenntnisse und mein Können als Handwerker zurückgreifen zu können. Aber der Augenschein widerlegte diese Gewissheit. In den ersten Semestern in München ging ich hin und wieder in die Innenstadt und blickte in die Schaufenster der beiden Pelzgeschäfte, die für Eleganz und Luxus standen, mit den etwas aufdringlichen Firmennamen Körper und Bauch. In den übergroßen Schaufenstern lagen kunstvoll drapierte, sauber gearbeitete Nutria, Biber, Luchsmäntel und Fehfelle. In den späten 70er Jahren wurden solche ausgelegten Pelzmäntel mit Schildern versehen, dass die Felle von Wild, nicht von Zuchttieren stammten. Dann verschwanden die Pelze ganz und wurden durch Ledermäntel ersetzt, deren raffinierte Färbung das tierhafte Braun verdeckte. Erst, glaube ich, schloss der Bauch, dann der Körper seinen Laden. Oder umgekehrt. Auch an dem kleinen Kirschner-Geschäft in der Nähe der Münchner Universität, in der Nähe der Türkenstraße, waren der Wandel und die Schmach des Handwerks zu verfolgen. Ein Schaufenster, daneben ein vergittertes Fenster, hinter dem der junge Kirschner arbeitete. Im Sommer stand es offen. Jedes Mal wollte ich ihn ansprechen, habe es aber doch nicht getan. Es schien mir, der sich vom Handwerk verabschiedet und studiert hatte, frivol. Im Schaufenster war keine durch Plakate überhöhte Geschichte der Pelze zu sehen, kein in Grönland mit der Harpune erlegter Seehund, kein in der kanadischen Wildnis gefangener Biber oder ein eben zum Sprung ansetzender und vom Schuss getroffener Jaguar. Walter Kruse hatte, als er einen Ozelotmantel anfertigte, mir einmal das Einschussloch im Fell gezeigt. Im Schaufenster in der Türkenstraße lagen die Felle industriell gezüchteter, gefütterter und getöteter Tiere. Im nächsten Jahr stand dort ein handgeschriebenes Schild: Unsere Pelzfelle kommen aus ökologisch ausgerichteten Zuchtanlagen. Das Schild und die Pelze verschwanden. Es wurden nur noch Reparaturen angeboten, trostlose Ausbesserungen. Am Ende lagen Barberjacken in der Auslage. Ich habe jedes Mal mit Trauer in das Schaufenster und die kleine Werkstatt geblickt, gerade weil die Entwicklung meine volle Zustimmung fand. Aber wie hatte die Unberührbare gesagt, Pelze können so wunderschön sein? Von dem Beruf hätte ich nicht mehr leben und keineswegs eine Familie ernähren können. Wie andere Berufe, der Setzer, der Metteur, verschwindet der Beruf des Kirschners, gerade so wie der des Industriearbeiters, nachdem die erste große Automatisierungswelle die Produktion erreichte. In den frühen 70er Jahren durfte ich eine private Führung im BMW-Werk mitmachen. Hunderte Arbeiter standen an langen, langsam laufenden Fließbändern, an denen die Autoteile hingen, und hantierten daran. 40 Jahre später waren ein paar Techniker damit beschäftigt, auf die Screens zu blicken und hin und wieder Knöpfe zu drücken, während Roboterarme schwenkten und schweißten und Metallteile zusammenfügten. Der Roboter streikt nicht und nährt sich selbst mit Strom und Öl. Im Fall des Kirschner-Handwerks war es nicht die Entwicklung einer neuen Technologie, die war schon im Mittelalter ausgebildet und zur Perfektion gebracht worden. Entscheidend hier war das Mitempfinden mit der Kreatur Tier. Im Jahr 1959 jedoch florierte das Pelzgeschäft noch. Neue Kundschaft kam, Frauen, die sich 2 Mäntel anfertigen ließen, etwas Leichtes, einen Fehmantel, teuer, und etwas Warmes, einen Blaufuchsmantel für den Winteralltag, auch nicht billig. In den 2 Jahren, in denen ich das Geschäft entschuldete, haben wir einmal einer Kundin einen Mantel aus Luchsfellen verkauft für den Aufenthalt in Davos und einen schwarzen Persianermantel für die Zugfahrt dorthin. Einen Persianermantel hatte auch die Russin, so nannte sie meine Mutter, die den meisten Kundinnen einen Spitznamen gab, zur Reparatur gebracht. Das aber war ein sehr alter Mantel mit einer kleinen, festen Locke, und meine Mutter wollte die Arbeit zuerst ablehnen, ließ sich jedoch durch das Bitten der Frau erweichen. Die Frau hatte sich nach dem Preis erkundigt, gefragt, ob die Reparatur noch teurer als der geschätzte Preis werden könnte, dann lange nachgedacht und schließlich den Auftrag zur Ausbesserung gegeben. Der Mantel war leicht tailliert und an den Ärmeln und am Rücken stark abgerieben. Das blanke Leder kam zum Vorschein. Das Innenfutter zeigte ein goldbesticktes Etikett. Der Kirschner, den wir nach der Pensionierung von Meister Kotte eingestellt hatten, kam aus Leipzig und beherrschte etwas Russisch. Er entzifferte das Firmenschild als das eines Hoflieferanten des Zaren in St. Petersburg. Das Futter war, wie sich zeigte, erneuert worden, mehrmals, aber das Etikett jedes Mal wieder auf die neue Futterseite aufgenäht worden. Der Meister trennte das Futter auf, die Zackennähte der Felle zeigten eine äußerst sorgfältige Verarbeitung. Durch das Etikett neugierig geworden, habe ich den Mantel selbst ausgebessert, die kahlen Stellen herausgeschnitten und durch Fellstreifen und Stücke ersetzt. Für eine größere, stark beriebene Fläche im Rückenteil war ein neues Persianerfell erforderlich. Getragene Mäntel verraten immer etwas über ihre Trägerinnen. Dieser Persianermantel war zwar alt, aber äußerst gepflegt getragen worden. Auch etwas Körperliches haftete ihm an, ein feiner, ferner Duft von Maiglöckchen. Durch die Erzählungen meiner Mutter war mein Interesse an dieser Frau, die gebeten hatte, ihr den ausgebesserten Mantel vorbeizubringen, gewachsen. Am Weiher, Eimsbüttler Park, ein vierstöckiges, großzügiges Haus aus der Gründerzeit. Sie wohnte zur Untermiete. Ein Aufkleber mit ihrem Namen war auf dem Messingschild angebracht. Noch gab es die Wohnraumbewirtschaftung und Untermieter konnten zugeteilt werden. Sie empfing mich nach angezeigtem dreimaligen Klingeln an der Wohnungstür. Eine Frau Mitte 60, hochgestecktes, volles, graues Haar, das mit den fast schwarzen Augen und dem faltenlosen, schmalen Gesicht kontrastierte. Sie begrüßte mich freundlich und bat mich zu einem Tee. Das am hinteren Ende eines langen Korridors liegende Zimmer öffnete den Blick auf den mit Kastanien bestandenen Garten. Der große quadratische Raum hatte eine seitliche Kammer, aus der eine alte, weißhaarige Frau kam, die mir mit einem französischen Namen vorgestellt wurde. In der Luft lagen der Geruch von Terpentin und ein süßlich schwerer Blumenduft. Im Umblicken sah ich in der Zimmerecke eine hohe schwarze Vase mit Lilien stehen. Die Stühle, das Sofa, der Tisch, das Bett waren Einzelstücke wohl vom Sperrmüll zusammengetragen, eine damals aufgekommene Gewohnheit, alte Möbel auf die Straße zu stellen. Die schweren Eichentische der Vorkriegszeit, die unbequemen Stühle, verschnörkelten Kommoden und klobigen Schränke wurden gegen farbige, leichte Möbel ausgetauscht. Tulpenlampen beleuchteten auf grazilen Beinen stehende Nierentische. Die Frauen unterhielten sich in einem Sprachgemisch aus Russisch, Französisch und Deutsch. Die weißhaarige Frau tappte umher, verließ das Zimmer, kam zurück, holte einen Tauchsieder. In der Ferne war durch die offenen Türen zu hören, wie in der Küche das Wasser lief, tappte herein, schüttete aus einer Dose Tee in ein Sieb, steckte den Tauchsieder in den Topf, während die Russin den Mantel betrachtete und sagte, »Wunderbar, wie neu! All die traurigen, kahlen Stellen sind verschwunden. Eine vortreffliche Arbeit. Das Reparieren ist doch die eigentliche Kunst.« Sie zog den Mantel an, den Tellerkragen hochgestellt, der Mantel sanft tailliert, der Mantelsaum leicht ausgestellt, tat sie ein, zwei Schritte, eine Drehung und hätte auf jeder Seniorenbodenschau eine blendende Figur gemacht. Die alte Französin applaudierte zierlich. Die Russin zog den Mantel aus, drapierte ihn über den Sessel. Den Mantel habe sie zum 18. Geburtstag von ihrem Vater als Geschenk bekommen. Die Französin holte aus einem kleinen Schrank 3 unterschiedliche Tassen, dazu nicht passende Untertassen. Die Alte irrte, so schien es, zwischen Kammer und Zimmer hin und her, als suche sie etwas, was ihr auf dem kurzen Weg wieder verloren gegangen war. Dann nahm sie resolut und mit begleitendem Lärm 4 Teller aus dem Schrank, ging zur Fensterbank, öffnete eine Blechschachtel, vorsichtig, als könne ein Tier herausspringen, klappte den Deckel schnell zu, holte eine Zange, klappte den Deckel ganz selbstverständlich wieder auf, holte Gebäck heraus, klappte den Deckel zu, drapierte die Teilchen auf dem Teller, machte, weil ihr die Anzahl wohl zu gering erschien oder wegen einer unbekannten Zahlen, mystik den Deckel wieder auf, nahm einen weiteren Keks heraus. Eine kleine Verteilungszeremonie, während die Russin den Tee aufgegossen und eingeschenkt hatte. »Wir haben leider keinen Samovar«, sagte sie. Am Fenster stand ein schmaler, offenbar erst vor kurzem geschreinerter heller Holztisch, darauf Fläschchen und Farbtuben, mehrere Pinsel. Daneben ein Board, auf dem kleine, runde und viereckige Farbbilder wie in einem Schaufenster gereiht standen, Porträts und kleine Ikonen, daneben eine Stehlampe. An der Rückenlehne des Stuhls hing ein Kopfschirm, wie ihn Regisseure in Zeiten des Stummfilms trugen. »Malen Sie Porträts?« »Ja, nach Fotos. Öl auf Holztäfelchen, früher auf Elfenbein.« Aber die Nachfrage sei sehr zurückgegangen. Auch für die kleinen Taschenikonen gäbe es kaum noch Interessenten. Jetzt habe sie beim Feinkostgeschäft Düver nochmals einen Aushang gemacht, Russischunterricht. Auch für einen Literaturzirkel. Wir saßen an dem runden Tisch und die Französin hielt die Tasse auf der Untertasse, den Oberkörper und Kopf leicht der Russin zugewandt, begleitete deren Erzählungen mit einem beständigen Nicken. Auch die Frage, ob ich russische Literatur gelesen hätte. Ja, Erzählungen von Alexander Puschkin. »Puschkin«, rief sie. Die Französin begann, krächzend ein russisches Lied zu singen und wiegte dazu den Oberkörper. Am stärksten hatte mich der Schuss beeindruckt, diese Geschichte eines Duells. Der Vater hatte mir die Erzählungen gegeben und dazu erwähnt, dass Puschkin in einem Duell getötet worden sei. 2 Offiziere, Silvio und ein Graf, duellieren sich. Der Graf, ein reicher, vom Glück verwöhnter Offizier, ein glänzender Günstling des Schicksals, löst den ersten Schuss, schießt, trifft nur den Hut Silvios. Jetzt ist Silvio an der Reihe. Er zielt auf den Grafen, der ungerührt dasteht, Kirschen aus seiner Mütze isst und die Kerne dem Schützen vor die Füße spuckt. Silvio bricht das Duell mit der Begründung ab, dem Grafen fehle die gebotene Ernsthaftigkeit, und hebt sich den Schuss für eine andere, von ihm bestimmte Gelegenheit auf. In den folgenden Jahren übt er sich täglich im Pistolenschießen. Der Anlass für das nachzuholende Duell kommt mit der Hochzeit des unerschrockenen Kirschenessers. 2 höchst unterschiedliche Charaktere. Der eine reich, gut aussehend und der ewige Liebling des Glückes, so scheint es. Der andere, eher im Schatten stehend, dem Verlieren nahe. Zum Schluss jedoch geht er als Sieger vom Platz, ohne dass Blut fließt. Ich habe diese Geschichte, wie alt war ich, 14, 15, mehrmals gelesen und später bei Gelegenheit wieder, wie auch jetzt. Und sie hat nichts von ihrer Faszination verloren. Eine Parabel aus einer existenzialistischen Weltsicht geschrieben, natürlich kannte Puschkin den Begriff nicht, die uns diese Geschichte so nahe bringt. Das Kartenspiel ist ein Motiv der Erzählung. Und es kann so gedeutet werden, dass jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und in unterschiedlichen Milieus geboren wird. Darin waltet die Natur, die Gerechtigkeit nicht kennt. Der die Existenz bestimmende Zufall bringt die Freiheit der Wahl mit sich. Jemand, der ein gutes Blatt bekommen hat, kann ein schlechtes Spiel machen und verlieren. Und ein anderer mit schlechten Karten macht ein gutes, überlegtes Spiel und gewinnt. Und darüber waltet das erwartbare Schicksal, der Tod. In diesem Sinn werde ich, der damals an der Volkshochschule einen Kurs zum Existenzialismus besuchte und einen Aufsatz von Ernesto Grassi gelesen hatte, auch mit den Frauen gesprochen haben. Wahrscheinlich etwas altklug, während ich den Tee aus einer geblümten Kaffeetasse mit angeschlagenem Rand trank. Und nach weiteren Fragen erzählte ich ihnen von meiner Dostojewski-Lektüre der letzten beiden Jahre, zählte wie ein braver Schüler die Titel auf, Schuld und Sühne, die Brüder Karamasow, die Dämonen, vor allem aber der Idiot. Ein Schatten zog über das Gesicht dieser so höflich gefassten Frau. Ihr war anzusehen, dass ihr diese Lektüre nicht zusagte. Nach meiner Frage, warum, sagte sie, entschuldigen Sie, Dostojewskis Sprache ist mir etwas zu nah an illustrierten Romanen. Die erste ablehnende Haltung zu Dostojewski hörte ich aus ihrem Mund. Später las ich bei Nabokov ähnlich abfällige Urteile. Dostojewski sei clumsy and vulgar, illustrierten Literatur. Die alte Französin nickte heftig, wobei nicht sicher war, ob es eine Bestätigung oder ein Tick war. Ich konnte den beiden Frauen nicht widersprechen. Ich hatte das Buch in deutscher Übersetzung gelesen. Wie hätte ich etwas zur Sprache sagen können? Auch hatte ich nicht genügend Kenntnisse, um die Romane gegen dieses strikte Urteil zu verteidigen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, die Romane haben mich bewegt. Nein, aufgewühlt. Ich habe sie bis in die Nacht gelesen und am Tag verbotenerweise in einem Sortierzimmer. Und wie hätte ich zu diesen beiden Frauen sagen können, dass ich bis dahin keine vergleichbare, schreckenerregende Szene gelesen hatte, wie die, als Fürst Mischkin mit seinem Freund und Rivalen neben der erstochenen, schon in Verwesung übergehenden Nastassja die Nacht verbringt? Tschechow sollten Sie lesen, wenn ich Ihnen den ans Herz legen darf, sagte die Französin. Und die Russin sagte, ja, vor allem aber Tolstoi. Krieg und Frieden und Anna Karenina, vor allem diese beiden, bitte. Die Französin sagte, nein, Tschechow, die Dame mit dem Hündchen. Die Russin nannte Erzählungen von Tolstoi und die Diskussion, welchem russischen Autor der Vorzug zu geben sei, ging auf Russisch, Deutsch und Französisch, wobei sich zeigte, dass die alte Französin, in der ich eine Kostgängerin der Russin vermutete, sich keineswegs einschüchtern ließ, sondern sehr energisch widersprach. Ich saß wie vergessen am Tisch. In einer Pause der Auseinandersetzung fragte ich die Russin, ob sie aus Petersburg komme. Nicht verwundert über die Frage, sagte sie, ja, geboren und dort aufgewachsen. Sie waren, sie sprach im Plural, im Februar 1919 aus der Stadt geflohen. Der Vater war von den Roten erschossen worden, der Bruder hatte bei den Weißen gekämpft, in der Armee Koltschaks, und war gefallen. Eine Schwester vermisst. Wir, sie blickte zu heftig nickenden Alten, sind mit meiner Mutter über Tallinn nach Königsberg gekommen. Dort starb die Mutter. Königsberg, sagten die beiden Frauen wie aus einem Mund. Ach! Ich erzählte, dass ich als Kind mit meiner Mutter in Königsberg auf Besuch gewesen war. Auch das Schloss hatten wir besucht. In Erinnerung geblieben waren vor allem die großen Filzpantoffeln für Besucher. Mir grauste vor ihnen. Dennoch musste ich in sie hineinschlüpfen. Das Schloss, die Stadt, der Badeort Kranz, die Ostsee. Die beiden Frauen schwärmten von den Jahren, die sie dort gelebt hatten. Später waren sie von entfernten Verwandten erst in Passenheim, danach in der Nähe von Angerburg in Ostpreußen aufgenommen worden. Die Russin nannte den Namen des Guts der Familie, Namen, die ich mir auch nicht durch das Absuchen der Güter auf der Generalstabskarte wieder in Erinnerung bringen konnte. Von dort abermals geflohen, im Januar 45, Schnee, Eis, minus 20 Grad Kälte. So waren sie wieder aufgebrochen. Der Kutscher, André, ein französischer Kriegsgefangener, die Weißhaarige nickte heftig, knetete das Taschentuch, hatte sie zum Bahnhof gebracht, wo ein Zug unter Dampf stand. Die Waggons überfüllt. Andrea hatte im Abteil 2 Plätze erobert, war wieder ausgestiegen und hatte die Koffer durchs Fenster gereicht. André musste bleiben. Wir konnten ihm nicht einmal zuwinken. So gedrängt saßen und standen die Menschen auf den Gängen und in den Abteilen. Die Gastfamilie war zurückgeblieben. Der Gutsherr wurde erschossen, die Frauen nach Sibirien verschleppt. Und weiter? Im Zug nach Königsberg, von dort nach Pillau und mit einem Minensuchboot nach Lübeck und von dort hierher. Und der Mantel hat seinen Dienst getan und gewärmt. Das erzählte sie, durch meine Fragen bestärkt. In Ostpreußen hatte die Französin, die in Petersburg, das habe ich nicht fragen mögen, wahrscheinlich die Gesellschafterin der Familie gewesen war, Französischunterricht gegeben. Und sie, ich nenne sie einfach Maria Nikolajewna, Russischunterricht. Woran aber heute niemand mehr interessiert sei. Jetzt verdiente sie ihren Unterhalt mit Medaillonmalerei. Alltägliche Schicksale, wie ich sie von Drexler kannte. Vertriebene, Ausgebombte, Verschleppte. Im Winter 1946 kamen 2 Mädchen durch den Schnee barfuß in die Schule an der Bismarckstraße. Die Mädchen, deren Eltern umgekommen waren, wohnten mit der Großmutter in einer am Isebeck-Kanal gelegenen Nissenhüttensiedlung. Dort lebten die aus Hinterpommern und Ostpreußen geflüchteten Menschen. Meine Mutter hatte in einer komplizierten Tauschaktion ein paar stark abgetragene Halbschuhe für das jüngere Mädchen, Marie, und ein paar viel zu große Schnürstiefel für das ältere Mädchen, Anne, besorgt. Mädchen und Jungen gingen in getrennte Klassen, trafen sich auf dem Schulhof. Anne wurde gehänselt, wie sie mit ihren starksigen Beinen in den klobigen Schuhen herumlief. Dann aber, nachdem sie einem Jungen, einem gefürchteten Schläger, die Nase blutig geschlagen hatte, gehörte sie zur Bande. Pinkelte mit uns um die Wette. Sie gewann meist, dank einer geschickten Technik, bog sich stehend nach hinten, hielt mit den Fingerspitzen ihre Harnröhre hoch und machte den Weg frei für einen weiten Strahl. Im darauffolgenden Jahr, Frühling 1947, zogen die beiden Mädchen, Anne immer noch in den zu großen Schuhen, weiter zu Gasteltern nach Rendsburg. Die beiden waren lange Zeit die einzigen Mädchen, mit denen wir umherzogen, und eher uns Jungs ähnlich. Die anderen Mädchen waren fern, gingen auf andere Schulen. Ja, sie waren geheimnisvoll und wurden es noch mehr durch die Erzählungen der älteren Jungen. Die Russin betrachtete wieder den Persianermantel. Das bis zum blanken Leder abgetragene schwarze Persianerfell an den Ärmelkanten und an der Knopfleiste war durch ähnliche Fellstücke ersetzt worden. Der Mantel sah getragen, aber nicht mehr beschädigt aus. Lange hatte ich in kollegialer Reverenz vor der guten Arbeit des Petersburger Kürschners und Hoflieferanten nach passenden Stücken gesucht, war zu einem Rauchwarenhändler gefahren und hatte ein Fell gekauft, das im Grotzen, dem Fellrücken, wenn auch etwas neu glänzend, so doch der Lockenbildung der Rückenpartie gleichkam. Jetzt war ich mit der Geschichte des Mantels beschenkt worden. »Wunderbar«, sagte sie, »es ist doch immer etwas Gutes, wenn man sich von alten Dingen nicht trennen muss. Ausbessern ist Treue. Die Haltbarkeit von Pelzen ist sehr unterschiedlich. Gute Persianer sind haltbar«, sagte ich, »noch haltbarer sind die Biberpelze, wenn sie denn geschoren sind.« Sie ging zu einem kleinen, weißen, mit roten Blumenranken bemalten, früher wohl in einer Küche genutzten Schrank, öffnete die Tür, entnahm ihm eine abgewetzte braune Krokodillederhandtasche und daraus das im gleichen Leder gefertigte Portemonnaie. »Darf ich Ihnen Ihr Honorar geben?« Dieses Wort »Honorar« war ein Vorgriff auf kommende Zeiten. Bis dahin hatte ich es für meine Arbeit noch nicht gehört. »Darf ich Ihnen diese kleine Ausbesserung schenken?« Sie schwieg. Die alte Französin nickte wieder. Nach einem recht langen Augenblick sagte die Russin, »Gut, dann darf auch ich Ihnen etwas schenken.« Sie ging zu dem Bord, auf dem die Medaillons ausgestellt waren, und nahm nach kurzem Suchen ein kleines rechteckiges Holzplättchen, darauf der Drachenstecher auf einem weißen Pferd, der heilige Georg, unter dem Pferd der verletzt sich ringelnde Drache. Im Herbst hatte ich angefangen, Anna Karenina zu lesen, musste dann aber, weil die Arbeit sich häufte, die Lektüre abbrechen und nahm sie erst ein Jahr später am Braunschweig-Kolleg wieder auf. Ich las das Buch nochmals von Anfang an und sank in dieses Buch hinein. Hatte während des Lesens die beiden Frauen vor Augen, die Russin und die Französin, und den Klang ihrer Stimmen im Ohr. Wie auch jetzt, sie stellen sich einfach ein, begleiten mich durch die so bewegenden Stellen, treten mir beim Wiederlesen vor Augen, wie auch die Sicht aus dem Kollegfenster über den Rasen hin zu der grauen, hüfthohen Steinmauer. Dahinter fällt der verwilderte Park zur Oker ab, Buchen und Ahorn in flammenden Herbstfarben. Das Lesen war nicht etwa auf das Lernen für das zögerliche eigene Schreiben gerichtet, davon weit entfernt, sondern ein Erkunden der eigenen Empfindungen, ein Ausloten der Wünsche, ein sprachliches Abtasten der Wahrnehmung und auch das, ein Staunen über die zeitlich und räumlich ferne Welt Russlands und seine adlige Gesellschaft. Bei einer erneuten Lektüre von Anna Karenina, 50 Jahre später, das ist ein Geschenk des Alters, dieses Labyrinth der Gefühle, dieses widersprüchliche, gegen Konventionen aufbegehrende, die Ordnungen aufbrechende, Anna Karenina, die Qualen ihrer Seele, das, was von diesem Leben ausgeschritten wird, die Liebe, der Ehebruch, der ein Bruch der Treue ist, die Trennung, Leidenschaft und Verzweiflung, der Tod, das alles war so eindrücklich wie beim ersten Lesen. Und abermals die Erfahrung, dass es ein Mehr gibt, das sich nicht in Begriffe fassen lässt. Ein nicht erklärbares, in seiner Wirkung so unmittelbar wie ein Naturerlebnis, bleibt, beglückend und beunruhigend. Dieser entsetzliche Augenblick, wenn sich Anna Karenina vor die Lokomotive wirft, das stählerne, nicht entrinnbare Schicksal. Ich hatte das Buch als Lektüre für zwei Ferienwochen in einem Resort in Ägypten, in El-Kesir, mitgenommen und dort gelesen. Unterbrochen von diesem Dreiklang Schlafen, Schwimmen und Schnorcheln in der märchenhaften Wunderwelt des Riffs. Im Strandkorb wurde ich von einem älteren Herrn auf das Buch hin angesprochen. Er stellte sich, eine wundersame Koinzidenz, als Andreas Riesenkampf vor, ein Baltendeutscher, mit seiner Frau, einer Russin, Nachfahrin des Generals Kutusow, dem in Krieg und Frieden beschriebenen bärbeißigen, so strategisch klug zaudernden, letztlich siegreichen Gegner Napoleons. Dieser Tonfall, das nach Osten weisende, gedehnte Deutsch, war dem der Russin im Persianermantel ähnlich. So ist Vergangenes durch Lesen mit der Gegenwart verfugt. Warwara Andrejewna, als ich noch sehr jung war, schuf ich mir das Idealbild der Frau, die ich lieben würde und die meine Ehefrau zu nennen für mich ein Glück wäre. Ich habe schon ein langes Leben hinter mir und bin jetzt in Ihnen zum ersten Mal dem begegnet, was ich gesucht habe. Ich liebe Sie und trage Ihnen meine Hand an. Das sagte sich Sergei Iwanowitsch, wie er nur noch 10 Schritte von Warenka entfernt war. Auf Knien verteidigte sie einen Pilz mit den Händen gegen Grischa und rief die kleine Mascha her. »Hierher, hierher! Da sind Kleine, viele!« sagte sie mit ihrer netten Bruststimme. Als sie Sergei Iwanowitsch näher kommen sah, erhob sie sich nicht und änderte ihre Haltung nicht, aber alles sprach ihm davon, dass sie sein Nahen spürte und sich freute darüber. Ihr schönes, still lächelndes Gesicht unter dem weißen Tuch wandte sich ihm zu. »Nun, haben Sie etwas gefunden?« fragte sie. »Keinen einzigen«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Und Sie?« Sie antwortete ihm nicht, beschäftigt mit den Kindern, die sie umringten. »Noch den, neben dem Zweig.« Sie wies die kleine Mascha auf einen kleinen Täubling hin, dessen pralles rosa Hütchen von einem trockenen Grashalm, unter dem er sich emporgeschafft hatte, quer durchschnitten war. Sie stand auf, als Mascha den in zwei Hälften zerbrochenen Täubling hochhielt. »Das erinnert mich an meine Kindheit«, meinte sie, während sie neben Sergei Iwanowitsch von den Kindern wegging. Die Situation der Pilzsuche, eine idyllische Szene, in der Warenka mit den Kindern spricht, sie einbezieht, ihre freundliche Anleitung, die Natur genau zu betrachten, hält die schöne Vorstellung von einer glücklichen Ehe vor Augen. Sie gingen schweigend ein paar Schritte. Warenka sah, dass er sprechen wollte. Sie erriet, wovon, und ihr stockte das Herz vor freudiger und banger Erregung. Sie waren weit weggegangen, dass niemand mehr sie hätte hören können. Doch er begann immer noch nicht zu sprechen. Warenka schwieg am besten. Nach einem Schweigen war das, was sie beide sagen wollten, leichter zu sagen als nach einem Gespräch über Pilze. Doch gegen ihren Willen, wie aus Versehen, sagte Warenka, »Sie haben also nichts gefunden? Im Waldesinneren gibt es übrigens immer weniger.« Sergei Iwanowitsch seufzte und erwiderte nichts. Es verdroß ihn, dass sie von den Pilzen zu reden anfing. Jetzt oder nie musste die Aussprache stattfinden. Das fühlte auch Sergei Iwanowitsch. Alles in Warenka, ihr Blick, ihre Wangenröte, die gesenkten Augen, zeigte schmerzliche Erwartung. Sergei Iwanowitsch sah das und sie dauerte ihn. Er fühlte sogar, jetzt nichts zu sagen, hieße sie zu verletzen. Rasch wiederholte er in seinem Kopf alle Argumente zugunsten seines Entschlusses. Er wiederholte sich auch die Worte, in die er seinen Antrag kleiden wollte. Aber statt dieser Worte fragte er aufgrund eines ihm überraschend gekommenen Gedanken plötzlich, »Was ist denn der Unterschied zwischen einem Steinpilz und einem Birkenpilz?« Warenkas Lippen zitterten vor Erregung, als sie antwortete, »Am Hut ist kein Unterschied, aber am Stiel.« Und sobald diese Worte gesagt waren, begriffen er wie auch sie, dass es zu Ende war, dass das, was hätte gesagt werden müssen, nicht mehr gesagt würde. Und bei der Erregung, die davor den höchsten Grad erreicht hatte, flaute nun ab. Wie aus dem entschiedenen Vorsatz Sergejs, Warenka einen Heiratsantrag zu machen und ihrer erregten Erwartung, diesen mit einem Ja beantworten zu können, durch eine winzige Verschiebung der Aufmerksamkeit hin zur Betrachtung der Pilze, der Entschluss nicht gleich umgesetzt werden kann, was die Ungeduld Sergejs noch steigert, wie dann aber durch Fragen und Gegenfragen die entscheidende Frage immer weiter ins Gewöhnliche verschoben und von Warenka abermals behindert wird, unfreiwillig, ja gegen ihren Willen. Wie aus Versehen bringt sie das Gespräch, das die beiden Liebenden zusammenführen könnte, auseinander. Die Zartheit des Liebesgeständnisses und des Eheantrags nimmt aus dem Unbewussten heraus eine Wendung ins Sexuelle, wenn die beiden über die behaarten Stiele der Pilze sprechen und sich dadurch immer weiter voneinander entfernen, sich verlieren, das ist ein sprachgestisches Wunder. Es kommt nicht zu einer Erklärung der Gefühle, sondern der Botanik. Der Wunsch war, wie sich zeigt, von der Unsicherheit der Wünschenden begleitet. Beim Birkenpilz, da erinnert der Stiel an den unrasierten Zweitagebart eines Brünetten, sagte Sergei Iwanowitsch nun schon ruhig. Ja, das stimmt, erwiderte Warenka lächelnd, und unwillkürlich änderte sich die Richtung des Spaziergangs. Sie näherten sich wieder den Kindern. Warenka empfand Schmerz und Scham, aber zugleich auch ein Gefühl der Erleichterung. Die Feinheit, mit der das Unbewusste durch die Sprache zutage tritt, Lev Tolstoi kann Sigmund Freud noch nicht gelesen haben, korrespondiert mit der genauen auf die Situation der beiden Personen bezogene Naturbeschreibung. Sie wies die kleine Mascha auf einen kleinen Täubling hin, dessen pralles rosa Hütchen von einem trockenen Grashalm, unter dem er sich emporgeschafft hatte, quer durchschnitten war. Wie fein das Gewebe dieses Wünschens, Mögens, Wollens geknüpft ist und sich aus sich selbst heraus in der Sprache auflöst, diese rätselhaft widersprüchlichen Empfindungen. Die Sehnsucht nach Nähe und Erfüllung verbunden mit der Angst vor der Verwirklichung, dem Faktum Brutum, das den Abschluss des Wünschens mit sich bringt und darin die Unsicherheit über die Beständigkeit der Gefühle aufscheinen lässt, das ist einfach großartig zur Sprache gebracht. Dazu gehören die bewundernswerte Übertragung von Rosemarie Tietze ins Deutsche und ihr langer, ausführlicher Kommentar. Ich hatte das Glück, sie zur Übersetzungsarbeit an diesem Roman befragen zu können. Sie erzählte, wie genau und lange sie nach Worten, die sich der erzählten Zeit annähern, fahnden musste. Wie sie beispielsweise für das Wort Zaun, das unser Vorstellungsraum eher mit Maschen oder Stacheldraht verbindet, nach langem Suchen die alte Bezeichnung Stangenhaak fand. Zu einem Gespräch Rosemarie Tietzes mit dem Urenkel von Lew Tolstoi, Graf Wladimir Tolstoi, zu Problemen der Übersetzung bin ich nach Berlin gefahren. Tolstoi, ein schlanker, mittelgroßer Mann, gelichtetes, rotblondes Haar, gekleidet in einen hellbraunen Tweed-Sakko mit sichtlich gepflegt getragenen braunen Schuhen, erinnerte mich in seiner zurückhaltend höflichen Form der Rede, in den Gesten, dem Tonfall, der Sprache, die ich wörtlich nicht, aber doch ihrem Klang nach verstand, wieder an die Russin und ihre alte französische Hausdame. Und eben diese Haltung findet sich in den Dialogen wieder. Diese Formen der Dezenz, wie Gefühle sich sprachlich offenbaren. Eine Schulung fürs Leben. Die Ausgabe von Anna Karenina mit meinen Anstreichungen, 1961 im Braunschweig-Kolleg gelesen, ging bei einem der zahlreichen Umzüge verloren. Aber in meiner zweiten, 2009 im Karl-Hanser-Verlag erschienenen Ausgabe habe ich die so genau wie eindringlich beschriebenen alltäglichen Situationen mit Bleistift qua Stichwort und Seitenzahl notiert. Um einige der bewunderten Stellen zu nennen, das Mähen, 376, die Wolken, die Liebe, 421, der sterbende Nikolai, 757, die Lüge, 449, der Kuhstall, 146, das Einschlafen, 1106, vor allem die Suche nach Sinn, zahllos. Das Erstaunliche ist, dass diese hohe Perfektion nicht entmutigt, sondern ein Versprechen auf die Möglichkeit des Gelingens gibt, was alles im Leben nicht, aber in der literarischen Form glücken kann. Im Studium habe ich Krieg und Frieden gelesen, allerdings nicht in der Selbstverlorenheit wie Anna Karenina, sondern mit dem handwerklich interessierten Blick auf das Gemachte, die Konstruktion, die Motive, Figurenzeichnungen, Kapiteleinteilungen. Was mich interessierte, waren die Berichte über die Entstehungsarbeit, die ausführlichen Recherchen Tolstois zu diesem historischen Stoff. Jahrzehnte später, nach einer zweiten Lektüre des Romans, habe ich in der Ausstellung zu Lew Tolstoi im Münchner Literaturhaus die Skizzen und Änderungen gesehen, dieses Umbauen, Ausbessern, Ausstreichen, Überschreiben, Verschieben von Textteilen, diese dem Handwerk so nahe Arbeitsweise. Die Fähigkeit, sich unendlich viel Mühe zu geben, sagt Thomas Carlyle, sei für das Genie bestimmend. Tatsächlich ist genau das die Voraussetzung für jede gelungene, perfekte handwerkliche, wissenschaftliche und künstlerische Arbeit. Auch der Herr des Gartens hat diese Fähigkeit besessen und nachgebessert, hat Adam in den Schlaf gezwungen, ihm eine Rippe entnommen und Eva, die Menschin, daraus gemacht. Ein kleiner Mann mit einem gedankengewölbten Schädel, kahl bis auf einen fusseligen grauen Haarkranz, das war Patkul, Doktor in klassischer Philologie. Er hatte in Greifswald und Cambridge studiert und gab Privatunterricht in Latein und Altgriechisch. In einer Privatschule bereitete ich mich, soweit es die Zeit zuließ, auf das große Latinum vor. Die Sprache hatte, fand ich, etwas Solides, wie in Stein gemeißelt. Was ja so falsch nicht ist, etliche Texte sind gemeißelt überkommen. Dr. Patkul wohnte in der Hamburger Innenstadt, in einer großräumigen Altbauwohnung zur Untermiete. Schräg gegenüber lag das Verlagshaus des Springer-Konzerns, die Welt, Abendblatt und Bild. In seinem Zimmer standen ein Bett, ein Schreibtisch, ein kleiner halbrunder Tisch an der Wand. In einem hohen Bord lagen gestapelt Bücher, Philosophie, Sozialwissenschaften und ein paar alte, in Pergament gebundene Bände römischer und griechischer Autoren. Er zeigte mir einen Band, die Dramen des Sophokles, gesetzt in altgriechischen Buchstaben in der Glückstädter Druckerei Augustin. Nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich Kürschner sei, fragte er mich, ob ich ihm den Pelzkragen seines Wintermantels ausbessern könnte. Er holte den Mantel aus dem Korridor, ein Biberbesatz, stark abgetragen, und auch die Motten hatten darin gehaust. Ich sagte, nein, da sei nichts mehr auszubessern. Und ein neuer Biberkragen? Was würde der kosten? Ungefähr 300 Mark. Er sagte nur, oh, und wir vereinbarten 10 Stunden Altgriechisch, die Stunde 6 Mark. Das war gutes Geld. Ich kann mich nicht entsinnen, ob mir jemand die Odyssee empfohlen hat. Der Name ist gegenwärtig und in die Alltagssprache eingelagert. Vielleicht war es die Neugierde, dem Wort nachzugehen, oder der Umschlag reizte, das Buch zu kaufen, ein Goldmann-Taschenbuch. Odysseus in seinem Segelschiff, aus dessen Mast sich eine Weinrebe rankt, die Abbildung eines Trinkgefäßes. Die Lust, und es war eine Lust, die deutschen Hexameter halblaut wie eine ferne Sprache zu lesen. Das Buch ist, abgesehen von den wundersamen Ereignissen, den Landschafts- und Meeresschilderungen, dieser Göttervielfalt, die eingreift und untereinander streitet, vor allem eine Anweisung für Selbsthilfe und Selbstvertrauen. Ein Kanon, sich in einer Welt, in der Zufall waltet, die launischen Götter, zu behaupten. Die Geschichte eines Helden, der nicht nur als listig und tapfer gilt, sondern vor allem als zäh und alle Mühen auf sich nehmend dieses eine Ziel verfolgt, die Heimat zu erreichen. Ausfahrt, Krieg, danach die unendliche Anstrengung zur Heimkunft. Erst später habe ich das Gedicht Ithaka von Konstantinos Kavafis gelesen, das diese Bewegung als eine Reise nach innen zur Sprache bringt. Beim ersten Lesen der Odyssee war es nur eine Ahnung von dem Wortreichtum und ein Staunen über den Klang beim Lautlesen. Inzwischen wieder und wieder gelesen, auch in der Erstausgabe der Übersetzung von Johann Heinrich Voss, der, um den Hexameter bilden zu können, die deutsche Sprache bereichert hat. Gäbe es ein Wort wie Vierganggetriebe ohne die Vosschen Wortbildungen wie weithin schattende Lanze? Am Anfang aber stand ein Taschenbuch mit der Abbildung des Weinstocks als Mast, mit den das Schiff überbordenden Trauben, so will es die Erinnerung. Die wunderschöne Trinkschale des athenischen Töpfers Exekias kann man in der Münchner Antikensammlung sehen. Sie zeigt nicht, wie der Umschlag irreführend andeutet, Odysseus, sondern Dionysos. Die Odyssee war der Anstoß, neben dem Latein auch das Griechische zu lernen. Und Patkul trug die Hexameter auswendig vor. Die Faszination des Klangs, der Rhythmus dieser Sprache. Die Stunden vergingen mit Erzählungen, für die ich ihn gut bezahlte. Keineswegs hatte ich den Eindruck, dass er es darauf angelegt hatte, den Unterricht für sich leicht zu machen. Eher war er irritiert über das schlechte Merkvermögen des 20-Jährigen. Die Vokabeln, die Schrift, die Grammatik, die Betonung der Wörter. Um den Abfragen auszuweichen, war ich es, der ihn nach seinem Leben und nach den Anarchisten befragte. Und er, ein Verächter des Geldes, nannte Namen, Landauer, mühsam, Bakunin, Duruti, Krapotkin. Die Griechischstunden wurden zu Geschichtsstunden der Anarchie. Bad Kuhl war im Bürgerkrieg in Spanien gewesen, war vor den Frankisten nach Frankreich geflohen, dort in einem Lager interniert worden und war nach der Kapitulation Frankreichs in Bordeaux untergetaucht und später nach Portugal gegangen. Mit einem Beispiel begründete er, dass die Tat eines Einzelnen die Geschichte bestimmen und auch entscheidend deren Verlauf verändern könne. Der Plan, Adolf Hitler und General Franco während ihres Treffens in Andailles in die Luft zu sprengen. Wie oft war versucht worden, jenen Unmenschen in die Luft zu jagen, als wäre er der Sprengstoff der Geschichte, allein durch einen solchen wieder aus der Welt zu schaffen. Georg Elser hatte eine Bombe an der Stelle in einen Pfeiler des Bürgerbräukellers eingebaut, wo Hitler zu seinen Parteigenossen sprechen wollte. Hitler kam, redete und verließ 20 Minuten vor der Explosion den Saal. Leutnant von Kleist hatte den Plan, Hitler bei der Vorführung neuer Uniformen anzuspringen und sich mit ihm in die Luft zu sprengen. Hitler sagte den Besuch kurzfristig ab. Ein anderes Mal wurde nach einem Plan von Oberst Tresco eine Aktentasche mit Dynamit in das Führerflugzeug geschmuggelt. Wegen der großen Kälte in der Höhe funktionierte der Zünder nicht. Am 20. Juli 1944 konnte Oberst Stauffenberg, behindert durch seine verstümmelte Hand und die drängende Zeit, nur eine Packung des Sprengstoffs scharf machen. Die reichte nicht aus, Hitler in die Luft zu sprengen. Bad Kuhl sagte, man hätte bei Hitler regelrecht die Hand anlegen müssen. Wie Harmodios und Aristogeiton, die den Tyrannen Hipparchos abgemessert haben. Beide Diktatoren, Franco und Hitler, mit einem Schlag zu töten, das sei der Plan gewesen. Die Welt hätte eine andere sein können. Den katalanischen Genossen, der das Attentat mitgeplant hatte, habe er persönlich gekannt. Die im Untergrund wirkenden Genossen der Eisenbahngewerkschaft hatten berichtet, dass eine geheime Zusammenkunft geplant sei. Für Franco stehe in San Sebastian ein Zug bereit zum Grenzort Andailles, wo sich die Diktatoren treffen wollten. Die Verschwörer besorgten eine Soutane und ein Kästchen für die letzte Ölung, sowie akribisch gefälschte Briefe und Papiere. Der Genosse, der den Auftrag übernommen hatte, war ruhig und entschlossen, trank am Abend vor dem geplanten Attentat keinen Alkohol, aß nur trockenes Brot und gekochtes Gemüse, um sich nicht den Magen zu verderben. Zwei Genossen begleiteten ihn zum Bahnhof, dort umarmten und verabschiedeten sie sich voneinander. Das andere sind Erzählungen. Der Genosse fuhr nach Andailles, ging zum Bahnhof, seine perfekt gefälschten Papiere wurden geprüft, sein kleines Kästchen geöffnet, das Kreuz, das Öl. Er ging zu dem Bahnsteig, wo Frankos Zug halten sollte. Der Zug hatte eine Verspätung von 9 Minuten. Hitler ging auf dem Perron auf einer Strecke von ungefähr 70 Metern auf und ab. Militär hatte den Bahnhof abgeriegelt. Der Priester wartete an der etwas entfernten, mit Kreide bezeichneten Stelle, an der Franco aussteigen und von Hitler begrüßt werden sollte. Die Wachen wurden auf den wartenden Priester aufmerksam. Er wurde abermals kontrolliert. Das Kästchen wurde wieder geöffnet, das Kreuz und das Fläschchen mit dem Öl geprüft. Bitte nicht schütteln. Seine Dokumente, das Schreiben des Bischofs, für in Ordnung befunden. Dennoch wurde er weggeschickt. Er solle hinten, weit hinter der angetretenen Ehrenformation des deutschen Militärs warten. Hitler sollte nicht mit einem katholischen Priester konfrontiert werden. Das Kästchen mit der letzten Ölung kam nicht zum Einsatz. Angenommen, der Zug wäre pünktlich gewesen. Angenommen, der falsche Priester hätte das Kästchen geöffnet, den Zünder ausgelöst, sich und die beiden händeschüttelnden Diktatoren in die Luft gesprengt. Welchen Verlauf hätte die Geschichte genommen? Hätte es den Angriff auf die Sowjetunion gegeben? Der deutsche Generalstab war zu der Zeit gegen einen Angriff auf Russland. Keine Millionen Toten, keine verwüsteten Landstriche, keine Shoah? Bad Kuhl war davon überzeugt. Die Tat eines Einzelnen kann den Geschichtsverlauf verändern, zum Positiven wie zum Negativen. Nein, denke ich, dieser dämonische Herrschafts- und Vernichtungswille hätte dann andere, schon bereitstehende Vollstrecker gefunden. Patkul sagte, es gibt Augenblicke in der Geschichte, da muss gehandelt werden. Die Tat des Einzelnen. Er wurde mir ein wenig unheimlich. Die herumstehenden Chemietöpfe, das Fernrohr, mit dem er, wie er mir erklärte, seine astronomischen Studien betrieb. Im dritten Stock, aus dem Fenster. Nicht einmal einen Balkon hatte sein Zimmer. Er könnte das Fernrohr auf den Dachboden tragen, sagte ich mir. Allerdings war das Stativ recht sperrig. Zudem stand das Fernrohr am Fenster und war auf die Redaktion der Bild-Zeitung gerichtet. Niemand verlangte in jener Zeit die Enteignung Springers. Er aber, dieser eher ruhige, ja gelassene, aus der Nähe der dänischen Grenze kommende Schleswiger, sprach über Springer und dessen Zeitungen, insbesondere über die Bild-Zeitung, in einer beängstigenden Erregung, bekam ein Zucken um den Mund, das Gesicht lief rot an, sogar die mächtige Glatze, wenn er sagte, der Gewalt, die von dieser Zeitung ausgehe, sei nur mit Gegengewalt zu begegnen. Eine millionenfache Verdummung. Und der Verleger wisse das. Habe sich für den Ernstfall Depots angelegt, aufblasbare Boote an Ufern vergraben, Geld und eiserne Rationen. Er weiß, eines Tages wird er fliehen müssen. Ein Verleger auf der Flucht. Als Patkul einmal hinausging, um Wasser für den Tauchsieder zu holen, habe ich mir die chemischen Zusammensetzungen auf den drei Töpfen notiert und später einen Chemielehrer gefragt. »Das sei ein Düngemittel«, sagte er. »Und nein, damit könne man keinen Sprengstoff basteln.« »Aber in eine Kantinenküche gehörten die sicherlich nicht.« Ich habe Patkul schließlich gefragt, wozu er die Chemie brauche. Die Antwort war, seine Schwester habe einen großen Garten in Bad Segeberg. Er warte auf einen Autobesitzer, der die Dosen mitnehmen könne. Wir saßen zusammen. Dr. Patkul erklärte mir den Optativ. Von draußen war wieder ein Schlurfen auf dem Gang zu hören. Im Nachbarzimmer wohnte ein Akquisiteur für Werbeanzeigen einer 14-tägig erscheinenden Zeitschrift, die in Wohn- und Geschäftshäusern ausgelegt wurde. Anzeigen der Elektro-, Fahrrad- und Schuhgeschäfte, der Bäckereien, Metzgereien, Einzelhandelsgeschäfte, die es damals noch in der Hamburger Innenstadt gab. Hinzu kamen Kleinanzeigen. Kammerjäger, Putzkräfte und Nachhilfelehrer boten ihre Dienste an. Für eine gewisse, über den bloßen Werbezweck hinausgehende Unterhaltung sorgten ein, zwei Kreuzworträtsel, Karikaturen, Witze und kleine historische Anekdoten. Patkul schrieb sie unter dem Pseudonym Riemer. Alexander der Große trifft Diogenes vor seiner Tonne. Napoleon auf St. Helena. Vernichtung der russischen Flotte bei Tsushima. Nicht Patkul hatte mir seine Autorenschaft verraten, sondern der Akquisiteur, der mich eines Tages im Treppenhaus ansprach, ob ich denn wisse, welch bedeutender Mann mir die Griechischstunden gab. Als ich zur nächsten Stunde kam, fragte ich, »Sie schreiben kleine Geschichten?« »Ja, ja«, sagte Patkul, wollte nicht weiter darüber reden, gab mir aber drei Exemplare. Und noch andere Schritte waren auf dem Korridor zu hören. Ein synkopisches Stampfen. Das war der dritte Untermieter in der Wohnung. Hephaistos nannte Patkul ihn. Er arbeitete im Katasteramt. Bei meinem letzten Besuch traf ich diesen Untermieter auf dem Korridor. Einen jungen, in eine dunkelblaue, uniformähnliche Jacke gekleideten Mann, dessen rechtes Bein von einer bis zum Knie reichenden Stahlstütze gehalten wurde, die in einem orthopädischen Schuh steckte. Er nickte. Ein müdes, geradezu hinfälliges Nicken. Nein, das war keine anarchistische Wohngemeinschaft. Der Vermieter, ein Schiffsingenieur, war irgendwo zwischen Manila und Mombasa unterwegs und sei, wie Patkul erzählte, nur selten, manchmal über ein Jahr nicht in seiner Wohnung. Er hatte ein nach hinten gehendes, stets verschlossen gehaltenes Zimmer. Nach 6 Wochen wurde mir der private Griechischunterricht zu teuer. Ich verabschiedete mich mit der Begründung, das war nicht gelogen, ich sei mit meiner Arbeit jetzt im Winter derart beschäftigt, dass ich keine Zeit mehr fürs Griechische hätte. Patkul schenkte mir zum Abschied ein Buch. Vielleicht hatte sein brüderlich-anarchistisches Gewissen ihm gesagt, dass er zu oft kein Wechselgeld zur Hand gehabt hatte und es auch bei der nächsten Sitzung jedes Mal vergaß. Der in Leder gebundene, als Preis vom Gymnasium in Kempten 1844 an Johann Nepomuk Fessler überreichte Band mit dem vergoldeten Titel »Sophokles Dramata« Quae super sunt et deperditorum fragmenta Graece et Latine steht in meinem Bücherregal und hat die Aufgabe, mich daran zu erinnern, Altgriechisch zu lernen, allein um die Odyssee in der Originalsprache lesen zu können. Ein Projekt, das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu Ende geführt werden wird. Von Patkul habe ich nichts mehr gehört. Vielleicht hatte er noch andere Namen. In den folgenden Jahren habe ich nach dem Attentatsversuch auf Hitler und Franco gesucht, von dem er mir erzählt hatte. Ich habe Freunde, Übersetzer und spanische Bekannte danach gefragt, aber niemand hatte etwas von dem geplanten Anschlag gehört. Und ich glaubte schließlich, dass es lediglich eine Wunschvorstellung von Patkul gewesen sei. Jetzt jedoch, im Laufe der Erinnerungsarbeit und mit Wikipedias Hilfe, las ich, dass es tatsächlich einen Anschlagversuch auf die beiden Diktatoren gegeben habe. Der Mann, ein katalanischer Anarchist, der das Attentat geplant hatte, hieß Domènec Ivars Juanyes, genannt El Roset. Und sein Vorhaben war aus eben den Gründen, die Patkul angeführt hatte, missglückt. Die Geschichte des Hitler-Franco-Attentäters ist demnach so glaubwürdig wie die Geschichte meines Doppelgängers, die mir die meisten nicht glauben wollten. Selbst ich bekam Zweifel an seiner Existenz. In dem Roman Morenga trifft der Held, der Veterinär der Schutztruppe Gottschalk, einen Kameraden, den Unterveterinär Wenstrup, der im Vernichtungskrieg 1904 gegen die Herero und Nama Piotr Kropotkins gegenseitige Hilfe in der Entwicklung mitschleppt und darin liest. Auf Kropotkin hatte mich, wie gesagt, Patkul hingewiesen. Wir redeten über Nietzsche, den ich gerade zu lesen begonnen hatte, und den Patkul wegen dessen radikal individuellen Freiheitsanspruchs und der entschiedenen Absage an jede metaphysische Instanz schätzte. Allerdings lehnte Patkul den im Gebirge umherstapfenden Übermenschen in »Also sprach Zarathustra« strikt ab, wie auch diese Feier des Starken, des Kraftvollen. Was fällt, das soll man auch noch stoßen. Wie anrührend war es, später das Haus in der Schweiz zu sehen, dieser kleine, niedrige Raum, in dem Nietzsche wohnte und schrieb und unter Migräneanfällen litt. Dieser, das starke und gesunde Feiernde, war derart kurzsichtig, dass er, als er sich die Brille zum Putzen abnahm, von einem Steg in den Bach fiel. Stolz schrieb Nietzsche in einem Brief, wie kräftig seine Beine durch das Wandern geworden seien. So anders war der von Patkul geschätzte Fürst Kropotkin, der den Menschen als ein Mangelwesen beschrieb, ihn nicht über sich hinauswachsen lassen wollte, hat er doch wie alle Lebewesen die Fähigkeit, gesellig zu leben und kann aus der Notdurft die Sprache und gemeinsames Handeln ausbilden. So überlebt er, dank der gegenseitigen Hilfe. Nicht allein die darwinsche Fitness war entscheidend, sondern das Vermögen, durch gemeinsames Handeln, durch Arbeit, Fürsorge und Achtsamkeit Sinn zu konstruieren. Überraschend an dieser Schrift war, dass die zu gründende friedliche und gerechte menschliche Gesellschaft auch Tiere und Pflanzen mit einschloss. Sie sollten geschont und genutzt, aber nicht vernutzt werden. Natürlich brachte ich den Fürsten Kropotkin mit dem Fürsten Mischkin in Beziehung. Piotr Kropotkin entwickelte eine Philosophie gegen die vorherrschende Theorie Darwins, die besagte, die stärkste, anpassungsfähigste Art setze sich in der Entwicklung durch. Pjotr Kropotkin dagegen erschloss aus dem sozialen Verhalten der Tiere und Menschen, inwieweit auch das Schwache, Gefährdete eine wichtige, die Art erhaltende Bedeutung hat. Das Schwache, auch Kranke, bringt eine Bereicherung für eine allein auf Zwecke ausgerichtete Gesellschaft. Aus dem Abweichenden bildet sich durch Fantasie, Kunst, Muße und Mitgefühl eine Gegenwelt zum Struggle for Life. Insbesondere an dem Volk der sogenannten Hottentotten reckte Nama, das in Europa wegen seines Aussehens der Lächerlichkeit preisgegeben war, versuchte Kropotkin, dieses menschlich-fürsorgliche, liebevolle und spielerische Verhalten aufzuzeigen. In dem Roman Morenga desertiert der Unterveterinär Wenstrup und überlässt der Hauptfigur, dem Veterinär Gottschalk, das Buch Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung, das in seiner Botschaft im krassen Gegensatz zu den Morden der deutschen Schutztruppe steht. Anlässlich von Lesungen in den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lagen auf Buchhändlertischen neben meinen Büchern, etwas dezent beiseite gerückt oder auf einem kleinen Nebentisch deponiert, in einfache schwarze Pappe gebundene Broschüren. Uwe Timm, Warum ich Anarchist bin, oder Anarchismus, eine konsequente Entscheidung für Freiheit und Wohlstand. Ich habe nie dagegen protestiert. Nach den Lesungen wurde ich hin und wieder gefragt, ob ich eine der Broschüren signieren könnte. Mit einer Ausnahme habe ich Nein gesagt. Ich finde vieles am Anarchismus interessant und sympathisch, aber ich bin nicht der Autor der Texte. So selten ist der Name in Norddeutschland nicht. Es gab Leser, das war spürbar, die wollten mir nicht glauben. Anarchisten war ja alles zuzutrauen. Die dachten vielleicht an Bakunin, Täuschung und Gewalt. Alles ist erlaubt gegen angemaßte Herrschaft. Der andere Uwe Timm war aber Anhänger des strikt pazifistischen John Henry Mackay und er war Treuhänder der radikal-libertären Mackay-Gesellschaft. Wer hielt das damals auseinander? Anarchist war in der Zeit ein Schreckenswort. Reiste ich, es war die Zeit der RAF-Fahndungen, aus dem Ausland nach Deutschland ein, wurde mein Pass von der Grenzpolizei hin und her gewendet. Die Daten waren noch nicht in digitalen Datenbanken, sondern in einem umfangreichen Buch versammelt. Darin blätterte der Grenzpolizist mit einem kleinen, einem präservativ-ähnlichen genoppten Gummiüberzug am Zeigefinger. Jedes Mal verfolgte ich diesen die Seiten blätternden Gummipfropfen, der sich im eingestanzten T dem U näherte. Dann ein abgleichender Blick auf den Pass. Ich wurde beiseite gewinkt. Die anderen Passagiere zeigten den Reisepass und wurden mit einem Nicken durchgelassen. Ich stand und wartete. Ein Anruf. Schließlich wurde auch ich durchgewinkt. Der Direktor des Goethe-Instituts in São Paulo nahm mich vor einer Lesung beiseite und sagte mit einem verschwörerischen Blick, er habe, noch gab es Wikipedia nicht, ein Foto von mir und bat mich in sein Zimmer. Er zeigte mir ein von der deutschen Botschaft lanciertes Foto mit der Bildunterschrift Uwe Timm, Anarchist. Über dem Namen das Foto eines Mannes in einem Duffelcoat, Kopf und Gesicht von der Kapuze verdeckt. Meine Erklärung, ich trüge keine Duffelcoats und der Mann auf dem Foto sei nicht ich, sondern ein Namensvetter. Und überhaupt sei es doch idiotisch, ein Foto herumzureichen, auf dem das Gesicht gar nicht zu erkennen sei. Und der ist auch noch in Hamburg geboren? Mein Ja nahm er zwar hin, aber er glaubte mir nicht, vermutete, ich führe ein Doppelleben. Einvernehmlich nickte er mir zu, und ich spürte, wie entschieden mutig er sich fühlte, als er mich im Saal als engagierten Schriftsteller vorstellte und für die Zuhörer etwas zusammenhanglos sagte, man müsse sich gegen jegliche staatliche Zensur wehren. Jahre später erfuhr ich von einem Grenzschutzbeamten den eigentlichen Grund des staatlichen Misstrauens. Nicht mein Namensvetter war der Anlass, sondern der Roman »Heißer Sommer«. Darin ist das Flugblatt einer revolutionären Studentenzelle abgedruckt, das taktische Empfehlungen für Demonstranten auflistet, wie der Polizeistrategie zu begegnen, wie Polizeisperren zu durchbrechen, wie Verwirrung zu schaffen sei. Alle Feuermelder einschlagen, Polizisten durch falsche Informationen verwirren. Gelitten habe ich unter der Verwechslung mit diesem Uwe Timm nicht. Und ich vermute, dass es für den anderen, mir unbekannten Uwe Timm weit komplizierter war. Wahrscheinlich musste er sich bei seinen Genossen rechtfertigen, weil er Wahlaufrufe der Kommunisten unterzeichnete und Romane schrieb, in denen Anarchisten vorkamen, die aber Abweichungen von der Theorie zeigten. Den Uwe Timm im Duffelcoat habe ich nie getroffen. Und er hat sich auch nie bei mir gemeldet. Lagen, wenn er las, meine Romane auf seinem Büchertisch? Hat er sie abräumen lassen? Oder hat er sie signiert? Einmal habe ich einem hartnäckig bittenden älteren Herrn in die Broschüre meines Namensvetters hineingeschrieben, ich bin es nicht, Uwe Timm. Der andere Uwe Timm hat eine merkwürdige Entwicklung genommen. Oder war die schon früher angelegt? Dieser Uwe Timm, der wie ich gegen die Notstandsgesetze und atomare Aufrüstung gekämpft hatte, wurde auf seine alten Tage Anhänger des Paleolibertarismus, was an Saurier denken lässt. Paleolibertarismus ist eine politische Bewegung, die den Sozialstaat als organisierten Diebstahl ansieht und den menschengemachten Klimawandel bestreitet. Ein Aufsatz des Namensvetters lautet »Dystopie, Deutschland wird eine grüne Republik«. Uwe Timm ist 2014 in Barcelona mit 82 Jahren gestorben. Zum Jahresende 1979 habe ich mein Parteibuch der Kommunistischen Partei nicht gegen ein neues umgetauscht und war damit ausgetreten, ohne lange Verlautbarungen in den Feuilletons. Es war wegen der kritiklosen Nähe zum realen Sozialismus der DDR kein Bleiben mehr. Der Austritt sollte aber denen, die ich achtete, und das waren viele, darunter Genossen, die in Konzentrationslagern gewesen waren, nicht schaden. Bei den Kommunisten wie bei den Anarchisten führt die Diskussion über den richtigen Weg in eine sozialistische Zukunft notwendigerweise zu Dissens und Streit. Auf alten Plakaten ist dieser Weg zu sehen, auf dem viele Arbeitergestalten einer strahlenden Sonne der Zukunft entgegengehen. Der einzig richtige, gerade Weg. Aber ist ein anderer nicht näher? Oder der auf Umwegen? Wo sind die Hindernisse? Umgehen, übersteigen oder niederreißen? Die Folge sind Abspaltungen und Ausschlüsse, Gehässigkeiten, Verdächtigungen, Gerüchte und üble Nachrede über jene, die eine andere Richtung beschreiten wollen. Dieser bittere Witz, den sich Kommunisten erzählten, aufgemalt sind eine Zickzacklinie und eine gerade Linie. Was ist das? Die Zickzacklinie ist die Linie der Partei, die gerade die des schwankenden, fragenden Genossen. Und die Zukunft, wie soll die aussehen? Das Wort klassenlos ist ein grauer, bürokratischer Begriff und so leer wie das Bild von der strahlenden Sonne. Die politische Arbeit der Anarchisten, in deren Zentrum das Individuum und dessen Freiheit stehen, gerichtet gegen jede usurpierte Macht, verliert sich in zermürbenden theoretischen Erklärungen, wie ihm jetzt gelebt und gehandelt werden sollte, was in eine Vielzahl von Gruppen und Grüppchen mündet, die sich mit Pamphleten und kleinen Drucksachen in ihrer konsequenten Individualität darstellen, untereinander bekriegen, ebenfalls voller Ranküne und boshafter Unterstellungen. Aber es gab auch grundsätzliche Auseinandersetzungen in der Sache, die zu Spaltungen führten, wie im Ersten Weltkrieg die Frage, ob der militärische Kampf gebilligt werden sollte, da er gegen den verhassten preußischen Staat ging, was Kropotkin bejahte, oder ob man den Krieg grundsätzlich ablehnen sollte und mit ihm jegliche militärische Handlung, eine Position, die Gustav Landauer vertrat. Ich war im Griechischen nicht weit über die Konjugationen hinausgekommen, hatte aber gegen ein Honorar, das Patkul, der Verächter des Geldes, ohne Zögern annahm, eine Einführung in den Anarchismus erhalten. Im Sommer 1960 kam eine alte Frau mit silberblau gefärbten Haaren ins Geschäft und sagte, sie komme auf Empfehlung der Russin und wolle ihren Nutria-Mantel zur Reparatur bringen. Der Mantel mit dem Firmenschild einer Kirschnerei in Gumbinnen war zwar gepflegt getragen worden, auch im Fell noch erstaunlich manierlich, aber das Leder war derart mürbe, dass es riss. Meine Mutter hatte ihr gesagt, da sei nichts mehr zu machen. Der sächsische Meister war geholt worden, auch er sagte, es sei völlig hoffnungslos. Sie aber bestand darauf, der junge Chef, von dem sie gehört hatte, solle kommen und sich den Mantel ansehen. Sie saß in unserem Chippendale-Sessel neben dem kleinen, auf kannelierten Eichensäulen ruhenden Intarsientisch, rauchte mit weit von sich gehaltener Hand. Eine Tasse Kaffee und ein Glas Wasser wurden gebracht. Die Mutter, die Schwester, der Meister, alle drei umstanden in ihren weißen Kitteln den wie ein eben Verunglückter auf dem Ladentisch liegenden Mantel. Der Mantel war eine Ruine. Ein süß-schweres Parfum haftete ihm an. »Da ist wirklich nichts mehr zu machen«, sagte ich. »Zu mürbe das Leder. Das hält keine Naht.« »Aber die Erinnerungen«, sagte sie und stocherte energisch mit dem Stock auf den Teppich. »Der Mantel hat in großer Not gewärmt.« Und sie erzählte, ähnlich der Russin, von Flucht und Kälte und Eis, von Pferdewagen, aus denen erfrorene Säuglinge fielen. Vor einer Woche habe sie den Persianermantel der Russin gesehen. Der sah aus wie neu. Ich fragte, ob die beiden Damen, die Russin und die Französin, bei ihr in Angerburg gewohnt hätten. Wieso Angerburg? Nein, sie komme aus der Gegend von Goldap. Die beiden habe sie erst hier in Hamburg kennengelernt. Dann erbat sie sich einen Cognac und noch eine Tasse Kaffee und auch noch ein Glas Wasser und erzählte, und das Erzählen war wie ein Sog, von dem Projekt, das sie und ihr Mann, der leider vor 2 Jahren verstorben sei, verfolgt hätten und das sie mit Eingaben, Erklärungen und Besuchen immer noch verfolge. Den großen Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide, Munster Nord und Süd, immerhin je 102 und 74 Quadratkilometer groß, zur Ansiedlung ostpreußischer Flüchtlinge freizugeben. Nach der Kapitulation 1945 machte sich der Tommy da breit und zerwühlte mit seinen Panzern den Heideboden. Und jetzt, sagte sie, kurve die neu aufgestellte Bundeswehr auf dem Gebiet herum. Diese große Brache, dieses Munsterlager, darauf müsse ein Simon-Dach-Gymnasium erbaut werden, sagte sie. Das sei ihr Traum. Auch die Albertus-Universität könnte dort mit geflohenen Königsberger Professoren neu gegründet werden. Denn sie habe keine Illusion, Ostpreußen ist verloren. Der Russe gibt das nie und nimmer wieder heraus. Aber so könnte man doch Flüchtlinge, Menschen, die immer noch von dort vertrieben werden, hier ansiedeln. So bliebe der einzigartige Dialekt, das Ostpreußische, erhalten. Kleine Städte sollte man in der Heide gründen, deren Namen an Königsberg, Allenstein, Insterburg, Tilsit erinnerten. Patenstädte, die an die große Zeit gemahnen. Und zu meiner Mutter gewandt, alsdann verehrte, noch einen Cognac. Und danach sang sie Entchen von Tharau. Gar nicht mal so schlecht, den Ton haltend. Nur zum Ende hin brach die Stimme etwas ein. Ich kehrte zu meiner Arbeit, die zeitlich drängte, an die Berechnung und Zeichnung der Schnittmuster zurück und ließ mich, wenn sie in den folgenden Wochen ins Geschäft kam, verleugnen. Inzwischen war, erzählte die Mutter, durch die Risse im Fell das Stofffutter zu sehen, was auf den ersten Blick nicht auffiel, da es die dunkelbraune Farbe des Nutria-Pelzes hatte. Die Städtegründerin, wie die Mutter sie fortan nannte, mit dem »von« vor dem Namen, berichtete von den Gesprächen mit Regierungsdirektoren und Staatssekretären, zu denen sie sich durch Vorzimmer gekämpft hatte, um für ihr Projekt zu werben. Sogar mit dem Herrn Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte sie gesprochen. mit dem Herrn Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, und vor allem und mehrmals mit dem Herrn Bundesminister für den Wiederaufbau, Eberhard Wildermuth. Diesem saugenden Reden konnten sich weder die Mutter noch die Schwester entziehen. Sie bekam Kaffee, ein, zwei Cognac, schließlich Gebäck, und weil das bei der Städtegründerin auf ihrem Gut nachmittags immer gereicht worden war, endlich auch Toast mit Teewurst. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich besser gewesen, in der Lüneburger Heide statt eines Truppenübungsplatzes Flüchtlinge aus dem Osten anzusiedeln und keine Bundeswehr aufzustellen. Ich weiß nicht, ob die Mutter der Städtegründerin Spenden hatte zukommen lassen. Das Leder ist so mürbe, dass kleine Streifen am Rücken herunterhängen. Es sieht erbärmlich aus, sagte die Mutter. Aber ihr Auftreten ist königlich. Traurig, die alte Frau in dem schäbigen Mantel zu sehen. Andererseits dieser silberne Griff am Krückstock. Und sie klagt nicht. Kein Jammern. Einmal brachte sie einen Strauß Flieder mit, offensichtlich aus irgendeinem Vorgarten gepflückt. Ein andermal rosa Rosen, eingewickelt in das Papier des Blumengeschäfts an der Osterstraße. Für den Herrn Sohn hinterlegte sie ein Buch der ostpreußischen Dichterin Agnes Miegel, das Bernsteinherz, Erzählungen. Ich habe nur kurz hineingelesen. Nicht nur die Sprache war derart bieder, dass ich schnell wieder zu dem Buch griff, das mir Freund Jensen gerade gegeben hatte, Henry Miller, Wendekreis des Krebses. Dann, plötzlich ohne vorangegangene Verstimmung oder Ankündigung, kam sie nicht mehr. Entweder war sie weggezogen oder gestorben. Jensen bereitete sich, wie ich, privat auf das Abitur vor. Wir saßen in einem Lateinkurs der Brecht-Schule. Sein Vater war als Pilot der Luftwaffe über England abgeschossen worden, wobei es ihm gelang, mit dem Fallschirm abzuspringen. Langsam segelte er in ein Gehölz, während die Maschine mit ihrer Bombenlast auf einem Acker explodierte. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass er nie gefunden wurde, auch der Fallschirm nicht? Er galt noch immer als vermisst. Das rätselhafte Schicksal des Vaters war wahrscheinlich der Grund für Jensens Interesse an England und Amerika und an der Literatur der beiden Länder. Vom Gymnasium war er abgegangen. Die Schule hatte ihn gelangweilt. Er wollte Geld für Reisen nach England und in die Vereinigten Staaten verdienen. Dann aber hatte er sich entschlossen, sein Abitur nachzuholen. Groß und kräftig, ein junger Mann mit einer hellblonden Borstenfrisur, die Mundpartie ein wenig fleischig, hellblaue Augen. Auffallend an ihm war dieses langsame, mit der ganzen Sohle auftretende Gehen, so als stünde er für einen winzigen Augenblick wie angewurzelt auf der Erde. Die locker hängenden Arme, die Hände geöffnet wie ein Sheriff, der augenblicklich zu den Colts greifen muss. Er hatte einen der höheren Judo-Gürtel, war es der blaue oder sogar der braune? Er war, glaube ich, ein gutes Jahr älter als ich, 21, und verdiente seinen Unterhalt mit Gelegenheitsjobs als Automechaniker, Filmvorführer und, sehr gut bezahlt, als Leichenwäscher. Nach dem angestrebten Abitur wollte er Medizin studieren. Jensen wohnte im Volkspark, in dem Gebäude eines Tageskindergartens. Nachdem in den von anderen Häusern weit abgelegenen Hort mehrmals eingebrochen worden war, hatte man einen kräftigen jungen Mann, so die Annonce, gesucht, der kostenlos im Haus wohnen konnte. Ein spärlich möbliertes Zimmer, Bett, Schrank, Schreibtisch. Das Bad und die kleine Küche wurden tagsüber auch von den Kindergärtnerinnen benutzt, eine der wenigen Bleiben, in denen der Besuch von Frauen gestattet war. Für Untermieter war Frauen- oder Herrenbesuch verboten. Vermieter machten sich bei Duldung strafbar. Es gab den Kuppelparagraphen. Für dieses Zimmer galt er nicht. Der Vermieter war die Stadt Hamburg. An den dunklen Straßen am Volkspark standen zu jeder Jahreszeit die geparkten, sacht wackelnden Autos. Durch das straßennahe Gebüsch schlichen Voyeure. Einige Male hatte es Überfälle gegeben. Liebespaare waren ausgeraubt worden. Einmal hatten zwei Niederländer, wahrscheinlich Seeleute, die ihren Zug verpasst hatten, ein halbnacktes Paar aus dem Auto gezerrt und im Schnee stehen lassen. Der Wagen war Tage später am Stadtrand von Rotterdam gefunden worden. Zweimal hatte Jensen einen Einbruch verhindert. Genau genommen war er wegen seines bärenhaften Schlafs, den ich später auf einer Reise in Schweden erleben durfte, zum Nachtwächter nicht geeignet. Beim ersten Einbruch hatte er nicht gehört, wie die Haustür aufgestemmt und die Bürotür der Kindergartenleiterin aufgebrochen worden war. Erst als der Dieb ahnungslos in Jensens Zimmer eindrang, ihn dort schlafen sah, vor Schreck die Metallkassette mit dem Milchgeld fallen ließ, wachte Jensen auf. Nach einem Zögern, Traum oder nicht Traum, lief Jensen barfuß und im Pyjama hinter dem Einbrecher her, packte ihn, rang ihn nieder und nahm ihm die geklaute Kassette wieder ab. Den Mann ließ er laufen. »Wollte immer Indianer, nie Sheriff sein«, sagte er. Das andere Mal war er nachts zum Pinkeln gegangen, hörte im Büro der Kindergartenleiterin ein Rumoren, Kratzen, Stille. Er riss die Tür auf und stand einem Mann mit einer Pistole in der Hand gegenüber. »Gib her, los, her damit!« Der Mann reichte ihm sofort die Pistole und sagte, »Entschuldigung«, und dann, worüber Jensen beim Erzählen immer wieder lachen konnte, sagte der Einbrecher, »Nix für ungut.« Auch ihn ließ er laufen. Zeigte mir am nächsten Abend die Pistole, eine Gaspistole, die aufgebrochene Tür und den Stahlpickel. Vielleicht bin ich doch vom Lärm aufgewacht und das Pinkeln hat sich als Grund nur vorgeschoben. Jensen kannte keine Angst. Jedenfalls nicht so, wie sie mir zu eigen ist, dem sich in gefährlichen Situationen die Haare im Nacken sträuben und der die dann einsetzende, verstörende, den ganzen Körper ergreifende Unruhe niederkämpfen muss. Jensen hingegen blieb, wie ich später beobachten konnte, konzentriert, ruhig. Er war kaltblütig. Vielleicht war diese Gefasstheit durch die körperliche Haltung erreicht worden, so wie man durch dreimaliges tiefes Ausatmen die Aufregung vermindert. Wahrscheinlich waren es seine Judo-Übungen und die in Wettkämpfen erlangten Erfolge. Der auffallend ruhige Gang, diese fest und flach aufgesetzten Schritte, diese in der Mitte ruhende körperliche Masse. Er wirkte, trat er auf, glaubwürdig, obwohl er das nicht immer war. Ich hatte die Vorstellung, meine in Gefahrensituationen auftretende Hektik durch Training im Florettfechten überwinden zu können. Trainiert wird tatsächlich nicht nur die Technik, sondern zugleich die Einübung äußerster Konzentration auf den Gegner und dessen Aktion, woraus die eigene, schnelle Reaktion folgen muss. Treffen, aber nicht getroffen werden. Es war, so verstand ich es, die Einübung in eine kalte Distanz. Wobei wahrscheinlich von fern noch die Geschichte des Florettfechtenden Holden Caulfield nachwirkte. Da es eine Verbilligung für Studenten in dem überwiegend von Mädchen und Frauen besuchten, etwas elitären Fechtclub an der Roten Baumchaussee gab, schlug Jensen vor, wir sollten uns als Studenten anmelden. Falls ein Ausweis verlangt wurde, würde uns schon etwas einfallen. Tatsächlich wurde gleich bei der Anmeldung der Studentenausweis verlangt. Woraufhin Jensen erzählte, wir hätten die Ausweise vor 4 Tagen an der Kasse des Schauspielhauses hinterlegt. Die seien dort vertauscht worden. Wir hätten die Pässe zweier Studentinnen zurückbekommen und natürlich an der Kasse gelassen. Kurios, sagte Jensen. Die beiden Studentinnen hätten unsere noch nicht zurückgebracht und ihre nicht abgeholt. Die haben sich in unsere Fotos verguckt. Sobald sie die wieder abgegeben haben, reichen wir die Ausweise nach. Die Geschichte war so kompliziert und unlogisch, dass die Frau, wahrscheinlich weil sie, wie ich, den Zusammenhang nicht recht verstand, verhalten lachte. Also beim nächsten Mal. Wir wurden noch 2-3 Mal nach den Ausweisen gefragt. Inzwischen übten wir mit den Mädchen und Jensen erzählte ihnen seine Geschichten. Er lachte viel und fühlte ihnen nach dem Fechten den Puls. Die Ausweise waren vergessen. Jensen war der Medizinstudent, der er werden wollte, später einmal Arzt, und ich, der die Vorträge der Volkshochschule über Philosophie besuchte und Schopenhauer und Nietzsche las, Student der Philosophie, was ich einmal werden sollte, ein biografischer Vorgriff. Hinzu kam Kunstgeschichte. Ich besuchte die Vorträge in der Kunsthalle. Wir wurden von den Mädchen des Fechtclubs, Schülerinnen und Studentinnen, zu Partys eingeladen, diesen dem damals noch vorherrschenden Comment entsprechenden Einladungen, zu denen man mit einem Blumenstrauß antrat, wegen der Mittagsruhe nicht vor 17 Uhr. Den Strauß beim Öffnen der Tür auspacken, sich vorstellen, mit einer Verbeugung der Dame des Hauses die Blumen überreichen, in das Wohnzimmer gebeten werden und, was Jensen beherrschte, das Gespräch nach einer taktvollen Pause an sich ziehen, indem man einen beliebigen Gegenstand, egal ob Bild, Kommode, Bodenvase oder Lampe, als ganz erstaunlich bezeichnete. Kam einem der Gegenstand alt vor, war dieser Spruch empfehlenswert, wahrscheinlich doch ein Erbstück? Das alles sagte er ohne die geringste Übertreibung, sachlich und eher nachdenklich. Allein wie er im Sessel saß, nicht zu tief hineingedrückt, aber auch nicht wie auf dem Sprung. Es waren Wohnungen und Häuser in Eppendorf, in denen die Räume und ihre Gegenstände alle ein wenig größer, breiter und weicher waren. Jensen hatte sich aufgrund seiner Neugier für den menschlichen Körper ein genaues medizinisches Wissen angeeignet, konnte mit einem konzentrierten, in sich gekehrten Blick und einem zarten Griff den Puls fühlen, in einer Weise, wie ich es später nie wieder bei einem Arzt erlebt habe. Oft wurde dieses Pulsfühlen von ihm erbeten, was mittlerweile, hängt es vielleicht mit den technischen Neuerungen zusammen, den Schrittzählern, den Blutdruckmessgeräten, völlig aus der Mode gekommen ist. Er wurde nach pharmazeutischen Mitteln gefragt, riet dann stets, den Spezialisten zu konsultieren, machte aus seiner Abneigung vor einem übereifrigen Gebrauch von Pharmaka keinen Hehl. Mein Part war leichter. Mit der Schopenhauer- und Nietzsche-Lektüre konnte ein nicht gespielter, jugendlicher Skeptizismus mir Glaubwürdigkeit und Interesse verschaffen. Jensen las ein Buch, von dem er mir, trafen wir uns, erzählte. Saßen wir nachts im Kindergarten, las er daraus vor. Ein so ganz anderes, wildes Erzählen. Dieser Jensen-Satz, du musst das lesen. Als er das Buch ausgelesen hatte, lieh er es mir, ließ mich versprechen, es ihm wiederzugeben. Ein Roman des mir damals noch unbekannten Autors Henry Miller. Ich hatte sogleich hineingelesen und Wendekreis des Krebses auf unsere Reise nach Schweden mitgenommen. Auf einer Felseninsel, bestanden von ein paar Kiefern unter ungeheuer hellblauem Himmel, lagen wir, der Boden von den Borsten getrockneter Kiefernadeln gepolstert. Von der etwas weiter entfernten Felsklippe klang Lachen herüber. Ein Frauenlachen, ein Männerlachen. Dort lag Jensen mit dem Mädchen, das Maiken hieß. Und dann hörte ich Jensen singen. Nie hatte ich ihn singen hören. Und jetzt sang er, und nicht einmal schlecht, horch, was kommt von draußen rein. Das Wasser war ein horizontweites Blinken. Ein ausgeblichen blau gestrichenes Holzhaus in Ufernähe. Der auflandige Wind hatte am späten Nachmittag schon nachgelassen und die Hitze wurde spürbarer. Die Hosen, Hemden, Slips, Blusen lagen an dem gut 100 Meter entfernten Festland, ebenfalls felsig, karg und mit Krüppelkiefern bestanden. Und auf dieser Insel zitierte Christina neben mir im Singsang ein schwedisches Gedicht. Die beiden Mädchen, mit weißen Schirmmützen und sehr blond, standen hinter einer Ortschaft und winkten. Sie kamen aus Lund, wo sie studierten, und wollten in der Nähe von Stockholm in einen kleinen Ort, der Name ist vergessen, an der Küste, wo die Eltern von Christina ein Sommerhaus hatten. Sie studierten Deutsch und Englisch. Wir hatten uns darauf eingestellt, Englisch zu reden, aber noch sprachen auch die Jugendlichen Deutsch. Das war in Schweden bis zum Zweiten Weltkrieg die erste Fremdsprache an den Schulen gewesen. Jetzt war es die zweite. Nachts kamen wir in dem aus 6 oder 7 Häusern bestehenden Ort an und wurden von Christinas Familie begrüßt, bekamen ein Zimmer in dem großen Sommerhaus zugewiesen. In der Küche standen Brot, Butter, Schwedenmilch und geräucherter Lachs. Am nächsten Morgen kamen Freunde, Verwandte, junge und alte Menschen. Das rotbraun gestrichene Holzhaus mit den weiß umrandeten Fenstern lag nahe am Wasser. Ein Steg, daran ein verteutes Boot. Grauer Fels, das Grün der Kiefern, Büsche mit Vogelbeeren. An einem Holzmast wehte die schwedische Flagge, das gelbe Kreuz auf dem himmelblauen Grund. Ein gewöhnlicher Tag, ein Wochenende. Auch an den anderen Häusern waren die schwedischen Flaggen gehisst worden. Ein ungewohnter Anblick. Zu Hause wurde nach der Zeit der Fahnenweihen und der überall sichtbaren Hakenkreuze nur noch selten bei öffentlichen Anlässen geflaggt. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, vor seinem Privathaus die deutsche Flagge hochzuziehen. Wir halfen beim Salatschneiden, Teig rühren, trugen Geschirr hinaus, stellten Bänke und Tische auf, schleppten Brennholz zu der Stelle, wo das Feuer angezündet werden sollte. Jensen klampfte auf Christinas Gitarre. Ihr Bruder und eine junge Frau spielten Geige. Ein alter, grauzotteliger Mann spielte die Nikolharpa. Die aufgeschichteten Holzscheite wurden angezündet, harzige Äste ins Feuer geworfen, ein knisternder Funkenregen stob in den Himmel. In der hellen Nacht wurde der Hambo getanzt. Christina zeigte mir die Schritte. Es ging erst nach vorn, sodann die Drehungen, ich trat ihr auf die Füße, und das alles im Dreivierteltakt. Eine Polka wurde gespielt, ich tanzte mit Maiken und anderen Mädchen, aber immer wieder und wieder mit Christina. Die im Wasser gekochten knallroten Krebse wurden in Schüsseln gebracht. Wir aßen und tranken. Fritz Sekunde, ein Maler und Bildhauer, setzte sich neben mich, ein Deutscher, der enttäuscht von der deutschen Wiederaufrüstung und den Nazis in der Regierung Adenauers nach Schweden ausgewandert war. Auch mit seinem Gastland haderte er, kritisierte die staatlich kontrollierte Fürsorge, die moralische Überheblichkeit der Schweden, ihre Selbstgerechtigkeit, ihre gefeierte Neutralität, die im Krieg für das Geschäft mit Erz und für deutsche Truppenverschiebungen einfach ausgesetzt worden war. Nach der Kapitulation waren 2400 vom Kurland Kessel über die Ostsee geflohene deutsche und baltische Soldaten unter dem diplomatischen Druck der Sowjetunion an Russland ausgeliefert worden. Ein Bruch der Neutralität. Per Olof Enquist hat darüber seinen 1968 erschienenen Roman geschrieben, Die Ausgelieferten. Fritz Sekunde war als deutscher Soldat vor Leningrad verwundet worden. Zählte er zu diesen Ausgelieferten? Beim Schreiben dachte ich zuweilen, dieser Fritz Sekunde sei ein unwirklicher Teil jener Midsommernacht mit Aquavit. Ich habe im schwedischen Wikipedia nachgeforscht und tatsächlich gab es den Maler Fred oder Fritz Sekunde, in Dortmund geboren und 1994 in Malmö gestorben. So wie er jetzt zu mir spricht, ist seine Geschichte verwickelt und kompliziert. Befragen kann ich ihn nicht mehr. Unversehens geriet der 20-Jährige in einen Konflikt mit ihm. Jensen hatte wieder reihum den Puls gefühlt, also musste ich wieder über Schopenhauer reden. Fritz Sekunde, der Christina und mich beim Tanzen beobachtet hatte, war, das wurde deutlich, in sie, die fast 20 Jahre jüngere, verliebt. Er behauptete, die Schopenhauer-Lektüre sei eine typisch pubertäre Laune. Was hätte ich antworten können? Die Großen ins Feld führen, die Schopenhauer verehrt hatten, Thomas Mann, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche? Alle pubertär? Das wäre ja auch nur ein Sich-Verstecken hinter den Großen gewesen. Vor allem, und darin lag die Tücke der Behauptung, wäre diese Antwort tatsächlich pubertär gewesen. Und so stritt ich mit dem Mann über den Zweifel und über fehlende Lebenserfahrung, ob die für ein philosophisches Verstehen notwendig sei, über Pessimismus und überhaupt darüber, ob der Welt ein Sinn zugrunde liege, wobei sich in der hektischen Diskussion, tatsächlich ging es um die Kunst Christinas, die Positionen verkehrten. Fritz Sekunde beschrieb einen tiefen Nihilismus, während ich, befeuert von dem Tag auf den Klippen, das Leben feierte, das Schwimmen, das Reden, diese Scheren, was für ein großartiger Wurf der Schöpfung, diese in das Meer gestreuten Felsbrocken, wie das zarte grüne Moos zu dem hellen Blau kontrastierte, die einzelnen vom Wind gekrümmten Kiefern Gestalten wie aus einer fernen Sage, der graue Fels im Gleißen der Sonne, umgeben vom funkelnden Blitzen der See, und dieser Geruch der vom Wind geduckten Kiefern, sich zu spüren, sich selbst, und plötzlich eins zu sein mit der Welt, einer so fraglosen Welt. Die Mädchen glühten, und ich glühte, der zu den roten Krebsen getrunkene Aquavit zeigte bei mir, der nur selten Alkohol trank, eine starke Wirkung. Der arme Fritz Sekunde hatte so gar keine Chance. Er war steinalt, wahrscheinlich Anfang 40, und saß missmutig und traurig wie ein alter Rabe da. Ja, später tat er mir leid. Und ich würde ihm heute gern sagen, wie recht er mit seiner politischen Einschätzung hatte. Jensen, der Sänger auf der Felsklippe, stimmte abermals ein deutsches Volkslied an. Die Schweden waren begeistert, auch sie sangen. Ich wurde genötigt zu singen. 2 Jahre war ich vom Gesangsunterricht befreit worden, saß in der Schule auf dem Gang. Der Musiklehrer glaubte, mein Singen entspränge einer gegen ihn gerichteten Verstocktheit. Er behauptete, jeder könne singen. Ein von Trauer gedrückter Mensch, der Pianist hatte werden wollen, im Krieg eingezogen worden war und einen Schuss durch die rechte Hand bekommen hatte. Wie zart er mit der linken Hand am Klavier einige Akkorde griff. Ich saß auf dem Gang und las, während in der Aula der Chor übte. Jetzt aber, hier, unter dem Einfluss des Aquavits, der noch immer hellen Sommernacht, der Mädchen, die klatschten, ich müsse singen, irgendetwas, aber singen, sang ich, zuerst mit einem ironischen Ton, dann aber wie befreit, am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Und das Erstaunliche war, es gelang, da Jensen mich ein wenig in die Melodie führte. Ich sang wie erlöst, gleichsam die Theorie des Musiklehrers bestätigend, dass jeder Mensch singen könne, aus freier Brust und den richtigen Ton haltend. Allerdings sollte mir das später nie wieder glücken. Das Wunder dieser Nacht. Auf Decken liegen, nachts schwimmen. Von fern drangen Gesang und Musik herüber. Unfasslich selbstverständlich und in Deutschland undenkbar zog mich das Mädchen hinauf in ihr Zimmer, eine kleine Kammer. Die Eltern, die Freunde, Verwandten, niemand störte sich daran. Ein schmales weißes Bett, die Wände weiß gestrichene Bretter. Auf der Fensterbank lag eine dieser Glaskugeln, die den Ort der Fischernetze im Wasser anzeigen, hellgrau vom Bewuchs des Meeres, winzige Krebsschalen. Und doch schimmerte das darunterliegende rote Glas durch. Am nächsten Morgen hoben wir die Koffer in den Wagen. Christina und Maiken hatten uns Smørrebrød bereitet. Wir bekamen Käse, getrocknete Fischpaste, Weißbrot, Butter und Blaubeermarmelade in Gläsern, dazu ein Messer mit einem Holzgriff und einer breiten Klinge zum Aufstreichen, das bis heute benutzt wird, und ein Buch, der schmale Band eines jungen schwedischen Lyrikers, den Christina verehrte. Der Gedichtband, in dem ich auf der weiteren Reise blätterte, dessen Flattersatz ich betrachtete, jedes Wort ein geheimnisvolles Versprechen, jedes Satzzeichen, diese eigentümlichen kleinen Kringel über dem A, jedes Wort war wichtig, einmalig, unersetzlich, auch wenn ich es nicht verstehen konnte. Die Gedichte blieben, und das war mein Unglück, in einem Hotel oder einer kleinen Pension in Mittelschweden liegen. Auf der letzten Seite stand ihr Name, Christina. Mit dem schmalen Gedichtband waren auch ihre Adresse und Telefonnummer verschwunden. Ein Missgeschick oder der unbewusste Wunsch, das Einmalige als abgeschlossen zu bewahren? Davon blieb mir ein von Sommer und Liebe bestimmtes, mein Leben begleitendes Interesse an der schwedischen Literatur. Und ich wünschte mir heute, der verlorene Lyrikband wäre Hemligheder på vägen von Thomas Strandströmer gewesen, dessen Gedichte ich später voller Bewunderung in der Übersetzung von Hans Grössel gelesen habe. Auf der Tagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Stockholm 2011 traf ich Strandströmer. Er saß, nach einem Schlaganfall am Gehen gehindert und zum Schweigen verdammt, im Rollstuhl. Ich bedauere es heute, ihn nicht angesprochen zu haben. Es hieß, er könne verstehen, nur nicht reden. Sein Deutsch sei früher sehr gut gewesen. Ihm hätte ich gern von dieser Fahrt nach Schweden erzählt. Eine tiefe Scheu hielt mich von ihm fern. Von den Schären fuhren wir nach Stockholm, wo wir uns mit schwedischen Freundinnen, die wir in Travemünde kennengelernt hatten und deretwegen wir ursprünglich nach Schweden gefahren waren, treffen wollten. Dieser Satz, nach einem Traum notiert, erinnern ist ein merkwürdiges Vergessen. Henry Millers Wendekreis des Krebses hatte ich auf die Fahrt nach Schweden mitgenommen. Aber bald gemerkt, die Lektüre wollte so gar nicht zu der Reise passen. Nicht zu dem lange in die Nacht reichenden Tageslicht, nicht zu dem dunklen Grün der sich hinziehenden Wälder, dem plötzlich auftauchenden Graublau der Seen, nicht zu den gelben Weizenfeldern und abermals dem Grün, ein langes Fahren durch den Wald, hin und wieder Warnschilder, die einen stilisierten Elch zeigten, und dann wieder dieses weithin blinkende Meer. Nach der Reise habe ich den Roman im Alkovenzimmer weitergelesen. Das wilde, chaotische Tagebuch erzählen, das dahinfließende, sprunghaft wechselnde Sprechen, die deutlichen Darstellungen der Sexualität. Ich hatte Breitkamps Wort Spätzünder im Ohr und las jetzt die einschüchternden Beschreibungen Henry Millers, der Dauerständer, der mächtige Pint, der riesige Ständer und die immer bereiten und immer willigen Frauen. Ein zumal nach der Reise verstörendes Buch, fremd und unheimlich. Jetzt beim Wiederlesen fallen die sprachlich gehetzten Szenen auf. Jede Nacht schlief sie dort auf einer Bank unter ihrem zerfetzten Schirm, von dem die Stäbe herunterhingen, ihr Kleid grün verfärbt, mit ihren knochigen Fingern und dem von ihrem Leib ausströmenden Verwesungsgeruch. Und am Morgen saß ich selbst dort, machte ein ruhiges Nickerchen im Sonnenschein und verfluchte die überall brosamen, aufpickenden, verdammten Tauben. Saint-Sulpice! Die dicken Glockentürme, die grellen Anschläge über dem Portal, drinnen die strahlenden Kerzen. Der von Anatole France so geliebte Platz mit seinem Stimmengesumm und Glöckchenklingen vom Altar, dem Plätschern des Springbrunnens, dem Gurren der Tauben, den wie durch Zauber verschwindenden Krumen, von denen nur ein dumpfes Kullern in den hohlen Eingeweiden übrig bleibt. Damals wie heute stutze ich an dieser Stelle. Ich bin zu den Tauben gegangen, habe mich diesen ruckartig pickenden Tieren genähert, mit ihrem stumpfsinnig-mechanischen Trieb getänzelt, habe sie beobachtet und gelauscht. Das dumpfe Kullern der Krumen bleibt jedoch bei der sonst so genau beschriebenen Szene ein bloßer Schnörkel. Und auch das: Können Eingeweide hohl sein? Und Kullern müsste es nicht auf das Geräusch bezogen Kollern heißen? Aber im Original habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Fragen nach der Übersetzung stellten sich mir nicht. Im Wendekreis des Krebses gibt es keine chronologische Handlung. Stattdessen die jähen Wechsel der Szenen. Hier wird geredet und gequasselt über Gott und die Welt. Alltagsphilosophie, kurze lyrische Naturbilder wechseln sich ab mit brutal umgangssprachlichem und immer wieder die mich einschüchternde, alle mir bisher bekannten Beschreibungen in den Schatten stellende Sexualität, die meinem Erleben so fern war. In der Toilette stehe ich vor dem Becken mit einem riesigen Ständer. Er kommt mir gleichzeitig leicht und schwer vor, wie ein Bleirohr mit zwei Flügeln daran. Und während ich so dort stehe, kommen zwei Pritschen hereingesegelt, Amerikanerinnen. Ich begrüße sie herzlich, Pint in der Hand. Sie winken und gehen weiter. Wie ich in dem Waschraum meinen Latz zuknöpfe, sehe ich eine von ihnen darauf warten, dass ihre Freundin aus dem Lokal herauskommt. Die Musik spielt noch immer und vielleicht kommt Mona oder Borowski mit seinem goldbeknopften Stock mich abholen. Aber nun bin ich in ihren Armen und sie hält mich fest und es ist mir gleich, wer kommt oder was passiert. Wir winden uns in die Toilette und dort stelle ich sie gegen die Wand gelehnt hin und versuche, ihn in sie hineinzukriegen. Aber es will nicht gehen, also setzen wir uns auf den Sitzdeckel und versuchen es auf diese Weise. Aber es will auch nicht gehen, ganz gleich, wie wir es versuchen, es will nicht gehen. Und die ganze Zeit hält sie meinen Pint fest, klammert sich daran, wie an einen Rettungsring. Aber es hat keinen Zweck. Wir sind zu hitzig, zu hastig. Dass es in dieser Szene nicht zum Koitus kam, hatte etwas Tröstliches. Da in all den anderen Situationen eine bedrängende Bereitschaft und eine unermüdliche Fähigkeit zur Penetration herrschte. Die Lektüre des Romans ermöglichte aber eine sprachliche Befreiung. Auch einen neuen Blick für die Komik der damaligen verdrucksten, von Tanzstunden, Tanztees, Antrittsbesuchen, bestimmten Beziehungen, mit ihren komplizierten Manövern, um vom Sie ins Du zu kommen. Das war wiederum die Voraussetzung für erste, zaghafte körperliche Berührungen. Eine Literarisierung der Umgangssprache, wodurch aus dem sedierenden Miteinanderschlafen und ähnlichen Euphemismen ein weniger formelhaftes, direkteres Reden wurde, das erfrischend, aber auch brutaler war. Die Romane »Wendekreis des Krebses« und »Wendekreis des Steinbocks« waren in den Vereinigten Staaten und in England verboten und auch in Deutschland von einem Verbot bedroht, was wohl mit ein Grund dafür war, dass »Wendekreis des Krebses« in einer limitierten und nummerierten Auflage erschienen war. Ein Anreiz mehr, das Buch zu lesen. Anderthalb Jahre nach dem Tod des Vaters konnten wir im Sommer 1960 erstmals die Felle, die bis zum Winter zu Mänteln verarbeitet werden sollten, bei den Großhändlern bar zahlen. Damit bekamen wir einen zusätzlichen Rabatt, was die Gewinnspanne erheblich vergrößerte. Die Schulden, das zeichnete sich ab, wären mit der Wintersaison abgetragen. Das Geschäft warf, auch durch meine Schnittmusterentwürfe für andere Firmen, Gewinn ab. Im Herbst hörte ich, einer der lebensbestimmenden Zufälle, im Radio einen Bericht über das Braunschweig-Kolleg, eine Ganztagsschule mit Wohngelegenheit, an der man mit einem Stipendium in 2 Jahren sein Abitur nachholen konnte. Voraussetzung waren eine abgeschlossene Berufsausbildung, ein Intelligenztest und ein 3-tägiger Probeunterricht. An dem Auswahlverfahren waren die inzwischen schon studierenden Kollegiaten beteiligt. Ich hatte mir die Bewerbungsunterlagen zuschicken lassen und Jensen davon erzählt. Aber er wollte in Hamburg bleiben, wegen seiner Freundin, die schon an der Universität studierte. Zudem war er überzeugt, in ein ganz großes Geschäft einsteigen zu können. Er hatte von einem englischen Studenten in Hamburg einen Sportwagen, einen MG, gekauft. Der Wagen war defekt liegen geblieben und der Student wollte oder musste nach London zurückfliegen und verkaufte ihn für einen geringen Preis. Jensen brachte den MG zu einem befreundeten Kfz-Mechaniker und lag eine Woche unter dem Wagen, suchte nach Ersatzteilen, feilte, schraubte unter Anleitung des Meisters an Pleuelstangen, Kolben, hantierte mit Nockenwellen, Lineal und Spannrollen, Schlüssel und brachte den MG wieder in Gang, fuhr, das Verdeck heruntergeklappt, mit mir durch die Stadt. Meine Erinnerung sagt, der Wagen war unglaublich hart gefedert und man saß fast auf der Straße. Jensen musste die Gänge regelrecht hineinprügeln. Wir sind 2 Oldtimer-Rallies durch Niedersachsen mitgefahren. Das eine Mal landeten wir auf dem drittletzten Platz. Jensen konnte sich eine kleine bronzene Teilnehmerplakette an den MG schrauben. Das andere Mal wurden wir disqualifiziert. Wir hatten einen der Zielpunkte, den Hof Sudermühlen, angefahren und waren zum Pinkeln in das Restaurant gegangen, hatten einen Apfelmost getrunken. Jensen startete den MG, die Kiste sprang nicht an. Zuerst hatte ich Jensen, der an dem Motor herumschraubte, noch Werkzeug gereicht. Später saß ich am Gasthaustisch und konnte nur noch zusehen, wie Jensen an dem Motor schraubte und fluchte. Später kam ein Mechaniker von einer im nächsten Ort gelegenen VW-Werkstatt. Er löste das Problem mit Isolierband. Wir blieben im Restaurant, aßen Spargel mit Heideschinken und fuhren erst nachts nach Hause. Das andere ist eine Jensen-Erzählung. An einem Wochenende war er zu einer Party in Ottmarschen eingeladen worden, fuhr mit seiner Freundin auf den Parkplatz des Grundstücks. Die Gäste drängten sich um den alten, in einem eigentümlichen rot-braun lackierten Sportwagen. Eine der jungen Frauen sagte, sie habe sich in den Wagen regelrecht verliebt. Woraufhin ihr Freund oder Verlobter Jensen fragte, was der Wagen denn koste. Jensen nannte aus Jux einen hohen Preis. Und dieser junge Schnösel, erzählte Jensen, zieht ein Scheckheft aus dem Blazer, schreibt eine Zahl mit einigen Nullen darauf, reicht mir den Scheck und fährt mit seiner Tusnelda im MG weg. Und ich hatte einen Sack voll Kohle. Das ist das Big Business, sagte Jensen. Ein Handel mit englischen Oldtimern. Jensen fuhr nach England, kaufte einen Oldtimer, einen sehr alten Wagen, dem man noch die Abstammung von der Kutsche ansah, und fuhr ihn Richtung Kontinent. Die Geschichte dieser Fahrt will ich Jensen, falls er sie geschrieben hat oder noch schreiben will, nicht wegnehmen. Nur so viel, in Lüneburg blieb das Gefährt endgültig stehen und wurde von einem Bauern mit einem vorgespannten Pferd zum Gasthof zur Linde gezogen. 450 Mark hatte Jensen für das technische Fossil bezahlt, ließ es nach Hamburg abschleppen, lief wieder 2 Wochen mit ölverschmierten Händen herum. Endlich hatte er die motorisierte Kutsche so weit repariert, dass sie fuhr. Aber sie fuhr wie ein eigensinniger Esel. Nach einiger Zeit, mal nach wenigen Minuten, mal nach einer guten Stunde, blieb sie stehen. Aber wo sie stand, wurde sie bestaunt. Und Jensen wurde immer wieder angesprochen, ob er das Gefährt nicht verkaufen wolle. An einem Freitagabend hatte er mich gebeten, in das Hotel 4 Jahreszeiten zu kommen. Er brauche meine Hilfe. Er bat mich um eine Fuchsdola, egal ob Blaufuchs oder Rotfuchs, Hauptsache elegant, für seine Freundin. Ich hätte nichts weiter zu tun, als mit ihm und einem Interessenten zu essen. Einfach dabei sitzen, etwas philosophische Unterhaltung, auch bestätigendes Kopfnicken reiche. Eine Stola hatte ich nicht im Geschäft, aber ein Blaufuchs-Cape. Ich wartete zur verabredeten Zeit vor dem Hotel, war schon früher gekommen, stand etwas im Schatten, um seinen Auftritt zu beobachten. Das Auto hatte er in der Nacht zuvor gute 200 Meter entfernt von dem Hotel geparkt. Damit wollte er verhindern, dass der Wagen bei einer längeren Anfahrt plötzlich irgendwo im Verkehr bockig stehen blieb. Jensen fuhr mit seiner Freundin vor. Der Portier, ein erfahrener Mann, ging ohne jedes Staunen zu dem Gefährt, öffnete den Schlag, reichte der jungen Schönen im Blaufuchscape die weiße Handschuhhand, sie raffte ihr Kleid, zeigte viel Bein, die Schuhe, extra für diesen Auftritt in einem Trödelladen gekaufte Schlangenlederpumps. Der Portier half ihr vom Wagen mit dem kutschenähnlichen Trittbrett. Jensen nahm die ihm von mir zum Geburtstag geschenkte naturgraue Persianerkappe vom Kopf, zog sich die ebenfalls im Trödel gekaufte, lederumrandete Autobrille ab und reichte dem herbeieilenden Pagen den Autoschlüssel. Unter seiner offenen, langen, ledernen Fliegerjacke war ein schwarzer Anzug zu sehen, ein weißes Hemd, eine schwarze Fliege. Passanten blieben vor der Motorkutsche stehen. Es hätte eine Filmeinstellung sein können. Jensen reichte seiner Freundin den Arm und schritt mit ihr durch den erleuchteten Eingang. Nach der verabredeten Viertelstunde ging ich ins Hotel, fragte nach dem Namen Jensen und wurde zu dem Tisch geführt, an dem Jensen, seine Freundin, hieß sie Ingrid, und ein Mann mit graumeliertem Haar und aufgebürsteten, schwarz gefärbten Augenbrauen saßen. Der Fremde im gestreiften nachtblauen Anzug mit breitem Revers, an dem linken ein Ordensbändchen, das Hemd spannte über den Bauch, der silberne Schlips bedeckte korrekt den Kragenknopf. Der Mann hatte sich auf eine Anzeige Jensens hingemeldet, mit der er für ein wirtschaftlich sicheres Projekt Startkapital einholen wollte. Das Projekt hatte er dem Anrufer am Telefon des Kindergarten-Volkspark erläutert. Er plane eine Agentur, die Oldtimer in England aufkaufe, in Hamburg repariere und mit guter Gewinnmarge wiederverkaufe. Der Anrufer hatte sich interessiert gezeigt und vorgeschlagen, sich im Hotel 4 Jahreszeiten zu treffen. Der potenzielle Finanzier rauchte eine Zigarette, an der linken Hand einen massiven Siegelring. Wo sind all die Siegelringe, die damals die Hände schmückten, geblieben? Jensen stellte mich als Kenner Schopenhauers vor. Der erhoffte zukünftige Geldgeber, nennen wir ihn Achenbach, sagte, mit Philosophie habe er nicht viel am Hut, er sei mehr für das Solide, Hiesige, Jetzige. Aber er fände es jedes Mal interessant, von Spekulationen zu hören. Die Speisekarten wurden gebracht, Achenbach bestellte sich die Consommé, danach ein Steak Medium. Der Sommelier kam. Achenbach fragte nach einem Bordeaux, nannte den Namen des Weinguts, das den Namen eines Comte trug. Der Sommelier sagte, damit könne er nicht dienen, er könne aber einen Jahrgang 1947 empfehlen. Jensen hatte bei der Bestellung eines Bordeaux 1947 und dem zustimmenden Nicken etwas schmale Lippen bekommen. Offensichtlich war nicht geklärt, wer das Essen zahlen würde, er oder Achenbach. Achenbach erzählte von seiner Netzke-Sammlung, von den kleinen Elfenbeinfiguren, die an japanischen Medizinbeuteln hingen. Er habe sie auf seiner ersten Reise nach Japan entdeckt und er sammle sie seitdem. Aber machen Sie sich keine Mühe, hier welche zu finden. Billige Imitationen, meist von Seeleuten mitgebracht. Er lächelte verbindlich zu Jensens Freundin. Mutonjate. Wir nickten. Später, sehr viel später, lernte ich, dass es große Gemächte bedeutet. Jensen unterbrach die Achenbachswahl, da sagte, »Pardon, dort sind ja Max und Annie. Entschuldigung, die muss ich kurz begrüßen.« Achenbach verdrehte den Kopf und blickte zu dem etwas entfernten Tisch, an dem Max Schmeling und Annie Ondra in größerer Gesellschaft saßen. Jensen ging in diesem ruhigen, vertrauenbildenden Schritt zu dem Tisch hinüber, leicht vorgebeugt, und mit einer artigen Verbeugung zu den anderen Gästen redete er mit Schmeling und mit der neben ihm sitzenden Schauspielerin. Eine zarte, stark geschminkte Frau, die, während Jensen auf Max Schmeling einredete, mit ihrer Perlenkette spielte. Ich erzählte Achenbach von der Farm in Wenzendorf, wo Schmeling Nerze züchtete. Auch so ausgefallene Farben wie Saphir, Indigo, Weiß, Black. Die moderne Züchtung mache alle Farben möglich. Schmeling komme zu jedem Jahresball der Kirchner-Innung. Als die Gesellschaft an Schmelings Tisch in schallendes Gelächter ausbrach, verabschiedete sich Jensen. Jensen kam zurück an unseren Tisch und sagte, »Entschuldigung, er habe mit Schmeling etwas Geschäftliches besprechen müssen.« Einen bemerkenswerten Auftritt bot der Sommelier mit seinem Assistenten. Die Flasche wurde gedreht, wurde geöffnet, der Korken berochen, das Glas leicht geschwenkt. Wer sollte kosten? Jensen und Achenbach wiesen wechselseitig aufeinander. Das ging zweimal hin und her. Jensen setzte sich durch. Achenbach trank mit versonnenem Kennerblick. Er nickte. Der Rotwein wurde eingeschenkt. Jensens Freundin und ich sagten Danke, wir seien Abstinenzler. Das Personal war gut geschult. Der Sommelier lächelte sachlich. Achenbach hob das Glas und sagte, »Lassen Sie uns auf die Zukunft der Oldtimer trinken.« Er stieß mit Jensen an, trank, schmatzte, wiegte anerkennend den Kopf, nahm noch einen Schluck. »Bordeaux! Ah!« und ließ die flache Hand langsam durch die Luft gleiten. Jensen nippte nur. Das Steak wurde gebracht, und während Achenbach mit einem Schnitt die rosa Farbe prüfte und zu essen begann, konnte Jensen endlich seinen Geschäftsplan vorstellen. Nannte Zahlen, nannte längst vergangene Automarken. Details von Motoren, Fahrwerk, Radaufhängung, Gangschaltungen. Achenbach kaute und nickte. Jensen hatte sich eingearbeitet, vorbereitet. Er zog 4 Blatt Papier aus der Jackentasche, sagte, er habe alles aufgeschrieben. Startkapital und dann am Beispiel eines MG-Sportwagens aus dem Jahr 1934, ein Midget, nochmal nachgeprüft. Redete von R- und Q-Typen, geschätzten Kaufpreisen, Reparaturpreisen, Verkaufspreisen, Verzinsungen und abermals Zahlen. Wie hoch die Anfangseinlage? Die Summe, die das Unternehmen am Anfang bräuchte, sei, konservativ gerechnet, 30.000 Mark. Ingrid ergänzte die Zahlen, nannte die Reparaturwerkstatt, die sich auf Oldtimer spezialisiert hatte. Jensen reichte Achenbach das Konzept. Interessant und sehr schön, sagte der. Er werde die Kalkulation studieren, faltete die Seiten und steckte sie in die Jackentasche. Erzählte, während er weiter am Steak schnitt und kaute, von seiner letzten Großglocknerfahrt, von Serpentinen, Überholmanövern. Die zweite Plakette, die er Harry anheften konnte. Harry? Mein Porsche. Im Club in Salzburg haben alle einen Spitznamen. Meiner ist männlich, aber es gibt auch welche, die heißen Marie. Noch grüßte man als Porsche-Fahrer auf der Autobahn per Lichthupe, wenn einem ein anderer Porsche entgegenkam. Das Dessert wurde gereicht, Achenbach hatte eine Williams-Birne gewählt und berichtete von den in Flaschen gezogenen Birnen im Tessin, die sodann aufgefüllt wurden mit dem richtigen Geist. »Tessin«, sagte er, »Ascola, die Palmen, die Berge und dann der See, der Ort zum Ausspannen.« Er plane eine Beteiligung an einer Sterbeklinik. »Thanatos Felice«. Ein Page kam mit einem Gong und rief, »Herr Achenbach, bitte ans Telefon!« Achenbach entschuldigte sich mit einer knappen Verbeugung zu Ingrid, legte die Serviette beiseite. Wir saßen und warteten. Der Mann mit dem schweren Siegelring kam nicht zurück. An seiner Stelle der Oberkellner, der sagte, der Herr habe sich verabschieden müssen wegen einer dringlichen Finanzbesprechung. Er lasse sich entschuldigen. Nach einer Stunde gab es keinen Zweifel mehr. Als der Oberkellner die Rechnung brachte, warf Jensen einen Blick darauf, fuhr sich über die blonden Stoppelhaare und sagte, er habe kein Geld bei sich. Zahlen wollte eigentlich der Herr, den der Oberkellner vorhin entschuldigt hatte. Wo ist der Mann hingegangen? Der Geschäftsführer kam und, das Restaurant war gut besucht, behielt die Kontenance, fragte mit dem Kopf zu mir gewandt, »Kann der Herr nicht aushelfen?« Jensen sagte, »Nein, der ist Existenzialist, der mag kein Geld und hat keins.« Jensen wurde dezent zum Direktor gebeten. Seine Freundin und ich saßen am Tisch. Nach einiger Zeit kam Jensen zurück und sagte, »Kommt, wir gehen. Die Sache ist geregelt. Ich habe dem Geschäftsführer den Wagen als Pfand dagelassen und die Wagenpapiere gegeben.« Die Mäntel wurden gebracht. Draußen, ein paar Meter entfernt, stand die motorisierte Kutsche den Verkehr behindernd auf der Straße. Er habe, sagte der Portier, mehrmals versucht, den Wagen wieder zu starten, um ihn vorzufahren, vergeblich. »Lassen Sie nur, er bleibt hier«, sagte Jensen. »Er gehört jetzt dem Hotel.« Wir gingen zu dritt Richtung Gänsemarkt. Ein Apriltag, der Frühling und Befreiung versprach. »Woher kennst du Max Schmeling?« »Wie du, aus der Zeitung.« Jensen hatte ihm eine besondere Zucht angeboten, hatte gesagt, er sei Biologe und ihm sei es gelungen, Nerze zu züchten, deren Fell gestreift wie das eines Zebras sei, schwarz-weiß. Und Schmeling hatte sich interessiert gezeigt, auch Aniondra. Man könne, man müsse sich einmal in Ruhe sehen. Schmeling gab mir seine Visitenkarte und dann habe ich gesagt, die Nerze tragen die passende Zuchthauskleidung. Falls mal einer entweichen sollte, finden sie den Schlingel schnell wieder. Schmeling hat gelacht, Aniondra, die Gesellschaft hat gelacht. Aber heute vor dem Einschlafen, sagte Jensen, wird ihm das Lachen vielleicht vergehen. Ein Rechtsanwalt hat mich überzeugt, den Namen des Freundes zu ändern. Nun heißt er also Jensen. Er würde sich auch unter jedem anderen Namen sofort erkennen. Ich hoffte in den vergangenen Jahren immer etwas von ihm zu hören oder über ihn zu lesen. Ein spektakulärer Skandal in der Finanzbranche, der Zusammenbruch einer Filmgesellschaft oder von einem Mann, der im Norden Nigerias ein Zentrum für Ärzte ohne Grenzen betreibt. Auch als Besitzer einer Privatklinik für Schönheitschirurgie am Genfer See wäre er denkbar. Ihm traue ich alles zu. Wenn er irgendwo lebt und dies liest, ich würde mich freuen, von ihm zu hören. Ich war nach Braunschweig gefahren, hatte dort einen Tag lang zusammen mit anderen Bewerbern einen Intelligenztest gemacht. Jeder an einem kleinen Tisch sitzend, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Frau Professor Müller-Luckmann stoppte die Zeit, die für die Antworten auf die Fragen vorgesehen war. Wortvergleiche, geometrische Vergleiche, Zahlen, Muster, Deutung von Klecksen. Es war die Zeit der Testgläubigkeit. Über die Höhe des Intelligenzquotienten geisterten unter den Teilnehmern unterschiedliche Zahlen. Konnte eine Zahl von 130 oder mehr über ein zukünftiges Leben bestimmen? Nachdenken, hinterfragen, etwas Neues finden, war nicht vorgesehen. Der Test war auf die Schnelligkeit der Lösungen ausgerichtet. Zeit ist Geld. Ein Traum, der sich noch nach Jahren in immer ähnlichen Variationen wiederholte. Ich sitze an einem Tisch, Zuschauer sitzen in dem abgedunkelten Saal. Vor mir das Prüfungsblatt, eine unregelmäßige Fläche mit Zacken und Bögen. Es könnte eine Landkarte sein. Ich soll die Fläche berechnen. Aber es gibt keine Zahlen. Ich schüttle den Kopf. Eine Stimme sagt, Kopfschütteln reicht nicht. Abtreten. Ein Raunen geht durch die Zuschauerreihen. Das Modell des Braunschweig-Kollegs war einerseits demokratisch ausgerichtet. Die studierenden Kollegiaten konnten mit über die Neuaufzunehmenden abstimmen. Andererseits war es durch den vorgeschriebenen hohen Intelligenzquotienten der Aufgenommenen und den kompakten Unterricht, der das Pensum für das Abitur auf 2 Jahre zusammenpresste, vom Gründungsdirektor Walter Rassmann als Eliteeinrichtung konzipiert worden. Zwar mit einem demokratisch-pädagogischen Ziel, dennoch schien es, als niste noch immer der Geist der früheren NS-Führungsakademie in den Gebäuden. Von den ungefähr 400 Bewerbern wurden am Ende nur 38 aufgenommen. Und unter den 38, auch das ein Zeichen der Zeit, waren nur 2 Frauen. Im Februar 1961 kam eine junge Frau ins Geschäft und bestellte einen Pelzmantel. Etwas Leichtes sollte es sein. Und auf keinen Fall ein Persianer. Das seien Altfrauenmäntel. Sie war mit dieser Einschätzung der Mode um einige Zeit voraus. Nach langem Überlegen entschied sie sich für einen Fehmantel. Vielleicht habe ich sie in dem Beratungsgespräch auch auf dieses Fell hingelenkt, da wir vom Grossisten gerade ein Bündel zur Ansicht bekommen hatten. Die Fehfelle gehörten, wie die in den Trümmern gefundene Pelznähmaschine und der aus dem brennenden Haus gerettete Rauchtisch, zum Gründungsmythos der Kirschnerei Timm. Diese Fehfelle waren nach einem komplizierten Tauschverfahren, in dem Bauholz, Chloroform, ein Reiterabzeichen in Silber, Butter, Zigaretten und Speiseöl eine Rolle spielten, zum Vater gelangt, der daraus, obwohl er das Handwerk nicht erlernt hatte, im Winter 1945 für die Frau eines englischen Besatzungsoffiziers einen Mantel anfertigen sollte. In »Die Entdeckung der Currywurst« ist die Szene beschrieben. Die Frau des Intendanturrats ließ die kleinen Felle durch die Hand gleiten. Wunderbar weiche, graue Felle mit schneeweißer Wamme und kleinen Schweifen mit schwarzen Spitzen. Und Lena Brücker, in ihrem seriösen Marinekostüm, sah sofort, die lässt die Felle nicht mehr los. Der kroch auf eine weiche Weise der Wunsch in die Finger, in die Innenseite der Hand und von da durch den Rücken in den Kopf. Und was sie in der Handfläche fühlte, kam aus dem wie rot lackierten Mund als samtlockender Laut. Wonderful! Der Vater saß in seinem vom Grau ins Grün umgefärbten Uniformmantel und nähte die zarten Felle an der gefundenen Pelznähmaschine aneinander, fluchte und schimpfte, die hauchzarten Haare wurden immer wieder von der Maschine erfasst und büschelweise eingenäht. Er musste die Nähte mit klammen Fingern wieder auftrennen, eine Fummelarbeit. Meine Mutter und ich schliefen in dem eisigen, nicht heizbaren Keller in einem Bett, und ich konnte im Kerzenlicht die märchenhafte Eislandschaft an der Wand studieren. Meine Mutter, die auch nicht Näherin gelernt hatte, war mit dem Einheften und Einnähen des Stofffutters beschäftigt. Das Werk gelang. Der englische Intendanturrat und seine Frau oder Geliebte waren von dem Mantel begeistert. Der Vater bekam für die Anfertigung Butter, Schmalz und Mehl und vor allem die so sehr ersehnten Zigaretten. Das war die Gründung von Pelze Tim. Fehfelle sind einfach zu verarbeiten, werden nicht ausgelassen, sondern nur rechteckig zugeschnitten. Die Kunst liegt in den Händen der Maschinennäherinnen. Wir hatten jetzt für diese Arbeit eine schon in Rente gegangene Näherin beschäftigt. Sibirischer Fee, der Rücken ein dunkles Blaugrau, das Haar seidig, beste Qualität. Der Mantel wog ohne Seidenfutter nur 700 Gramm. Als die junge Frau hineinschlüpfte, vor dem großen Ladenspiegel stand, sich ein wenig bewegte, überzog ein silbriger Hauch die Felle, ließ den blaugrauen Schimmer verschatten oder aufglänzen. Ich verstand die Begeisterung des englischen Offiziers und den Stolz des Vaters über das Gelingen seiner damaligen Arbeit. Fehmäntel waren im Mittelalter allein dem Adel vorbehalten. Träume? Habe ich von den Tieren geträumt? Zahlreich waren die Schreckträume in der arbeitsintensiven Winterzeit. Abgabetermine konnten nicht eingehalten werden, Mantelteile waren zu kurz geraten, konnten durch kein Ziehen und Zerren in die richtige Form gebracht werden. Fertiggestellte Teile waren verschwunden, falsche Berechnungen führten zu monströsen Ärmelformen, Vorder- und Rückenteile waren auf Kindergröße geschrumpft. Ein anderer Traum könnte aus der Zeit stammen, als ich an dem Fehmantel arbeitete. Ich zeichnete die Schablone zum Einschneiden, als mit einem Stöhnen die aneinandergenähten Fellstreifen über den Tisch krochen, Haare verloren und eine dunkle Spur auf der weißen Papierschablone hinterließen. Einige Wochen vor meiner Abreise nach Braunschweig hatte mich Lothar Löwe zu sich eingeladen, in sein Appartement in Eppendorf. Ein großer weißgetünchter Raum mit einem Balkon, einer Küche und einem Bad mit Toilette. An eine Wand war der Entwurf einer Schule gepinnt, eine abstrakte Grafik mit kleinen stilisierten Bäumen, die an das Schnittmuster eines komplizierten Capes oder an einen weitgeschnittenen Mantel mit gefaltetem Kragen erinnerte. Beides, die Architekturentwürfe wie die Schnittmuster, sollte eine Hülle für Körper werden. Aber nicht daher kam mein frühes Interesse für Architektur. Ich vermute, es geht auf meine Mutter zurück. Nicht, dass die Mutter sich theoretisch für Baukunst interessiert hatte. Aber spürbar war, wie sie dem Verlust des Hauses ihrer Kindheit nachtrauerte. Und das, obwohl sie darin keine glückliche Kindheit verbracht hatte. Eine kleine Stadtvilla mit einem Vor- und Rückgarten, die ihr Vater in der Tornquiststraße hatte bauen lassen. In diesem Haus aus der Gründerzeit bewohnte sie als Kind ein kleines Turmzimmer. Die Stiefmutter konnte keine Kinder bekommen und in einem märchenhaften Hass strafte und quälte sie die beiden übernommenen Kinder, besonders das Mädchen, dem die Liebe des Vaters gehörte. Das Kind wurde bei kleinsten Vergehen eingeschlossen, durfte tagelang nicht aus dem Zimmer, bekam rationiertes Essen. Heimlich steckte das Stubenmädchen ihr etwas zu. Die Stiefmutter, die ich noch erlebt habe, war eine bösartige, Gerüchte verbreitende, der Liebe unfähige Frau. Als wolle der Himmel einen Ausgleich für solche Niedertracht schaffen, wurde aus dem Kind später eine Frau und Mutter von heiterer Selbstlosigkeit, die unbegrenzt Liebe schenken konnte. Für das kleine Mädchen war es das schönste Haus, hatte sie doch unter dem Dach ein kleines Zimmer für sich. Das darin eingesperrt sein, hatte sie wohl irgendwann für sich als Belohnung umgedeutet, am Fenster sitzen zu dürfen und auf die stille Straße zu schauen, in der hin und wieder ein Pferdewagen zu sehen war, ein Radfahrer, und die Kinder von nebenan, deren Spiele sie verfolgte, während sie sich vorstellte, mitzuspielen. Diese Stadtvilla, kurz vor der Jahrhundertwende gebaut, zeigt ein Foto, schmal, zweistöckig, etwas vorgezogen, auf halber Breite der Fassade, den Dachfirst überragend, ist ein turmähnlicher Baukörper mit einer verglasten Terrasse. Oben im Turm zwei kleine rundbogige Fenster. Dort lag das Zimmer, in dem das Kind wohnte, das einmal meine Mutter werden sollte. Alle Fenster haben Gesimse und Stuckornamente. Der zweite Stock ist durch ein Stuckband abgehoben. Ein von einem Berufsfotografen gemachtes Foto zeigt den Innenraum, das Wohnzimmer, den Salon, eingerichtet im Jugendstil, eine filigrane Metallkonstruktion als Deckenlampe, in der eine geschliffene Glasschale hängt, daneben drei kleine Glaslampions. Ein umlaufender Fries aus gemalten Kreisen zieht sich an den Wänden entlang, hohe Fenster mit grazilen weißen Blumenkörben, zwei geblümt gemusterte Fauteuils, ein Klavier, ein aufgeschlagenes Notenblatt, davor die Stiefmutter. Oma am Klavier steht auf der Rückseite und vorne etwas krakelig von der Stiefmutter geschrieben, es war eine schöne Zeit. Ein Foto zeigt die Villa von außen. Auf der Rückseite steht unser Häuschen, Tornquiststraße 27, Frühling 1918. Dieses Häuschen musste, als die Hutfabrikation ihres Vaters in der großen Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre bankrott ging, verkauft werden. Wenn es denn noch stünde, wenn man es noch hätte, auch wenn es anderen gehörte, aber wenn es wenigstens so dastünde. Aber ausgerechnet dieses Haus, das Haus ihrer Kindheit, war von einer Bombe getroffen, ausgebrannt und abgerissen worden. Die anderen Häuser in der Tornquiststraße, alle variiert in dem zweistöckigen Villenstil, waren auf der einen Seite stehen geblieben. Die ganze gegenüberliegende Straßenseite war zerstört worden. Oft ging die Mutter mit mir durch die Straße, und sie zeigte mir die Stelle, wo das Haus gestanden hatte und durch einen Neubau ersetzt worden war. Jede der anderen Villen schien mir als Kind wie ein kleines Schloss, in den Proportionen der Fensterführung, den Stuckornamenten. Der Neubau hingegen war so enttäuschend einfach. Die Fenster, die Türen, die Fassade, alles glatt und rechteckig. Die Schmucklosigkeit wirkte, als habe man sich keine Mühe mehr mit den darin Wohnenden gegeben. Den Architekten Lothar Löwe hatte ich im Fechtverein kennengelernt. Sein Handicap war seine mittlere Größe. Ausgleichen konnte er das mit einem lockeren Handgelenk. Die Finten waren knapp und schnell. Das ist deutlich in der Erinnerung, wie er Erklärungen mit eleganten kurzen Handbewegungen begleitete. Wir hatten uns nach einer Trainingsstunde in einem Café getroffen und waren, nachdem er seinen Beruf genannt hatte, in eine Diskussion über den Neuaufbau Helgolands gekommen. Diese im Krieg bombardierte und später von den Engländern als militärisches Bombenabwurfziel genutzte Insel, hatte ich kurz nach der Rückgabe an die ehemaligen Bewohner mit einem Schulfreund besucht. Der Wiederaufbau der Insel hatte gerade begonnen. Wir wohnten in einem Zelt auf der vorgelagerten Düneninsel. Es war Pfingsten und ein ständiger Wind ging. Das Wasser war eisig. Mit einem Boot kamen wir zu der Felseninsel. Wir wanderten über das mit Bombentrichtern übersäte Oberland. Die meisten Ruinen waren abgeräumt worden. Einige Zeilen neuer Häuser waren fertig gebaut und auch schon bezogen worden. Es war dieser Typus Haus, der die Stadtvilla der Mutter ersetzt hatte. Monotone Klinkerbauten, Türen und Fenster wie rechteckig in die Fassade gestanzte Löcher. Schmucklos, eine Verlängerung des Kasernenbaus ins Zivile. Lustlos entworfene und errichtete Bauten. Nicht zu vergleichen mit den Neubauten im dänischen Appenrade, die, obwohl ebenfalls schmucklos, doch etwas je Eigenes an Form, Größe und Fensterfügung hatten. Seine Freundlichkeit und Nachdenklichkeit bewahrten Löwe davor, mich, den 20-Jährigen, mit seinem Fachwissen in die Enge zu treiben. Er gab vorsichtig zu bedenken, was an dieser Bebauung dennoch gelungen sei und welches die Voraussetzungen gewesen waren, welche Kosten eine Rolle spielten. Und natürlich, das war auch mir bewusst, hätte man dort keine Imitate von Gründerzeitvillen bauen können. Aber auch heute sehe ich Fotos der Häuser auf dem Ober- und Unterland der Insel, erscheinen sie mir wie ein Sinnbild des so zweckmäßigen wie freudlosen Aufbruchs der jungen Bundesrepublik. Dieser Eindruck muss damals auch einen der leitenden Architekten, Georg Wellhausen, nachdenklich gestimmt haben. Er entwarf und baute die sogenannten Hummerbuden, bunt und klein aneinandergereiht, mit gleicher Dachform, aber unterschiedlicher Fensterzahl, stehen sie am Hafen und versprechen dem Ankommenden etwas von einem skandinavischen Fischerdorf. Lothar Löwes Entwurf einer Schule, der als Plan an der Wand hing und als Modell in seinem Appartement stand, war für einen Wettbewerb entstanden. Ein abwechslungsreiches, flaches Gebäude, verglast mit hervorgehobenen Stahlstützen und Ziegelmauern. Der Entwurf gefiel mir. Wurden die Wände damals noch mit Ziegeln gemauert? Oder waren es schon Ziegelplatten, die an den Beton geklebt wurden? Lothar Löwe interessierte sich als einziger meiner Bekannten für die Konstruktionszeichnungen der Modelle und die Berechnungen der Schnittmuster, ließ sich die Entwürfe zeigen, die geometrischen Gleichungen ähnelten. Tatsächlich musste Räumliches umschlossen werden, wie Berechnungen eines Stulpenärmels zeigen. Am hinteren Unterärmelteil misst man C² von P² gleich 16 cm und Y² von D² gleich 16,5 cm. Verbinde X² mit Y². S² gleich die Mitte von Y² minus X². Was die Strecke Y² minus X zuzüglich Strecke N² minus O² größer ist als Y² minus C², ist als Falte bei S² abzulegen. Der Stulpenteil Y² minus C² minus P² minus D² ist am Unterärmel für sich zu schneiden. Das beim Übertragen des hinteren Unterärmelteils bei H entstandene Loch ist verlaufend auszugleichen. Wir hörten Miles Davis' Kind of Blue und Löwe zeigte mir den Entwurf der Berliner Philharmonie von Hans Scharoun und den Plan von Alvar Aalto für das eben fertiggestellte Kulturhaus in Wolfsburg. Beide Bauten sind, betrete ich sie, mit Lothar Löwe verbunden. Wie er die verschobenen Seitenflächen Scharouns begeistert deutete. Noch war der Bau nicht abgeschlossen. Erstmals hörte ich bei ihm Karl-Heinz Stockhausen, das Stück »Gesang der Jünglinge im Feuerofen«. Ein eigentümliches, sich tief einprägendes Hörerlebnis, traumhaft verstörend die sich überlagernden Stimmen, aus denen hin und wieder eine verständlich heraustönte. Lothar Löwe war ohne jeden Bekehrungseifer ein Kenner der Moderne, ihrer Grafik, Musik, der Architektur und der Literatur. Er zeigte mir das gerade erschienene Textbuch 1 von Helmut Heißenbüttel, las ein Gedicht vor, die Sprache war kalt, reduziert und fern jeder Bildgewohnheit. Die rhythmisierte Wiederholung abstrakter Wörter erzeugte einen so ganz anderen, fast maschinenhaften Klang als der gewohnt melodische von den mir bis dahin bekannten Gedichten. Wenige Monate später, im Braunschweig-Kolleg, stieß ich mit Benno Ohnesorg wieder auf Helmut Heißenbüttel. In dem Heft Akzente 1, 1961, waren Gedichte, Thesen und eine kontroverse Diskussion zum Thema Lyrik heute abgedruckt, mit Beiträgen von Günter Bruno Fuchs, Günter Grass, Rudolf Hartung, Walter Höllerer, Franz Mohn, Peter Rühmkorff und Helmut Heißenbüttel. Helmut Heißenbüttel, Meditation D. Schraffuren von Spiegelungen und Reflexe und Nachmittage. Nachmittage und Nachmittage und Nachmittage. Nachmittage sind gebräuchlicher als Vergangenheiten. Nachmittage sind nicht häufiger als Vergangenheiten. Der Nachmittag, mit dem ich benenne, ist benennbarer als Vergangenheiten. Langsam entfernte Nachmittage durch eine Schraffur von Spiegelungen, fortgegangene Fortgänge verweisen, gesprungene Spiegelflächen und gesprungenere Nachmittage, gesprungenere Nachmittage und gesprungenere Nachmittage. Wohltuend war Heißenbüttels Nüchternheit, wie er die Sprache als Material verstand, den Autor als Produzenten und damit den Text von jedem metaphysischen Qualm befreite. Aus der weiteren Lektüre Heißenbüttels blieb die Erkenntnis, dass Sprache aus sich eine Struktur entwickeln kann, die nicht auf Abbildbarkeit zielt, sondern in ihrer Dynamik eine eigene Wirklichkeit kreiert und eine Referenz zu jener schafft, die nicht ohne weiteres beschreibbar ist. Und ganz wichtig, Heißenbüttels insistieren auf der Fülle der Sprache, der alltäglichen wie der literarischen, auf der Unendlichkeit des vorgefundenen Sprachmaterials, auf den verschiedenen Sprechakten, auf Zitaten, auf Einbeziehung des Alltags, auf Film, Fotografie, Musik und Pop. Die Montagetechnik war für die Struktur eines Romans wie Morenga entscheidend. Während der Arbeit an meinem ersten Roman »Heißer Sommer« habe ich Heißenbüttel geschrieben und ihm, dem Redakteur des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart, Texte und Ausschnitte aus dem Work in Progress zugeschickt. Seine Antwort kam schnell. Er wolle mich in München treffen und er sagte zu, im Radio-Essay des Süddeutschen Rundfunks etwas aus dem Manuskript zu senden. Er kam nach München, ein großer, massiger, gar nicht pompös auftretender Mann, dessen Biografie am leeren linken Jackenärmel abzulesen war. Er lud mich in ein italienisches Restaurant ein, fragte nach meiner Arbeit, nach meinem Studium, fragte ausführlich nach meiner vormaligen Kirschner-Arbeit und nahm mich nach dem Essen zu einem Galeriebesuch bei Van de Loo mit. Ein paar Wochen später konnte ich zur Aufnahme ins Studio des Süddeutschen Rundfunks nach Stuttgart fahren. Ein Hotel war reserviert und auch das Tonstudio für ein Gespräch und für die Lesung eines Abschnitts aus dem erzählenden Teil und den darin eingeschnittenen, sprachreflektierenden Passagen des Romans. Da war nicht nur die Lust an der Diskussion mit dem so eigenwilligen wie anregenden Mann, selbst wenn man nicht einer Meinung war, für mich waren das auch jeweils 4 Monatsmieten. Durch die späteren weiteren Sendungen gewannen nicht nur die Bücher Aufmerksamkeit, sondern auch der Autor, ich. Und zwar in doppelter Weise, denn Heißenbüttels Anregungen führten zu neuen Texten, es waren Verpflichtungen zur Arbeit an der Literatur, zur Fortsetzung eines kritischen Gesprächs. Das war die große, wichtige Zeit des Rundfunks. Wenn es ein Nachleben geben sollte, woran ich nicht glaube, würde ich für Helmut Heißenbüttel einen Stein in die Waagschale werfen. Und, um das bei dieser Gelegenheit zu sagen, den zweiten bekäme Hans Grössel, den ich bei jeder Fahrt nach Köln in seinem WDR-Büro besuchte, wo es Kaffee und Streuselkuchen gab. Hans Grössel erscheint mir hin und wieder im Traum und sagt, »Herr Timm, schreiben Sie doch über Chamisso. Denken Sie nur dieser Dreiklang, Morenga, Chamisso.« Ein Wunsch, eine Forderung, die noch immer auf ihre Erfüllung wartet. Den Namen des Büros, in dem Lothar Löwe arbeitete, hatte ich vergessen, ihn jetzt aber im Internet gesucht und gefunden. Mit der Architektengemeinschaft Friedrich Spengelin hat Löwe unter anderem 1972 bis 1974 eines der größten Bürohäuser Europas in der Hamburger City Nord gebaut. Ich habe mir den Bürokomplex angesehen und die Sechseckstruktur bewundert, die um 3 rote Türme angeordnet ist, das gewaltige Bauvolumen gliedert und optisch reduziert. Friedrich Spengelin war, das Ergebnis meiner jetzigen Nachforschung, der Architekt, der auf Helgoland die von mir als so langweilig bezeichneten Häuser gebaut hatte. War Lothar Löwe damals schon bei Spengelin? Hatte ich Löwe von dieser Frau aus Goldap und von ihrem ostpreußischen Siedlungsprojekt erzählt? Welche Möglichkeiten für Architekten, für Stadtplaner? Man hätte das Konzept der Moderne in der Lüneburger Heide verwirklichen, die kleinen Städte von 10.000 Einwohnern hätten ein jeweils eigenes Gepräge bekommen können. Ausgerichtet an der skandinavischen Architektur, Weiß und Farbe, Besonderheiten in der Dach- und Fensterform, den ostpreußischen Dialekt in einer hellen, im besten Sinne modernen Stadtarchitektur hören. Auch die Landwirtschaftsbetriebe, die Wohnhäuser, Ställe, Hallen, Scheunen wären licht funktional gewesen und dennoch nicht von dieser Monotonie und Einfallslosigkeit der Helgoland-Bebauung. Eine Referenz an Kant und Herder, an die Aufklärung. Die Bürger hätten ihre Vorstellungen vom Wohnen und Zusammenleben demokratisch einbringen können. Ich vermute, Lothar Löwe, dieser kluge, zurückhaltende Mann, hätte meine Begeisterung mit dem richtigen Argument bremsen können. Zum Beispiel, dass die Architektur der Häuser, wäre das Ostpreußen-Projekt Wirklichkeit geworden, wohl eher den Modellhäusern vom SS-Siedlungsamt geähnelt hätte, die im eroberten Ostraum gebaut werden sollten. Zum Abschied hat mir Lothar Löwe drei Bände von Bertolt Brecht geschenkt. Gedichte. Doppelter Schutzumschlag, gelb, fadengebunden. Den Klappentext hat Peter Surkamp geschrieben. Erschienen im Jahr 1960. Ich habe sie gehütet. Und sie sind bei all den Umzügen nicht verloren gegangen. Im ersten Band steht eine Widmung in schwarzer Tintenschrift. Zur Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse. April 61. Lothar Löwe. Was für ein staunenswerter Reichtum an Formen, Wortbildungen, Rhythmen, ungewöhnlichen Reimen. Vor allem diese lyrische Nüchternheit, das Schnoddrige, die Alltagssprache, die Ellipsen, Oxymora und Paradoxa, die dialektischen Brechungen. Wer sich verleiten lässt, diesem Brecht sprachlich zu folgen, kann, das war mir sogleich klar, nur Epigone werden. Im Braunschweig-Kolleg angekommen, habe ich in den drei Bänden gelesen und beides gefeiert, die Opulenz der Sprache und die kritische Sicht, den nüchternen, ja zynischen Blick auf die großen Gefühle wie Liebe, Treue, glotz nicht so romantisch, und die Härte vom ertrunkenen Mädchen. Auch das Sangbare dieser Gedichte, wie bei der Ballade von den Seeräubern, die später auf der Schallplatte von Ernst Busch ihre Stimme bekam. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie, die See. Die Mauer war im August 1961 gebaut worden. Drei Wochen nach dem Mauerbau machte unser Kollegjahrgang einen Berlin-Besuch, bezahlt vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Berlin-West wurde uns gezeigt, zugleich die westliche Freiheit und die soziale Marktwirtschaft gefeiert. Die Verzweiflung und die Wut der Berliner Bürger waren an der im Bau befindlichen Grenzanlage zu erleben, wo sie buchstäblich über Nacht von ihren Nachbarn und Freunden getrennt standen und sich über die provisorischen Stacheldrahtrollen Nachrichten zuriefen. Von Haus zu Haus wurde aus den Fenstern mit Bettlaken und weißen Tüchern gewinkt. Ich bin mit der S-Bahn durch die sechselnd bürokratischen Kontrollen nach Ost-Berlin gefahren. Noch gab es den Palast der Tränen nicht und in das Theater am Schiffbauer Damm gegangen. Die Drei-Groschen-Oper wurde gegeben. Mit dem von der Lektüre der Gedichte geübten Ohr kam ein Staunen darüber, was Theater sein kann. Eine lustvoll sinnliche Gedankenmaschine. Warum habe ich Lothar Löwe bei einem der späteren Besuche in Hamburg nie angerufen? Ich kann es mir nicht erklären. Auch nicht, weshalb ich andere Freundschaften und Lieben nie wieder aufgesucht habe. Sie schienen mir abgeschlossen und plötzlich sehr fern und fremd, wie ich mir selbst auch. Erst jetzt kommen sie mir wieder näher. Ein das Leben entscheidendes Buch muss uns zufallen, geschenkt werden, meist als Empfehlung, und sehr selten, aber auch das geschieht hin und wieder, schenkt es sich selbst, wie Der Fremde, der im Antiquariat Lüders, Hamburg-Eimsbüttel, auf dem Tisch lag, in einem himmelblauen Leineneinband und dort auf mich wartete. Ein paar Bleistiftstriche waren auf den Seiten. Ein Zettel mit einer Telefonnummer. Dahinter ein vergessener Name. Und diese ersten beiden so knappen wie harten Sätze. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern. Ich weiß es nicht. In Lüders Handschrift stand da, sehr guter Zustand, 5 D-Mark. Albert Camus, von dem ich bis dahin nichts gelesen hatte. Johnny Luke, mit dem ich hin und wieder in der Buchhandlung stöberte, legte die 5 Mark aus. Nein, er bestand darauf, mir das Buch zu schenken. Ich könne es ihm ja mal ausleihen. Ich ging mit dem Buch zur Kasse und ahnte nicht, dass es mein Leben bestimmen würde. Die Lektüre war eine Offenbarung. Die Faszination, die von diesem Roman ausging, lag in der kühlen sprachlichen Distanz, mit der die Dinge und Menschen beschrieben wurden, bei einer gleichzeitigen Feier der Mittelmeerlandschaft, von Meer, Sonne, Sand. Solche schnörkellosen, lapidaren Sätze, mit denen die Geschichte eines Mannes und eines Mordes ohne klares Motiv erzählt wird, zugleich der Verzicht auf alles Gefühlige und Moralisierende, so etwas hatte ich noch nicht gelesen. Meursault, der ungerührte Held der Geschichte, steht in seiner radikalen Ehrlichkeit, seiner Ablehnung jeder Konvention und in dem Verzicht auf vorschnelles Einverständnis für eine entschiedene Eigenständigkeit. Um die Wirkung des Romans zu verstehen, der nicht nur mich, sondern viele meiner Generation ergriff, muss man von den 50er und frühen 60er Jahren sprechen. Von der Zeit des selbstgefälligen Wirtschaftswunders, vom Verschweigen der Untaten, der fraglosen Autorität der Eliten, den erstarrten Konventionen, von den Tanztees, Verlobungen, Antrittsbesuchen, den seichten Schlagern, den Heimatfilmen, dem einzigen genuin deutschen Filmgenre, von der großen Heuchelei. Der Fund des himmelblauen Buches bescherte mir eine so ganz andere, nüchtern kritische Sicht auf mich und die Welt. Und später am Braunschweig-Kolleg, durch Gespräche mit Benno Ohnesorg angeregt, wurde das Interesse an Frankreich und dem Existenzialismus verstärkt durch die Lektüre der Romane von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, durch die Lyrik von René Char und vor allem durch Filme von Jean-Luc Godard, François Truffaut und Eric Rohmer. Aber noch arbeitete ich bis in die Nacht an Schnittmustern und Mänteln. Der sächsische Kirschnermeister hatte einen Mantel aus Seehundfellen verhunzt. Die Auslassschnitte in den Fellen waren von ihm falsch berechnet worden. Die Teile zu knapp, und wie in einem meiner Schreckträume zeigte das Rückenteil eine tiefe Delle. Der Meister hatte die Teile mit Wasser eingestrichen und versucht, sie durch Ziehen in Form zu zwingen, was, wie man sofort sehen konnte, unmöglich war. Die 3 nassen Teile lagen eingerollt und triefend wie unförmige tote Seehunde auf der Zweckplatte. Das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, vor toten Tieren zu stehen. Der sächsische Meister kam am nächsten Tag nicht ins Geschäft, blieb einfach weg. Keine Erklärung. Holte sich auch den ausstehenden Lohn nicht ab. Er war desertiert. Und ich war ratlos. Weder meine Erfahrung noch mein Können reichten aus, um die misslungene Arbeit zu richten. Ich bat Johnny Luke um Hilfe. Er kam in unsere Werkstatt, trennte die Nähte, die schief und krumm waren, auf, verschob, schnitt neu ein, was äußerst kompliziert war, da die Nähte im Seehundfell zu sehen sind und als ein geometrisches Muster auch gesehen werden sollen. Johnny Luke schaffte es, aus der Fellruine, von der ich dachte, man könne sie nur wegwerfen, einen glanzvollen Mantel herzustellen. Er war ein wirklicher Meister. Wir haben ihn eingestellt und arbeiteten die letzten Monate zusammen. Es muss im Frühjahr 1961 gewesen sein, aber meine Erinnerung, die bildhafte, führt mir die Situation hartnäckig als Sommernachtstraum vor Augen, das Fest in der Modehochschule. Oder war es das Künstlerfest Lilalee? Nein, ein irrwitziges, trunkenes Fest, bei dem die Kreationen der Studenten der Modeschule am Lerchenfeld vorgeführt wurden, mit Kommentaren, die das Gezeigte ankündigten. Zwitscherlinge, die Nacht der wilden Reiher, Der Bär und Rosenrot. Wir standen am Rand, Jensen und ich, beobachteten die Tanzenden. Besonders diese Studentin mit der schwarzen Tüllexplosion auf dem Kopf, die Augen schwarz geschminkt, am Körper wie eine Haut ein schwarzer mit silbernen Halbmonden beklebter Lycra-Anzug. Ich hatte Jensen überredet, mit mir auf die Jahresfeier zu gehen, die den werbewirksamen Ruf hatte, wild und frei zu sein. Wir standen und schauten dieser tanzenden Wildnis zu, als plötzlich die Studentin mit der schwarzen Tüllwolke auf dem Kopf aus der rasenden Menge heraussprang und mich hineinzog. Die Band spielte Rock'n'Roll und gemischte lateinamerikanische Rhythmen. Zierlich war die junge Frau, aber von einer erstaunlichen Kraft, riss mich herum, drehte mich. Die Tanzstunden halfen ihr nicht, keine mexikanischen Kreisel, keine sichelförmigen Rumba-Schritte. Dies war ein Höllentanz. Ich rauchte nicht, Haschisch war damals noch selten, aber vielleicht war die Cola angereichert worden. Ich sah Hunde zierlich in Ballettröckchen tanzen und weiter hinten wurde ein Wettbewerb im Zwergenwerfen ausgefochten. Helme wurden verteilt, reife Orangen regneten vom Himmel, zwei Boxer traten in Strapsen gegeneinander an, ein Bär im Abendkleid hob die Tatze segnend über die Tanzenden. Den schwarzen Tüll ihres Huts im Gesicht saß sie mir klein, zierlich, beim Tanzen auf dem Oberschenkel, schrie mir ins Ohr, »Vorsicht, ich bin die Lilith«, drückte mir, den sie gezwungen hatte, niederzuknien, ihren Busen ins Gesicht. Plötzlich wurde sie mir weggerissen, verschwand mit einem Mann, der eine Hahnenfeder am Hut hatte, im Gedränge. Ich musste mich setzen, Luft holen. Das Hemd war mir aus der Hose gerissen worden. Einen Slipper hatte ich verloren. Ich stand auf, hinkte zur Mitte der Tanzfläche, suchte am Boden, wurde von den Tobenden angerempelt, sah, wie Lilith weiter hinten mit meinem Schuh Fußball spielte, ihn zu anderen Tanzenden kickte, die ihn weiterschossen. Schließlich konnte ich ihn greifen. Ich stand, nun in beiden Schuhen, da und beobachtete, wie der Mann mit der Hahnenfeder mit Lilith knutschte. »Ich muss wirr geredet haben.« »Nein«, sagte Jensen, »du schlägst eh nicht. Bleib sitzen. Ausatmen, ganz tief einatmen, wieder ausatmen. Warte hier, bleib sitzen.« Er brachte mir ein Glas Wasser. »Du hast doch nur Cola getrunken.« Er fühlte meinen Puls. »Meine Güte«, sagte er. Grau und undeutlich, sehr weit entfernt war sie, an die ich nur sehr selten gedacht habe. Jetzt, während ich schrieb, tauchte sie plötzlich wieder auf und kam näher, ist jetzt bedrängend nahe, fragt, warum ich mich feige habe verleugnen lassen, sieht mich streng an, die Augenbrauen schwarz nachgezogen, die Wimpern angeklebt, der Mund voll und dunkelrot. Ich träume von ihr. Verwirrende Träume, die im Aufwachen auch bei äußerster Konzentration nicht festzuhalten sind. Doch dann dieser. Lilith sitzt im Cabriolet und lässt einen ellenlangen roten Seidenschal im Fahrtwind flattern. Wir fahren in großer Geschwindigkeit durch die Stadt. Es muss Hamburg sein, denn am Dammtorbahnhof steht ein Schutzmann im weißen Mantel auf dem Podest und regelt den Verkehr. Er hebt mechanisch die Arme, winkelt sie an, er trillert mit der Pfeife. Liliths roter Schal reißt den Polizisten vom Podest. Ein Menschenauflauf, Lynchrufe werden laut. Der am Boden liegende bin ich. Wir hatten uns in der Bar des Streitskinos am Jungfernstieg verabredet. Ein Kino mit einer Bar, in der ein ergrauter Pianist bekannte Melodien spielte. Und hin und wieder, wenn er diese Melodien selbst nicht mehr ertrug, jäh, hartgezackt improvisierte, nur kurz, damit das biedere Völkchen nicht irritiert aus der Bar lief. Lilith hatte sich einen Manhattan bestellt und ich eine Cola mit Eis, wobei ich mich heute frage, wie ich das klebrige Gesöff, das lediglich durch das Eis ein wenig an Süße verlor, über Jahre getrunken habe, während um mich herum ausgiebig Bier, Wein und Korn konsumiert wurden. Sie kam in einem schwarzen Pullover und einem kurzen, engen, hellgrauen Rock. Einige mutige Frauen trugen inzwischen ihre Röcke und Kleider kniefrei. Eine Freundin, ihre Mutter hatte die Kürzung strikt verboten, zu nuttig, krempelte, ging sie aus dem Haus, den Rock zweimal im Bund um, zupfte den Pullover darüber. Kam sie zurück, zog sie den Rock wieder hinunter bis zum Knie. Ein Kampf um Zentimeter. Lilith, die vor mir im Sessel saß und so selbstverständlich die übereinandergeschlagenen Beine zeigte, das schwarze Haar hochgesteckt, schwarz geschminkt die Augen, darin irritierend die schwarzen, glatt glänzend spiegelnden Pupillen. Man sah, ihr Vater kam aus dem Süden. Wir sprachen über den Film, den wir uns ansehen wollten. Meine Erinnerung sagt, außer Atem, obwohl der schon ein Jahr vorher in die Kinos kam. Und wir redeten über Henry Miller, von dem ich, er schien mir zu Lilith zu passen, erzählte, woraufhin sie sich als eine Kennerin Millers zu erkennen gab, die weit mehr von ihm gelesen hatte als ich, und mich darüber aufklärte, dass Anais Nin, von der ich noch nichts gehört hatte, seine Geliebte gewesen war. A Spy in the House of Love. Unbedingt lesen. Nin schreibe besser als Miller. Beide hatte sie in New York gelesen. Sie war, nach Erik dem Roten und dem Friseur, die dritte Person, die mir als Augenzeugin von dem so fernen und doch wunschnahen Amerika erzählte. Von Brooklyn, von den Kneipen, den Buchläden, Geschäften, von den Jazzclubs. Und auf die Frage, wie sie dorthin gekommen sei, sagte sie, mit ihrem Freund, der Filmrechte handle. Sie bestellte noch einen Manhattan und brachte das Gespräch, als sei das der Grund unseres Treffens gewesen, auf ihren Freund, der verheiratet sei, Frau und zwei Kinder und, wo sonst, in Blankenese wohne, mit Blick auf den Strom. Einmal war sie dort gewesen und dem Mann sofort verfallen. Ja, sofort. Obwohl, oder vielleicht gerade weil seine Frau daneben stand, eine sehr schöne Frau, freundlich, perfekt, aber langweilig. Faltenrock, grauer Pullover und Perlenkette. Er habe sie gleich nach dem Besuch angerufen und sich mit ihr in einer Eisdiele verabredet. Tatsächlich war sie mit ihm Eis essen, wie ein Schulmädchen. Aber von der Eisdiele gingen sie direkt ins Hotel. Damals hatte sie gerade angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, war dann zur Hochschule gewechselt. Mode und Couture, das habe sie immer interessiert. Er hatte sie darin bestärkt. Kunsthistorik, da machst du später Führungen oder lässt Kinder mit Ton kneten. Als ich etwas sagen wollte, sagte sie, ich weiß, mir fehlt der Vater, nie kennengelernt. Aber das zu wissen hilft nicht. Er kam aus Venezuela. Auf ihren Vater hatte ich sie gar nicht ansprechen, sondern nur fragen wollen, wann sie ihren Abschluss an der Modeschule machen wollte. Auf die Frage antwortete sie nicht, sondern sagte, sie habe mehrmals den Versuch unternommen, sich von dem Mann zu trennen, habe mit anderen Männern etwas angefangen. Aber dann ruft er an, will mich sehen, nein, sofort, unbedingt, jetzt, jetzt. Es reiße ihm die Brust entzwei, er könne nicht mehr atmen. Verstehst du, ich komme um, nur sehen, dich sehen, wenn ich dich nicht sehe. Die Augen spüren dich, verstehst du? Und dann treffen wir uns in dieser dummen Eisbar. Und alles fängt wieder von vorn an. Was sagt seine Frau dazu? Sie billigt das. Hin und wieder treffe ich sie. Wir besprechen praktische Probleme. Sie will nur nicht, dass ich zu ihr ins Haus komme. Aber das will ich auch nicht. Lilith schüttelte den Kopf und legte mir eine Hand auf den Oberschenkel. Der Barpianist, dem ich einmal nach der Improvisation gesagt hatte, »Prima, das ist ja ein Gruß an Thelonious Monk«, warf mir einen aufmunternden Blick zu. Nach einer langen Pause sagte sie, »Ich möchte, dass du den Mann einmal siehst.« »Warum?« »Du musst ihn einmal gesehen haben. Du musst wissen, wie er aussieht. Ich will wissen, was du von ihm hältst.« »Wie kommst du auf mich?« »Lilith sieht das«, sagte sie und sprach von sich in der dritten Person. »Du kannst sie retten.« »Wie das?« »Du bist unschuldig.« »Na ja, doch, doch.« Sie wohnte in der Blumenstraße, In der Dachwohnung einer zweistöckigen Villa aus der Gründerzeit. Das Wohnzimmer mit zwei Fenstergauben war mit großen Volants behängt, übergroße Blumenmuster. Schnüre mit grünen Trotteln hingen von der hohen Decke. Ein großer Tisch stand in der Mitte des Raums, darauf Entwurfpapier, expressive Kohlezeichnungen von Mänteln, Jacken und Kleidern. Da war, wie ich mit einem Blick sehen konnte, viel Stoff vonnöten. Arbeiten für die Modeschule. Aus der hinteren Ecke war ein Krächzen zu hören. Dort stand ein mannshoher, obenrunder, mit einem Tuch abgedeckter Metallkäfig. Sie zog das schwarze, mit roten Fransen gesäumte Tuch vom Käfig. Ein Kakadu saß auf der Holzsprosse. Den hat Harald mir geschenkt. Das Tier begann zu krächzen. »Hörst du?« fragte sie, was er sagt. »Nein.« »Ich liebe dich. Ich hasse das Vieh. Das hat ihm Harald beigebracht. Und noch etwas.« Der Kakadu krächzte. »Was sagt er?« »Das kann ich nicht sagen. Zu vulgär. Harald sagt, das komme vom Vorbesitzer. Glaube ich aber nicht,« sagte sie. »Man erkennt doch Haralds Stimme. Ich hasse das Vieh.« Sie starrte in den Käfig. »Wasser hat er noch.« Und nach einer Pause: »Du musst mich retten. Du musst mich vor diesem Mann retten.« »Wie denn? Willst du ihn sehen?« »Warum? Nein, eigentlich nicht. Du musst, damit du mich verstehst.« »Der Mann mit der Hahnenfeder?« »Was? Nein, der nicht. Versprich mir, dass du mir hilfst.« Als ich morgens aus dem Bad kam, sagte meine Mutter: »Gott, was ist das?« Ich blickte in den Spiegel. Rot, deutlich sichtbar, Zahn für Zahn, der nächtliche Biss in die Brust, knapp über dem Herzen. »Gestoßen«, sagte ich. Was mich begleitete, war ihr Parfum, ein süßlich schwerer Duft. Er haftete auf der Haut, wollte nicht verfliegen und blieb als eine Körpererinnerung. Ich habe versäumt zu fragen, wie das Parfum hieß. Und später, selten, ist mir dieser Tropenduft wieder begegnet. Die fremden Trägerinnen des Dufts mochte ich nicht nach dem Namen des Parfums fragen. So bleibt es, spüre ich ihn überraschend, bis heute eine Sinnesverwirrung. Lilith hatte einen Tisch für mich in Jacobs Restaurant an der Elbchaussee bestellt. Dort sollte ich mich um 20 Uhr einfinden. Als Kind hatte ich mit Vater und Mutter, als das Geschäft noch brummte, ein paar Mal in dem als fein geltenden Restaurant gegessen. Ich hatte mir ausreichend Geld eingesteckt, noch gab es keine Kreditkarten, und wurde zu einem Einzeltisch geführt. Lilith hatte alles genau vorgegeben. Der Tisch stand neben dem großen Tisch, an dem die kleine Gesellschaft saß, darunter Peter Frankenfeld, den man samstags mit seiner Fernsehtalentsuche »Toi, toi, toi« im heimischen Wohnzimmer sehen konnte. Lilith kam in einem aus Hamburger Sicht schrillen Kleid, sehr kurz, der untere Saum gefältelt und ausgestellt, dunkelblau mit großen roten Klatschmohnblüten. Von den anderen Tischen wurde ihr unhanseatisch nachgeschaut. Sie streifte beim Vorbeigehen meinen Tisch. Hinter ihr der Mann, den ich beobachten sollte. Groß, das Wort stattlich passte gut zu ihm. Das blonde Haar angegraut, ein schwarzer Blazer, ein weißes Hemd, rot-dunkelblau gestreifte Krawatte und ein breit-weißes Zahnlachen. Sie saß neben Peter Frankenfeld und leicht an diesen angegrauten Mann gelehnt, hielt seine Hand demonstrativ in ihrer, oder war es umgekehrt, und blickte mit ihren glänzenden Augen hin und wieder zu mir herüber, teilnahmslos wie auf einen Fremden. Ich saß, trank stilles Wasser und hörte zu. Frankenfeld erzählte von New York, wo er schon vor einiger Zeit gewesen war, von Shows, wie genau die dort inszeniert wurden, Licht, Ton, Musik, der Ablauf. Das bestellte Stubenküken wurde mir serviert. »Der Herr vielleicht einen Weißwein?« »Nein, danke.« Ich aß das mit geheimnisvollen Kräutern ausgestopfte Stubenküken, trank stilles Wasser und hörte ihr Lachen und das Lachen dieses Mannes. Eine tiefe Stimme, sonor, klangstark, nicht unsympathisch. Zwei, dreimal blickte er zu mir herüber, aber so, als studiere er mich, so wie ich ihn. Einmal schien mir, er habe mir kumpelhaft zugelächelt. Aber vielleicht galt das nur der Erzählung Frankenfelds. Plötzlich dieser Verdacht, sie habe ihm auch von mir erzählt. In was für ein Spiegelkabinett der Beziehungen war ich da hineingeraten. Ich verlangte die Rechnung und ging. Wie fandst du ihn? Sieht gut aus. Mehr kann ich nicht sagen. Er will mir Geld geben. Ein Modegeschäft. Etwas Neues. Für Pelze. Nicht dieses Normale, die Persianerhänger, dieses Schwarz. Denkt man doch an Beerdigung. Ich habe mir gestern dein Geschäft angesehen. Entschuldige, das ist eine Klitsche. Ich weiß. Er will Geld geben. Wir könnten zusammen etwas Großes aufziehen. Er hat dich gesehen, fand gut, wie du da einfach gesessen bist und so getan hast, als beobachtest du ihn nicht. Etwas jung fand er dich. Sie lachte. Ich dich übrigens auch. Das lässt sich nicht ändern. Aber die Modelle muss man ändern. Überhaupt die Pelzmode. Man muss das anders aufziehen. Nicht diesen Wärmewert in den Vordergrund stellen, sondern die Kunst, Verrücktheit, die Vermählung mit dem Tier. Kommt das von ihm? Nein, das sage ich. Wer den Mantel trägt, ist ein höchst ästhetischer Tiermensch, eine Versöhnung. Ich werde aufhören. Ich will etwas ganz anderes machen. Und was? Schreiben. Quatsch. Mode ist eine Begabung, Kirschnerei. Wir können zusammen etwas aufziehen, etwas Großes. Ich mache Entwürfe, oder wir, du machst die Schnittmuster. Du hast das Muster für diesen Mantel mit dem Tulpenkragen entworfen. Ganz eigen, großartig. An der Modeschule waren sie alle begeistert. Habe das Modell gesehen. Perfekt. Wir würden das schaffen. Was willst du mit dem Studium? Sie hatte etwas im Wortsinn Eindringliches. Nach dem zweiten Biss, der andere hielt sich violett verfärbt, hartnäckig, konnte ich nicht mehr mit bloßem Oberkörper aus dem Bad kommen. Sie rief an. Ich ließ mich verleugnen, war bei Kunden oder gab Kurse für Schnittmusterzeichnen. Sie kam ins Geschäft. Meine Mutter, meine Schwester sagten, ich sei leider wieder unterwegs. Abermals kam sie und bestellte sich ein Persianer-Cape. In Rot, Signalrot. Die Mutter war ratlos, sagte, sie habe noch nie ein rotes Persianerfell gesehen. Die müssten wahrscheinlich extra gefärbt werden. Der Preis spiele keine Rolle, habe sie gesagt. Sie nennt dich übrigens immer beim Vornamen, sagte meine Mutter mit einem verschwörerischen Blick, und die Bedingung ist, sie will, dass du den Schnitt und das Cape machst. Ich habe ihr gesagt, dass alles bestellt werden muss. Ich habe einen Fantasiepreis verlangt, sagte meine Mutter, um sie abzuschrecken. 10.000 Mark. Sie hat sofort die Hälfte angezahlt. Bar? Ja. Und du hast es genommen? Natürlich. Warum denn nicht? 10.000 sind doch kein Pappenstiel. Es war eine Versuchung, eine, die mir als solche deutlich bewusst war. Zu der Zeit gab es das Pelzatelier von Zorn noch nicht. Aber es war entschieden, die Abreise stand bevor und ich spürte, es wurde Zeit. Meine Mutter, sie war darin perfekt, hatte bei ihr Maß genommen. Dieses Cape war meine letzte Arbeit. Seitdem habe ich keine Felle mehr angefasst. Ich zeichnete einen Entwurf, der nach unten ein wenig konisch verlief. Zum Busen führte ein leicht geschweifter Abnäher. Die Rückenpartie, lediglich durch zwei kleine Abnäher modelliert, sollte flach herabfallen. Die Schultern hingegen waren mit einem gewissen Raffinement gerundet und durch Polster betont, was den einfachen, Lilith hatte einen langen Hals, Ausschnitt hervorhob. Zunächst wurde der Entwurf in Nesselstoff gearbeitet und an einer Lilith in der Figur ähnlichen Näherin anprobiert und ein wenig korrigiert, sodann wurde das Schnittmuster gezeichnet. Die extra rot gefärbten, in der Lockenbildung flach und wellenförmig gezeichneten Persianerfelle mussten mit einer Zackenschablone auf Cape-Länge eingeschnitten werden. Das Innenfutter war aus tiefschwarzer Seide. Den Verschluss am Hals hatte Lilith geliefert, eine Klammer in Form einer zierlichen Lyra. Nie habe ich Lilith in dem Cape gesehen. Als meine Mutter sie anrief, das Cape sei fertig, hörte sie, das Geld werde überwiesen. Kommen könne sie aber nicht. Ein überraschender Termin. Sie fliege nach Amerika. 4 Tage nach der Fertigstellung fuhr ich nach Braunschweig. Die Mutter schrieb mir 2 Wochen später dorthin, das Cape sei abgeholt worden, nicht von Lilith, sondern von einem Chauffeur. Ein wenig enttäuscht war ich, dass Lilith sich nicht für diese Arbeit bedankte, auch nicht nach Braunschweig kam, um mich umzustimmen. Eine Eitelkeit, zugegeben. Keine gute Eigenschaft. Ihr Erscheinen hätte unter den Kollegiaten ziemliches Aufsehen erregt. Jahre später schickte mir meine Mutter Ausschnitte aus einer Modezeitung nach Paris. Lilith, sie war inzwischen blond, hatte in Amerika ein Modelabel entwickelt. Überraschend war, wie einfach und schlicht die Mäntel, Jacken und Hosen für Frauen wirkten. Das Label hatte sich offenbar nicht durchgesetzt oder war bald aufgekauft worden. Ich hörte danach nie wieder von ihr und habe auch nicht nachgeforscht. Eine Persianerjacke, Mantel, Cape, ist von Motten zerfressen geliefert worden. Die Locken fallen wie kleine Flocken zu Boden. Bei dem Versuch, die kahlen Stellen herauszuschneiden, zerreißt das Leder und eine Stimme sagt, das ist Blut. Tatsächlich ist die Flüssigkeit aber nicht rot, was mich sehr verwundert. Das Besondere an dem Traum war, dass ich jahrzehntelang nicht mehr von der Kirschnerei geträumt hatte. Früher hingegen hatte ich mehrmals diesen Schrecktraum, die Geschäftstür geht mit dem ihr eigentümlichen Glockenzeichen auf und er, der Vater, kommt herein, eine dunkle, mächtige Gestalt. Er hatte sich nur totgestellt. Ich habe damals nicht die von ihr so gefeierte Anais Nin gelesen. Ihre Exaltiertheit hatte mich nicht zum Lesen motiviert. Bis jetzt hat dieser damals so emphatisch empfohlene Roman »Ein Spion im Haus der Liebe« warten müssen. In den 70er Jahren wurde er hauptsächlich von Frauen und Mädchen gelesen. Freundinnen lasen ihn, als seinerzeit über sexuelle Befreiung diskutiert wurde, oft begleitet von einem intensiven Maiglöckchenduft, wie inszeniert für die frühe Erzählung der Autorin. Ein gefährliches Parfum. Heute kennt keiner der jungen lesenden Menschen in meinem Umkreis Anais Nin. Der Roman »Ein Spion im Haus der Liebe« ist seit langem vergriffen und die Bestellung über ZVAB brachte für 3 Euro ein DTV-Taschenbuch mit muffigem Kellergeruch ins Haus. Der Piatti-Umschlag zeigt eine in Aquarell gemalte Frauenbüste. Große, schräge Augen. Heute ein unmöglicher Umschlag. Eine Ausgabe von 1987, kleingedruckt, höchst anstrengend zu lesen. Diese Selbstentblößung der aus der Sie-Perspektive schreibenden Erzählerin scheut keine Sentimentalität, streift manchmal den Kitsch, ist darum auch mutig und hat einige gelungene poetische Stellen. Ein Bericht über das Begehren, über Treue und Untreue, über den Wunsch nach Halt und den nach einem wilden, ungebundenen Leben, über das Verheimlichen und Offenbaren, über die Kraft, die aus der Sexualität erwächst. Die genauen Beschreibungen der Gewissenskonflikte. Aus der Lüge erwächst das schlechte Gewissen, das wiederum Lust erzeugt. Der Genuss, in 2 so unterschiedlichen Parallelwelten leben zu können. Die eine, die Ehe mit dem in sich ruhenden, erfolgreichen Alain, der ihr, Sabina, der erfolglosen Schauspielerin, die finanzielle Sicherheit gewährt, was im Roman nie zum Thema wird, demgegenüber die andere Welt, die geheime, die nicht nur in der Fantasie ausgelebte Sexualität mit den Geliebten. Dieser schwelgerische Ton in Nins Roman, von dem Lilith so fasziniert war, wäre mir, dem damals Albert Camus lesenden 20-Jährigen fremd gewesen. Und dann geschah es wie ein Wunder, das Pulsieren der Lust, nie erreicht durch erhebende Konzerte, Höhepunkte in Kunst oder Wissenschaft, unerreicht auch durch die königlichen Schönheiten der Natur, diese Lust, die den Leib in ein Feuerwerk verwandelte, das allmählich versprühte in Fontänen des Entzückens. Sie schlug die Augen auf, um den Triumph ihrer Befreiung auszukosten. Sie war frei, frei wie der Mann, konnte ohne Liebe genießen. Erstaunlich frisch hingegen sind die zeitgeschichtlichen Schilderungen. In einer dieser bedrängend erhellenden Passagen beschreibt Nin, wie sich 1940, als der Einmarsch der deutschen Truppen in Paris droht, die berühmte internationale Künstlerszene auflöst. Nin wählt eine Situation in einem Jazzkeller. Die versammelten Maler, Musiker, Literaten müssen Paris verlassen. Sie werden nach Amerika und in all die anderen Herkunftsländer zurückkehren. Zurückbleiben werden die Franzosen und die Staatenlosen. Ein Jazzsänger, der seinen Unterhalt in einem Leichenschauhaus verdient, beschreibt die kommende Zeit. Cold Cuts zog mit unerwarteter Schnelligkeit eine Autohupe aus der Tasche, befestigte sie an einem Knopfloch, drückte mit jener Inbrunst darauf, mit der eine Frau Parfum aus dem Zerstäuber drückt, und sagte: »Hören Sie die Sprache der Zukunft? Das Wort wird völlig verschwinden, und die Menschen werden auf diese neue Weise miteinander sprechen.« Und indem er sich mit bemerkenswerter Beherrschung gegenüber den schäumenden Fluten des Alkohols verbeugte, die gegen den Deich seiner Höflichkeit brandeten, brach Cold Cuts zu seiner Pflicht im Leichenschauhaus auf. Ungewöhnlich ist die sich aus psychoanalytischen Kenntnissen speisende Beschreibung des weiblichen Körpers. Aber sie hatte immer schon die Nacht dem Tag vorgezogen. Im Sommer fiel das Mondlicht auf ihr Bett. Nackt lag sie stundenlang da und fragte sich, wie die Strahlen ihre Haut beeinflussen würden, ihr Haar, ihre Augen und dann, tiefer eindringend, ihre Empfindungen. Ihr schien, als ob durch dieses Ritual ihre Haut einen anderen, einen nächtlichen Glanz annähme. Ein Leuchten, das seine volle Kraft nur in der Nacht bei künstlichem Licht entfaltete. Die Menschen bemerkten es und fragten sie, was geschehen sei. Manche glaubten, sie nähme Drogen. Es verstärkte ihre Liebe zum Mysterium. Sie fühlte sich mit diesem Himmelskörper verbunden, weil er das Gestirn der Liebenden war. Seine Anziehungskraft auf sie, ihr Wunsch, in seinem Licht zu baden, erklärte ihre Abwehr gegen Heim, Ehemann, Kinder. Sie stellte sich vor, sie kenne die Wesen, die auf dem Mond wohnten, heimatlos, kinderlos, freie Liebe, die nicht an den anderen gebunden ist. Darum also, wie mir erst jetzt nach der Lektüre bewusst wurde, die silbernen Halbmonde auf Liliths Lycra-Anzug. Darum auch das Cape, das sie bestellt hatte, denn diese Sabina im Roman trägt ein Cape. Ihr Cape war mehr als ein Cape gewesen. Es war ein Segel, es waren ihre Gefühle, die sie in die vier Winde warf, damit sie vom Sturm gebläht und gepeitscht wurden. Jetzt hing es schlaff, auch ihr Kleid hing schlaff. Programmatisch wird die Untreue gefeiert, der Wechsel der Partner, die Absage an eine von der Gesellschaft erwartete Rolle, jegliche Festlegung. Ich wollte Grenzen überschreiten, Identifizierungen unmöglich machen. Alles, was einen dauernd in eine Schablone zwingt, an einen Ort, ohne Hoffnung auf Veränderung. Ein Spion im Haus der Liebe ist wie ein Echo aus der Vergangenheit. Gelesen, während ich schrieb, hat der Spion die Erinnerung aber auch farbiger werden lassen. Und der junge Mann war nicht unschuldig, wie Lilith glaubte, eher ahnungslos, dörpert, um es mittelhochdeutsch zu benennen. Mein Ausweichen folgte einem Instinkt, der Furcht dieser Lilith nicht gewachsen zu sein. Hätte ich das Buch damals gelesen, hätte ich vielleicht eine andere Sicht auf den Möglichkeitsraum des Erleb- und Wünschbaren bekommen und ihn nicht nur als eine bedrohliche Exzentrik empfunden. Noch 2 Wochen bis zur Abreise nach Braunschweig. Dann endlich sollte die Zeit der Wahrhaftigkeit, so nannte ich sie für mich, anbrechen. Zu einer Abschiedsparty hatte Jensen noch 3 andere Freunde eingeladen, die sich extern auf das Abitur vorbereiteten, das als Bastion vor jedem akademischen Beruf lag. Jensen hatte das Fest bei einer Bekannten organisiert. Allerdings konnte er dann selbst nicht kommen, da er wieder einmal in irgendein dringliches Geschäft verwickelt war. Die junge Gastgeberin, die in der Firma ihres Vaters, dem 2 oder 3 Kinos gehörten, arbeitete, hatte 4 Freundinnen hinzugeladen. Ein Foto zeigt uns, das war die Vorgabe von Jensen, festlich gekleidet. Die Herren bitte dunkler Anzug mit Papierchrysantheme am Revers, weißes Hemd und Fliege. Die Damen bitte im Kleid. Wir sehen aus wie auf dem Abschlussball der Tanzstunde. Der Raum, ein großes Zimmer mit Stuckdecke, verrät, dass die Gastgeberin darin als Kind und Schülerin gelebt hat. Poster von Filmschauspielern an der Wand, das Bücherbord mit den einschlägigen Taschenbüchern und Wörterbüchern vollgestellt. Die Deckenlampe mit rotem Krepppapier umwickelt. An Bändern hängende Lampions, auf dem Tisch waren Salzstangen, Erdnüsse, Strohhalme ausgelegt. Saftflaschen und Cola standen reichlich da, aber kein Alkohol. Wahrscheinlich war es die Bedingung der Eltern gewesen, damit die Party im Haus gefeiert werden durfte. In einer Ecke des Zimmers, an einem kleinen Tisch, sitzt ein Mädchen, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, ich wünschte, ich hätte diesen Namen im Kopf. Sie sitzt da, versunken über den Gläsern, und mixt Cola mit Fruchtsäften. Das volle braune Haar zu einem Kranz hochgesteckt. Eine Haarsträhne fällt ihr in die Stirn. Dunkle Augen. Ein weiches, gleichmäßiges Gesicht. Ein anderes Foto zeigt uns beim Tanz. Sie trägt ein Seidenkleid, dunkellila, meine ich, kurzärmlich. Auch das ist auf dem Foto zu erkennen. Das Kleid ist, wie damals viele Kleider der Mädchen, noch maßgeschneidert. Ihre Hand, eine freundliche Faust auf meinem Rücken, Wange an Wange, ihr Blick ist nach oben zur Decke gerichtet, eher nachdenklich. Eine Szene wie aus dem Truffaut-Film »Schießen Sie auf den Pianisten«. Ich habe sie nach dieser Abschiedsparty ein paar Mal getroffen. Wir fuhren an die Elbe nach Rissen, hinunter zu dem alten Fährhaus, saßen und redeten in der Aprilsonne. Sie hatte ihre Abiturarbeiten geschrieben, war von der mündlichen Prüfung befreit worden und wollte im Herbst mit dem Studium in Heidelberg anfangen, wenn ich mich richtig erinnere, Deutsch und Geschichte, und Lehrerin werden. Sie schwärmte, wie auch andere lesende Freundinnen, von ihrem Deutschlehrer. Auf ihre Frage erzählte ich ihr, dass ich die Aufnahmeprüfung am Braunschweig-Kolleg bestanden hatte und dort in den nächsten 2 Jahren das Abitur nachholen wollte. Danach studieren, Literatur, Philosophie und vor allem Schreiben, Gedichte, Romane, Dramen. Bescheiden war ich nicht. Einmal sind wir nach Wittenbergen an die Elbe gefahren. Im Geschäft war nicht mehr viel zu tun. Frühling, die saure Gurkenzeit begann. Am Elbufer lag ein an Werktagen wenig besuchtes Restaurant. Wir blickten auf den Strom, Möwen, die sich auf Stuhllehnen setzten. Noch war es kühl und niemand außer uns saß in dem Restaurantgarten. Mit ihr konnte ich an einem der Tische sitzen, ohne zu reden. Nie von diesem irritierenden Gefühl begleitet, ich müsse etwas sagen, müsse eine Unterhaltung in Gang bringen oder in Schwung halten. So vergingen die Zeit und der Nachmittag. Wir waren vom Geestrücken hinunter an die Elbe gefahren und hatten, die Wolken ballten sich schwarz am Himmel, das Verdeck zugeklappt. Die ersten schweren Tropfen fielen, als ein Blitz, ein unmittelbares Krachen vor uns herunterzuckte. Hinter der nächsten Kurve lag ein Mann am Boden. Ich hielt, wir stiegen aus. Der Mann war vom Blitz getroffen worden, aber bei Bewusstsein. Der linke Jackenärmel war versenkt, die Hand stark gerötet. Das Ziffernblatt der Armbanduhr hatte eine feine, gezackte schwarze Naht, als wäre sie von einem winzigen Schweißapparat durchtrennt worden. Der Mann sagte, »Ich bin getroffen.« Sie blieb bei ihm sitzen, blieb ruhig, ohne Anzeichen von Hektik oder Entsetzen, und redete mit ihm. Ich fuhr zum nächsten Haus, telefonierte nach einem Krankenwagen. Als ich zurückkam, lag der Mann da, den Kopf in ihrem Schoß. Noch immer hatte er keine Schmerzen, redete von seiner Arbeit unten am Ufer, wo die Buhnen verstärkt wurden. Der Krankenwagen kam. Der Arzt untersuchte ihn, sagte, »Das nenne ich Glück. Der Arm ist nicht verletzt, nur schockgelähmt.« Wir verabschiedeten uns von dem Mann, der sagte, »Danke.« Er wurde auf einer Trage in den Krankenwagen geschoben. »Hat wirklich Schwein gehabt«, sagte der Arzt. »Kann eine Kerze anzünden.« Sie hatte mir den Gedichtband »Anrufung des großen Bären« von Ingeborg Bachmann geliehen, der ihr geschenkt worden war, von ihrem Deutschlehrer. Ich war mit den geschäftlichen Details für die Übergabe des Ladens in die alleinige Verantwortung der Mutter beschäftigt und kam kaum zum Lesen. 2 oder 3 Tage vor der Abreise trafen wir uns in einem Café in Eppendorf. Als ich ihr das Buch zurückgeben wollte, sagte sie, »Wenn du magst, behalte es.« Ich habe sie nach Hause gefahren. Sie stieg aus, ging durch den Vorgarten, drehte sich um und winkte von der Haustür, die durch einen Mechanismus gebremst nur langsam zuging. Ein fest eingeprägtes Bild, wie die glänzend messingbeschlagene Tür sich mit einem Ruck schloss. Erst Monate später, im Herbst, habe ich »Anrufung des großen Bären« gelesen und abermals Monate später den Dankesbrief geschrieben. Ich bekam keine Antwort. Das Überraschende an den Gedichten war dieser so ganz andere Ton. Keine Fremdwörter, denen Gottfried Benn in der Lyrik Raum geschaffen hatte, überraschend reimend und widerspenstig, wie in dem Gedicht »Fürst Kraft«, er stieg mit festen Schritten in seinen Sleeping Car und schon war er inmitten von Rom und Sansibar. Die poetischen Bilder wurden durch einen schnoddrigen, nach Berlin weisenden Ton gebrochen. Und erst recht nicht waren die Gedichte Ingeborg Bachmanns mit der an der Alltagssprache orientierten Sprache Brechts zu vergleichen. Bei Bachmann fanden sich rätselhafte Bilder, ein fragender Ernst und ein mit der Sprache verbundener Klang, der spürbar, so spricht die Erinnerung, unter die Haut ging, von der ich gelernt hatte, welch einen wunderbaren körperlichen Mantel sie bildet. Eine Erfahrungsfläche voller rätselhafter Drüsen, feinster Nerven, die zugleich Erkenntnis sind für grenzenlose Lust und Schmerz sind. In dem Band findet sich ein zarter Bleistiftstrich von ihr am Rand einer Strophe des Gedichts »Erklär mir, Liebe«. »Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann. Sollt ich die kurze schauerliche Zeit nur mit Gedanken Umgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? Muss einer denken? Wird er nicht vermisst?« Dr. Faustus von Thomas Mann war ein Abschiedsgeschenk von Volker Weber. Seit der ersten Volksschulklasse kannten wir uns, hatten zusammen gespielt, Fahrradtouren gemacht, Telefonstreiche, wir riefen aus dem Telefonbuch Teilnehmer an, die einen auffallenden Namen hatten, wie Babender Erde oder Geisenhans Lücke, und verwickelten die Ahnungslosen in ein Gespräch mit einem entfernten Namensverwandten, der gerade in Asien oder Afrika eine Reise machte. Volker schlug einen Gong an einem Gewürzmörser, kamen die Grüße aus Hongkong. War der imaginäre reisende Vetter dagegen am oberen Lauf des Kongo unterwegs, trommelte Volker im Hintergrund auf einem ledernen Papierkorb. Mal beschrieben wir den Urwald, mal die Flüsse und immer die jeweils dort lebenden Afrikaner oder Chinesen. Die Kenntnisse hatten wir aus der Zeitschrift »Rasselbande« und den ambitionierteren Heften von »Das Zelt« sowie aus Abenteuerbüchern. Die Pygmäen hatten nur Speere und Pfeil und Bogen. Und doch erlegten sie geschickt Elefanten. Sie gruben neben den Elefantenpfaden eine schmale Rinne, nur einen halben Meter tief, die sie mit Laub und kleinen Ästen bedeckten. Die riesigen Tiere gingen ihren gewohnten Pfad, traten in die Rinne, stürzten jäh zur Seite und zertrümmerten sich durch ihr eigenes Gewicht. Eine Geschichte, die mich als Kind ungemein beschäftigt hat. Wie diese kleinen Menschen durch Beobachtung und Geschicklichkeit ein so großes Tier ohne Gewehr erlegen konnten. Nur wenige der Angerufenen hängten ein, die meisten hörten zu, obwohl sie an der Stimme merken mussten, dass Kinder sprachen. Es waren kleine Hörspiele. Einige Teilnehmer stellten Fragen, die auf den Ort oder den genauen Verwandtschaftsgrad zielten. Volker ließ sich, wenn er telefonierte, davon aus dem Erzählen bringen und hängte dann schnell ein. Ich sagte, warten Sie, vielleicht kommen Sie selbst darauf, welcher Großneffe ich bin? Schweigen. Andere baten sogar darum, sie wieder anzurufen. Wahrscheinlich waren viele ältere Menschen unter den Angerufenen, auch Hausfrauen. Und die Nachmittage dehnten sich. Wir waren gerade 14 geworden. In einem knappen Jahr sollte der von den Erwachsenen angedrohte Ernst des Lebens beginnen. Eines Tages zog sich unser Foxterrier, als Volker kam, den er sonst bellend und an ihm hochspringend begrüßte, in ein anderes Zimmer zurück. Kein Locken brachte ihn heraus. 2 Wochen später wurde Volker nachts mit dem Krankenwagen in die Eppendorfer Klinik gebracht. Diabetes wurde festgestellt. Er hatte die Nächte kaum geschlafen, war wieder und wieder an den Wasserhahn gegangen, um den quälenden Durst zu stillen. In der Nacht hatte er das Bewusstsein verloren. Ich besuchte ihn im Krankenhaus, wo er schmal und mit blauen Ringen unter den Augen lag. »Tut mir leid«, sagte er, als müsste er sich für seine Krankheit entschuldigen. Wir hatten eine Fahrradtour nach Dänemark geplant, zu einem Strand, von dem Bekannte erzählten, dass dort viele Mädchen badeten. Fortan musste er sich jeden Tag Insulin spritzen und tat es sachlich, ohne Kommentar, wie nebenher und nie klagend. Die zierliche, aus Jugoslawien stammende Mutter sagte kummervoll, der Junge sei seit der Krankheit ein anderer, er habe das Lachen verlernt. Der Vater betrieb als Goldschmied ein kleines Juweliergeschäft in einem aus Trümmerziegeln errichteten Neubau. In dem Geschäft und der daran anschließenden kleinen Wohnung roch es nach Mörtel und von fern immer noch nach Brand. Volkers Vater war einmal aus Hamburg rausgekommen, im Krieg. Das war das Abenteuer gewesen, als Soldat am Atlantikwall gedient zu haben. Er erzählte, dass der Krieg für ihn hauptsächlich Schwimmen im Atlantik gewesen sei. Wir begannen zur selben Zeit unsere Lehren, Volker Weber in einem kleinen Goldschmiedegeschäft. Volker las E.T.A. Hoffmann, sammelte die verschiedenen Ausgaben. Er interessierte sich nicht für all die anderen Romane, durch die ich lesend wanderte, Salinger, Dostojewski, Thomas Mann, Henry Miller, Camus, die ich ihm nannte. Und jedes Mal mit einer überbordenden Begeisterung beschrieb, er las E.T.A. Hoffmann. Er sammelte Erstausgaben und Bücher über E.T.A. Hoffmann. Die umfangreichen, schweren Bände waren gespickt mit Zetteln, blaue, weiße, rote und gelbe. Befragt, nach welchem System er da vorgehe, gab er labyrinthische Antworten über die Bedeutung der Figuren, der Orte, der Zeit, der Beschreibungen von Wetter, Büschen, Bäumen, Wasser. Gefragt, was genau ihn an diesem E.T.A. Hoffmann so interessiere, antwortete er, das Unheimliche. Vielleicht hatte ihn am Anfang diese Geschichte gefangen genommen, der Goldschmied René Cardillac, der es nicht ertrug, seine so mühevoll und genau gearbeiteten Geschmeide an fremden Körpern zu wissen. Auch vor Mord schreckte er nicht zurück, um sie wieder an sich zu bringen. Sonderbarerweise übertrug sich Volkers literarische Bewunderung seines Handwerks nicht auf das Gelingen. Als er an seinem Gesellenstück arbeitete, hatten sich die Innungsmeister um ihn versammelt, was er sicherlich als irritierend empfand. Der von ihm entworfene Ring hatte eine kleine kreisrunde, auf den Ring gelötete Fläche, in deren Mitte Volker eine Perle geschraubt hatte. Nun aber musste er um diese Perle herum 5 kleine Goldkügelchen löten. Eine höchst diffizile Arbeit. Eine Arbeit, die auf eine Auszeichnung angelegt war. Er arbeitete mit Pinzette und Feingebläse, durch das die Hitze mit seinem Atem reguliert wurde. Kein Pusten, sondern nur ein Hauch war erforderlich. 4 Kügelchen waren bereits perfekt festgelötet. Das 5. misslang. Es wurde von einem leichten Feuerstoß getroffen und zerschmolz, wobei ein winziger flüssiger Tentakel auch ein 2. Kügelchen erfasste und in einen winzigen Klecks verwandelte. Der missglückte Ring erschien mir weit interessanter und origineller als diese biederen, mit einer Perle und winzigen Goldkügelchen besetzten Ringe, die damals in Mode kamen. Sein missglückter Ring sah aus, als hätte Dali ihn entworfen. Die Innungsmeister entschieden jedoch, dass er die Prüfung im darauffolgenden Jahr wiederholen müsse. Kurz vor der Abreise besuchte ich ihn in seiner Lehrwerkstatt. Er saß auf einem Arbeitshocker, den Lederschurz vor sich, in dem der beim Feilen anfallende Goldstaub gesammelt wurde, und sagte: »Es war, als hätte mich jemand angestoßen.« Er schüttelte den Kopf über sein Unglück. »Eine Perle mit 2 Goldtränen.« Wir sind an dem Abend ins Kino gegangen, haben eine Komödie mit Doris Day gesehen, die er sehr mochte, ja regelrecht anschwärmte. Meisterschaft im Seitensprung. Er lachte im Kino derart befreit und so selbstvergessen, dass andere Zuschauer sich nach ihm umdrehten. Später heiratete er eine wasserstoffblonde Frau mit Ansprüchen, wie er das nannte. Kinder hätte er gern gehabt, aber der Zucker. Und die Frau wollte sowieso keine. Volker Weber schenkte mir zum Abschied mit einer Widmung den Dr. Faustus von Thomas Mann. Ein Paperback der Reihe »Die neue Serie« im S. Fischer Verlag. Wie war er auf dieses Buch gekommen? Gelesen hatte er ihn, wie auch die anderen Romane von Thomas Mann, nicht. Der Dr. Faustus war ein Geschenk, das mich im Kolleg durch den Sommer begleitete. Abends gelesen in einer tiefen Versunkenheit. Mittags nach dem Unterricht, vor dem Essen in der Kollegmensa, habe ich eines dieser langen Gedichte von Bertolt Brecht laut gelesen, als Sprechübung für das Kollegtheater. Hinzu kam die empfohlene, letztendlich von der Schulbehörde vorgeschriebene Lektüre der deutschen Literatur. Den Kanon behandelte die Deutschlehrerin Frau Dr. Kranz engagiert und durchaus auch kritisch. Barock, Klassik, Romantik, Realismus, Naturalismus, Expressionismus. Schließlich die Literatur der Gegenwart. Eine systematische schulische Lektüre, die das zufällige, anarchische Lesen ablöste. Nach Braunschweig bin ich mit dem VW-Cabriolet gefahren, das hellgraue Verdeck auf und nach hinten geklappt, die roten Ledersessel glänzten. Gepflegt war der Wagen, die Gummileisten der versenkbaren Scheiben hatte ich mit Talkumpuder eingerieben und den Wagen zuvor durch eine der damals neuen Waschstraßen gefahren, wobei mich jedes Mal ein Gruseln überkam, wenn die Bürsten über das Stoffverdeck walzten. In den nächsten Jahren, das hatte ich deutlich vor Augen, würde ich mit dem Geld von meinem Stipendium auskommen müssen, Reisen allenfalls per Anhalter machen können und für eine sehr lange Zeit wahrscheinlich nie wieder so gut verdienen wie in dem Winter 1960, als das Geschäft schuldenfrei war. Mit dem Wagen war ich durch Schweden gefahren, Jensen als Begleiter, den Rekorder voll aufgedreht, Bing Crosby, Nat King Cole, Frank Sinatra und Dave Brubeck. Eine Sommerreise, wie sie nur in einem ungebundenen Lebensabschnitt möglich ist. Jetzt begleitete mich G., den ich aus meiner kurzen Zeit im Abendgymnasium kannte, auf der Fahrt nach Braunschweig. Groß, schlank, braune, tiefliegende Augen, hatte er eine erstaunliche, unerschöpfliche Energie. War witzig, zynisch, schlagfertig. Ein mathematisch-technisch begabter Mann mit einer radikal amoralischen Weltsicht und einer unfasslichen Geilheit. dessen Lebensziel es war, mit 1000 Frauen zu schlafen, und zwar aus allen Erdteilen. Die weise Natur hatte es offensichtlich so eingerichtet, dass seine Samenüberproduktion nicht zur Befruchtung taugte. Er passte in die Zeit, als ich den Existenzialismus entdeckte, der Fremde und der Mythos des Sisyphos von Camus las und die Ungebundenheit als eine Voraussetzung für das Schreiben hielt. Die Vorstellung, dass allein die soziale Distanz, die emotionale wie rationale, dem gerecht werden könne, was ich glaubte, ausdrücken zu müssen. Radikalität, Kompromisslosigkeit, auch Härte gegen sich selbst. Das waren die Vorsätze, mit denen ich losfuhr. Im Gepäck die Bücher, die mir wichtig waren. Camus, Sartre, Brecht, Bachmann, Thomas Mann, Tolstoi und Nietzsche. Auf der Fahrt erzählte mir G., er wolle eine Firma für Elektronik gründen. Darum werde er ein Studium der Kybernetik anfangen. Berechnungen für Vereinfachungen, Reduktionen, andererseits für Verstärkung, Maximierung. In Braunschweig bat er mich, an der Bruchstraße zu halten und ging ins Bordell. Kam nach einer halben Stunde zurück. »Die Frau«, sagte er, »so«, und zeichnete die Figur in die Luft. »Einfach fantastisch!« 6, 7 Jahre später habe ich ihn wieder gesehen. Er lebte in einem Reihenhaus in Bergedorf bei Hamburg. Seine schüchterne Frau hatte sich unter dem Vorwand, Schnittchen machen zu wollen, für eine lange Zeit in die Küche zurückgezogen. So konnte er mir, ungefragt, erzählen, dass er die 1000 nicht geschafft habe und bei 327 hängen geblieben sei. Er war Manager in einer großen Handelsfirma geworden, mittlere Hierarchie, aber mit Aufstiegschancen, wie er sich selbst einschätzte, und sagte, Napoleon sei letztlich auch auf St. Helena gelandet, allerdings ohne Frau. Da seine Frau gerade aus der Küche mit der Schnittchenplatte kam, mochte ich nicht nachfragen, was er damit meinte, und grübelte auf dem Nachhauseweg über den Satz. Vor dem Braunschweig-Kolleg parkten wir unter einer mächtigen Blutbuche. Ein grau gequaderter, massiger Bau, dem man seine Bestimmung ansah. Ab 1937 war er als Führungsakademie der Hitlerjugend errichtet worden. Hier sollte die Nazi-Elite ausgebildet werden. Ein Schwimmbad, eine Turnhalle. Neben dem kasernenähnlichen Hauptgebäude lagen die ebenfalls grau gequaderten 4 Wohnhäuser, 2-stöckig schindelgedeckt. Die Zimmer, ein großes dreiteiliges Fenster, ein Bett, ein Schreibtisch, eine Dusche und ein Einbauschrank. Auf jedem Gang eine Toilette und eine Teeküche. Wir trugen die 2 Koffer und die Tasche mit den Büchern ins Zimmer. Ich ging mit G. auf den Parkplatz, überreichte ihm die Autoschlüssel, zögerte, nahm das kleine Holzplättchen mit dem Drachentöter von dem Kettchen, wartete, bis er wendete, winkte ihm, stand am Straßenrand, sah den Wagen, den Jensen verkaufen würde, die Straße hinunterfahren. Ich hätte, wären nicht ein paar Kollegiaten vorbeigekommen, jauchzen mögen. So aber ging ich in das Gebäude und pfiff eine schartige Melodie nach einem Stück von Charlie Parker. Sie hörten Alle meine Geister von Uwe Timm, gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Hörbuch des Argon Verlags.